Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin Lou Ferrigno. Und ich bin Danny DeVito. Ja, natürlich, verdammt, ich hätte mir auch was anderes überlegen sollen, ne? Ja, scheiße. Ich bin Muskel McMuskelson oder so, damit es dann dementsprechend kann. Ja, ich freue mich, Danny DeVito und ich habe vergessen, wen du gemacht hast. Lou Ferrigno, den... Der Hulkmann. Der Hulkmann. Ja, nicht nur der Hulkmann war er. Und der Nachbar von... Und der Nachbar von Doug Heffernan. Und war er Sindbad oder war er irgendwas Böses bei Sindbad? Er war Herkules. Er war Herkules auch, aber bei Sindbad kann ich mich auch noch erinnern. Ich glaube, es kann gut sein, dass er auch... Er kann irgendwas. Übrigens, ist er nicht auch Politiker jetzt? Er ist, glaube ich... Immobilienhändler ist er, glaube ich. Ja, Immobilienhändler, das sind ja alle Leute, die dann irgendwie aus dem Business kommen, nicht wissen, was sie machen sollen, verkaufen dann Häuser in den USA. Bei I Love You Man ist er nämlich auch der Immobilienhändler. Zum Beispiel, da passt es ganz gut. Aber ich habe mir diese illustre Runde an Muskelmännern hier heute dazugeholt, den werten Lou Ferrigno alias Gunsenheimer und Daniel DeVito. Hier nochmal dazu, weil wir haben heute ein ganz besonderes Kopfkino-Thema uns ausgesucht. Es war ein Thema, was mir schon sage und schreibe vor 2 Jährchen im Kopf rumgespukt ist, als wir den ersten Kopfkino-Cast gemacht haben. Da waren es nämlich die Sommer-Blockbuster. Ich weiß nicht, wer von euch beiden den dann damals gehört hat, wo wir uns über unsere liebsten Blockbuster von Emmerich, über Michael Bay bis zu... Doch, habe ich gehört, glaube ich. Ja. ...und so weiter ausgelassen. Ich wollte als Anschluss-Podcast in Kopfkino gerne den Planet Hollywood-Podcast machen. Gunnar, sagt der Planet Hollywood noch was? Meinst du die Burgerkette? Genau, die Burgerkette. Restaurant. Genau, es war eine Restaurantkette in den USA Anfang der 90er, die mittlerweile natürlich angegangen ist, aber ja, die wurde gegründet. Las Vegas ist noch, gibt's noch. Gibt's da noch einen? Ja, zwei. Ja. Ich weiß, auch hier in Deutschland gab es ja auch einen in Oberhausen, aber ich glaube, den haben sie mittlerweile irgendwie ausgeräumt. Also. Haben sie das Zentrum drüber gebaut oder so? Nee, der war im Zentrum drin. Ja. Also das war im Zentrum drin. Und aber ich glaube, das Ding ist, glaube ich, irgendwann pleite gegangen. Oder das ja, ist also das zieht ja nur so lange in den USA, ist, wenn er überhaupt noch rudimentär vorhanden. Weswegen ich den Podcast aber in die Richtung machen wollte und auch Planet Hollywood Podcast genannt hätte, wäre wegen der drei Besitzer. Die sind nämlich, Daniel, das kannst du ja gerne aussehen. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis. Und Bruce Willis, der tschechische Prinz. Ja. Das sind für mich sind das eigentlich die drei Schauspieler, die für mich die Filme in den 80ern bestimmt haben. Als Kind der 80er und mit 90er Teenager der 90er rein sind es eigentlich die Leute, die meinen Filmgeschmack, meinen Spaß im Kino und zu Hause in der Videothek da geprägt haben. Ich habe ja auch in den Comments gelesen, dass du dir eine Zeitmaschine bauen sollst und zurück in die 80er. Die magst du ja so. Ja. Ey, hast du wahrscheinlich auch gelesen. Ja, ich muss sagen, das ist immerhin ein bisschen angenehmer als die Morddrohungen vom letzten Mal. Ach, hast du Morddrohungen bekommen? Ja, oh ja, ja. Ich habe gesagt, Kingdom Hearts ist scheiße und jetzt wollen mich die Leute auf der Straße abstechen, wenn die mich demnächst sehen. Tja, also, die werden ihre Gründe haben. Die werden ihre Gründe haben, da kann ich nichts dafür. Mit ihren Mickey Mouse T-Shirts kommen sie dann. Oh mein Gott, ich finde Kingdom Hearts toll. Ich werde dich abmoxen. Ich habe Kingdom Hearts nie gespielt. Ich auch nicht. Ja. Nochmal aber Glück es wird wohl toll aber sein. Das ist nicht Gegenstand der Sache. Aber die Sache wäre es, diese drei Schauspieler sind für mich welche, die einen unglaublichen Fundus an geilen, supergeilen Filmen haben und auch ihren Status dann als Action- und Kinohelden da aufgebaut haben. Und aber da ich dann rausgefunden habe, dass wir uns nicht so kurz fassen können in den Cast, dass so ein Planet Hollywood Cast wohl gefühlte 28 Stunden gedauert hätte, habe ich mir gedacht, lass uns das zwar machen, aber lass uns die Dinge aufteilen in die einzelnen Schauspieler. Also Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis. Und für den ersten Teil unserer Kopfkino-Sommer-Blockbuster Planet Hollywood-Reihe kommt heute dran Arnold Schwarzenegger. Die steirische Eiche, Arnold Schwarzenegger. Ja, der Mann, der ein bisschen so spricht, aber das hörst du ja nicht in den deutschen. Nee, jetzt kommen meine Dialekte durcheinander. Das hörst du nicht in den deutschen Synchros. Da habe ich mich mit Daniel kurz unterhalten, Gunnar. Du hast natürlich auch, wie viele, mittlerweile gucken wir Filme natürlich auf Englisch, aber wenn du damals geguckt hast, hast du solche Filme wie Schwarzenegger-Filme auf Deutsch geschaut. Ja, ja, klar. Wie war es für dich, das erste Mal einen Schwarzenegger-Film auf Englisch zu sehen oder seine richtige Sprache zu hören, seine richtige Stimme? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es war natürlich sehr, sehr irritierend, dass er plötzlich so einen komischen Akzent hatte und nicht mehr diese coole, harte Stimme, das ist klar. Aber ja, man gewöhnt sich dran, finde ich. Genau, ich glaube, dieses Gewöhnen ist es eben. Ne? Daniel, ja. Kannst du dich erinnern, ab wann du so Schwarzenegger wirklich mit seiner Schwarzenegger-Art so mitbekommen hast, wie er in echt ist? Weil bei mir war es so wie so Scheuklappen so von den Augen gefallen. So, ja. Wie können die Leute das aushalten, dass der so spricht eigentlich? Also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich der erste Film, den ich wirklich komplett in Englisch mit Arnolds Originalstimme gehört habe, das war erst True Lies. Oh, okay. Da war ich irgendwie zu der Zeit in Amerika und irgendwie im Hotel lief der auf Pay-TV, soweit ich weiß, und weil wir abends irgendwie nichts anderes vorhatten, ich war damals mit meiner Mutter unterwegs, muss ich dazu sagen, haben wir uns halt True Lies angeguckt, ja, weil meine Mutter den auch sehen wollte, kurioserweise. Ich den... ja, Jamie Lee Curtis will doch jeder sehen. Oh, Mann, ja, gut, ich meine, er ist ja, sag ich mal, auch echt frauenverträglich so. Und ich habe gesagt, ja klar, ich gucke mir den lieben gerne an als überzeugter und jahrelanger Arnold Schwarzenegger-Fan. Und da habe ich Arnold wirklich zum ersten Mal so bewusst mit österreichischem Akzent in Englisch sprechen hören und wahrgenommen. Und ich fand's gar nicht so schlimm. Ich fand's eher lustig, ja, wenn er dann steht. Es ist verwundernd einfach. Ja, aber ich fand's irgendwie okay, klar. Der ist Österreicher, das wussten wir alle. Und er stand ja auch schon etliche Male bei Gottschalk irgendwie vor der Kamera und hat dann irgendwie so ein bisschen mit Englisch-Deutsch gerade berichtet. Natürlich, ja. Ja. Aber ich fand's geil. Ich fand's halt, weiß ich nicht, so Sachen wie, yeah, sure, this is my invitation. Yeah. Ja, einfach nur großartig. Ja. Ja. Genau, diese Klassiker, ich hab's auch eben recht spät gesehen. Ich weiß, kann jetzt keinen Film mehr genau nennen, wo ich dann seine Stimme so wahrgenommen habe. Aber ich habe auch irgendwann angefangen, in den 90ern diese ganzen Ami-Talkshows zu gucken und Zitate und sowas. Und dort ist ja Schwarzenegger ein gern, nicht nur gern gesehener Gast, sondern auch gern gesehenes Ziel der Verballhornung. Und, wo die dann ihn mal synchronisieren lassen, irgendwie sonst was machen. Aber seinen Film ist es ja eigentlich auch nicht wirklich wichtig, was der eigentlich redet. Der ist ja nicht bekannt für seine tollen Dialoge. Genau, also so Sachen wie in Amerika, sag einmal, get to the chopper. Genau. Ja, und da lachen sich alle kaputt und die wissen, was damit gemeint ist. Das musst du natürlich als deutsches Kind, wo du Schwarzenegger mit einer ziemlich coolen, markanten Stimme dann hier gehabt hast und auch Filme, die eigentlich auch normaler gewirkt haben, als sie, glaube ich, im Original gewesen sind. Wenn du jetzt True Lies geguckt hast, Daniel, da haben sich die amerikanischen Zuschauer und Kollegen da ja natürlich, die haben fast 15, 16 Jahre Zeit gehabt, sich an diesen Dialekt zu gewöhnen. Da war es auch egal. Ne, da ist es nicht mehr aufgefallen, dass der ein bisschen komisch spricht. Aber zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, da war er ja auch echt schon lange in Amerika und hat natürlich sein Englisch, also wenn absolut, ich jetzt vergleiche, absolut. Ich habe mal irgendwann Hercules New York auf Englisch gesehen und das war wirklich also nicht nur vom Film her, halt auch von seiner Aussprache her war es einfach nur grausam, ja, also ich habe mich gefragt, wie sich damals wahrscheinlich auch immer mehr Sätze nachher pro Film bekommen. Ja, nicht nur, nein, was heißt, ich glaube, der hat in Hercules in New York hat er mehr gesprochen als in Terminator, aber ja, hat er. Terminator war halt, abgezählt 100 oder irgendwie sowas, ja, und 117 Worte oder 117, glaube ich, waren es, ja. Aber da war das... Mal auf das Geld, was er dafür bekommen der hat. Der Akzent, der war halt echt wirklich hammerhart brutal. Ja. Oh, jetzt ruft Michael Petrescu an. Oh Gott, das ist nicht unser wichtig. Ausstatter, naja gut. Ja. Geh mal kurz ran und ich rede mit unser Ausstatter weiter. Vor allem. Unser Ausstatter. Wenn er uns irgendwelche Anzüge schneidern würde. Soll ich da wirklich rangehen? Ja, geh da doch ran. Okay. Wir tragen übrigens Bruno Banani hier, die Unterwäsche. Sieht man gerade nicht, weil wir nur in Unterwäsche hier gerade sitzen. Hast du Unterwäsche an? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, ja, ruhig, mach weiter. Also Gunnar, ja. Wir werden jetzt gleich einmal kurz die Filme durchgehen von Arnold Schwarzenegger und mal ein bisschen unsere eigene Eindrücke drüber machen. Du bist natürlich jetzt, Daniel und ich sind ungefähr so im selben Alter. Du bist ein paar Jährchen jünger, aber ich glaube nicht, dass du so komplett weit weg bist von unserer Erfahrung, was die Filme angeht. Nee, tatsächlich habe ich früher mal meinen Videorekorder programmiert. Mhm. Wenn die Arnold Schwarzenegger Filme früher liefen, die kamen ja meistens spät. Genau. Habe ich immer schön Videorekorder programmiert, da kam auch in der Werbung immer diese Porno-Werbung, die habe ich aber tatsächlich vorgespult noch. Damals. Und meine Eltern noch so, was guckt ihr denn da? Ach, egal. Das war auch mit Wrestling, war das auch früher so, da kam ja, auch genau. Diese Porno-Werbung. Ja, meine Eltern war das, glaube ich, einfach egal. Ich konnte, da ist einfach die Porno-Werbung gelaufen, die 77-1108, die hast du dann tausendmal gehört, wenn du dann und immer angerufen geguckt hast. Auch. Natürlich angerufen, klar. Ja, und ich habe... tatsächlich, das Witzige ist, dass meine Mutter mich gestern noch angerufen hat, wirklich, als ich gerade bei IKEA war und gefragt hat, ob sie jetzt diese Videos eigentlich wegwerfen kann, die bei uns noch im Schrank hängen, liegen. Und da hat sie auch zum Beispiel gefragt, ob sie jetzt diesen Predator wegwerfen darf oder Rambo. Und hab gesagt, ja. Gibt jetzt eh alle auf DVD so. Genau, das ist ja schade, genau, weil das ist ja einfach mittlerweile... du hast die Sachen, wenn du sie damals auf Videokassette aufgenommen hast, ich war auch ein ganz großes Videokassettenkind. Also ich habe alles aus dem Fernsehen aufgenommen, habe mir die Sachen aus der TV-Spielfilm rausgeschrieben, die gute Sterne im Anspruch und in der Action bekommen haben. Genau, da habe ich auch ganz, ganz viele Filme einfach, die ich habe die meistens noch gar nicht mehr gesehen. Ich habe einfach nur aufgenommen und gesagt, irgendwann gucke ich mir die an. Ja, und du hattest... Welcher Film ist denn das noch mit Crocodile Dundee, irgendwelche Filme, wo er noch... Der hat ja gar keine anderen Paul Hogan. Nee, der hat höchstens so romantische Komödien danach gemacht oder was weiß ich. Ja, ich habe aber Paul Hogan, ich lad's runter. Genau. Du nimmst es auf. Das darf man, durfte man ja noch. Nee, absolut. Und ich habe es genauso gemacht. Also ich hatte speziell zu der Zeit, einfach 80er, 90er, wo ich dann meinen ersten Videorekorder dann bekommen habe über die Eltern, die ihn gekauft haben und wenig benutzt haben, habe ich Sachen aufgenommen aus dem Fernsehen. Speziell, wenn es dann Actionfilme gewesen sind wie Schwarzenegger und auch mal ein paar, wo ich gesagt habe, ach, der kriegt 3 Punkte Anspruch in der TV-Spielfilm, dann nehme ich mir jetzt Hotel New Hampshire einmal auf und gucke ihn ein paar Mal. Ja, informiert euch mal darüber, falls ihr den nicht kennt, ist mit Jodie Foster und allem drum und dran. Aber auch zusätzlich, das war Schwarzenegger speziell zu dem Film, wenn ich die nicht im Fernsehen schaue, die waren dort natürlich auch noch in einer gewissen Form so geschnitten, ist ja klar, zu der Zeit damals bist du speziell als Kiddie, wenn du die gucken wolltest, ja, nicht so an die Version gekommen. Für mich war das auch ein sehr, sehr großer Teil meiner Videothekenkultur. Ja, mein Onkel hatte eine Videothekenkarte damals und was wir gemacht haben, war immer so Samstagvormittag, weil dort auch du die Chance hattest, dass alle noch pennen vom Freitag und sich die neuen Filme noch nie ausgeliehen haben, in die Videothek zu gehen und dort Filme ausleihen, die konntest du dann bis Montagabend behalten, bis du sie zurückgeben musst. Und Sonntag hat es kein Geld gekostet. Genau, deshalb am Samstag früh ausleihen, dass du es möglichst bis zum nächsten Tag, Montagabend, dann 3 Tage lang haben kannst, den Film gegebenenfalls nochmal gucken kannst. Das habe ich sehr viele Erinnerungen von so Filmen, wie auf die wir nachher zu sprechen kommen, wie Total Recall, wie Running Man, den fand ich auch super. Wo ich dann echt Sonntagnachmittage und Abende damit verbracht habe, wo wir dann gemeinsam geschaut haben. Und das hat sehr, sehr viel von meinem Sehverhältnis und Aufnehmeverhältnis geprägt und das gehört eigentlich wirklich damit dazu. Schwarzenegger war mein Kronjuwel damals in der Videothekensammlung in den Sonntagnachmittagsunterhaltung. Bei mir eigentlich auch. Ich habe auch wirklich immer nur geguckt, ist der Arnold Schwarzenegger dabei, dann gleich einfach Videorekorder programmiert und dann aufgenommen sogar Red Sonja und Cactus Jack. Ich habe die wirklich alle angeguckt, obwohl die jetzt ja nicht so wirklich toll sind. Aber ich meine, wie viele Filme hast du von Arnold Schwarzenegger übers Fernsehen aufnehmen können? Also so viel? Na gut, die haben ja schon so ziemlich alle gezeigt. Ich weiß noch, die allererste Ausstrahlung von Terminator 1 Uncut auf Tele 5, die groß beworben wurde in den 90ern, wo ich extra meinen Videorekorder gestellt habe, schnell Samstagabend nach Hause wieder gegangen, damit ich dann die Aufnahme machen kann, damit ich nichts verpasse. Aber seitdem gibt es die immer wieder mal in immer mehr geschnittenen Fassungen. Ja. Ich glaube, Terminator 1 dauert mittlerweile 65 Minuten in der TV-Version, die um 16 Uhr am Sonntag läuft. Ich habe Predator auch, glaube ich, mit 8 gesehen. Zum Beispiel, so. Ne? Ich habe... nicht machen. Ich habe nie mitbekommen, dass da Carl Weathers den Arm abgeballert bekommt, weil das in der deutschen Version immer rausgeschnitten war. Ja gut, das war ja auch echt geschnitten. Ne? Da war ja alles geschnitten. Ja, oder auch vergleichsweise jetzt kein Schwarzenegger-Film, aber Robocop, die ganze Geschichte, was sie mit Murphy am Anfang anstellen, die habe ich auch erst gesehen, als ich die englische DVD dann hatte. Das war alles hier unbekannt mir. So, also, das ist alles Zeug, das hast du ja später mitbekommen, selbst bei den Videokassetten, die du nicht ganz uncut bekommen hast. Daniel, ich denke mal, bei dir muss es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich gewesen sein. Ich weiß, Wolf war auch so ein Videothekenkind, der wirklich dann auch irgendwann, wo die Kultur angefangen hat, für mich war das einer der glücklichsten Tage als Teenie, wo ich meine erste eigene Videothekenkarte hatte und selber ausleihen konnte. Als Teenie noch schon? Ich hatte mit 16, glaube ich, hatte ich meine erste eigene Karte. Ehrlich? Ja. Ich nicht. Ich bin damals immer, also ich muss sagen, mein Opa, der hatte eine, bin ich zu weit weg von dem Ding? Oder? Nein, ich teste nur. Hier. Okay. Mein Opa hatte eine Videothekenkarte und mit dem bin ich dann immer in die Videothek gegangen und durfte mich da auch immer nur in dem ersten Raum aufhalten. Weil danach war es... Weil danach wurde es dann schon so ein bisschen... Ja. Nee, da kamen noch 2 Räume. Da ist dein Opa dann da hingegangen in den Mantel auf. Mein Opa ist tot, ja. Der muss jetzt hier bitte nicht in irgendwie Missbilligung. Scheiße. Jetzt lachen wir darüber. Nein, das ist nicht so gemeint, Leute. Wie gesagt, ich durfte nur in diesen ersten Raum und da waren schon coole Filme, ja. Da stand auch, da stand auch Wüstenplanet und so Sachen rum, ja. Und also auch Scheiß. Cool, ja. Und in die hinteren Räume, ich weiß nicht, das war so ein unausgesprochenes Verbot irgendwie, was da irgendwie für mich galt, weil ich hätte sowieso nicht in die Bibliothek gedurft, weil ich viel zu jung war. Aber mit meinem Opa, den habe ich natürlich dann immer hier, zack, ich will das haben. Und irgendwann bin ich auch mal in die hinteren Räume gelaufen und habe mich gewundert, was die ganzen nackten Menschen da machen. Aber und da waren es auch richtig viele Räume mit nackten Menschen. Ja, also. Hat er jetzt extra leise gesagt. Ja, aber das werden die Leute dann zurückspulen und nochmal hören. Ja, wahrscheinlich. Danke, Gunnar. Ja. Nee, aber du wirst dann natürlich auch so damit primär Fernsehen, klar, aber auch primär über die Videothek mit den Schwarzenegger-Filmen in Kontakt gekommen sein. Also eigentlich wirklich nur erstmal über Videothek und ja, beziehungsweise über Videokassetten. Also im Fernsehen habe ich Schwarzenegger irgendwann, keine Ahnung, bei RTL, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen, als dann Hercules New York halt gezeigt worden ist. Es ist ein bisschen weiter weg von, also direkt zum Release der Filme in den 80ern, da war auch gerade erst RTL Sat.1 am Anfang. Schwarzenegger-Filme hättest du eigentlich nie bei ARD ZDF damals gesehen, weil das unter deren Niveau sozusagen gewesen ist. Und also man kann sich das heutzutage ein bisschen schwieriger vorstellen, aber es war immer, je nachdem, was das Fernsehen hier ausstrahlt, immer noch sehr super restriktiv. Ne, dort, also nicht nur Gewalt, was richtig klare Gewalt, wenn du dann heute an Horrorfilme denkst, sowas wie Hostel oder sonst was, du kannst mittlerweile Saw bei ProSieben gucken und alles und da kräht kein Haar nach, aber dort ging es da, oh, jemand wird ins Gesicht geschlagen, also da müssen wir uns mal überlegen, ob wir diesen Film ausstrahlen oder nicht. Schneiden wir es raus, dann macht es alles zwar keinen Sinn mehr, ja, aber... Ja, jeder von uns hat Erinnerungen an Filme, die dann so total kaputt geschnitten wurden im Fernsehen, wo die auch nicht auf die Musik achten. Ne? Da passiert irgendwas, der Typ kommt mit einer Knarre in den Raum rein, die Musik bricht auf einmal ab und alle sitzen im Park danach und, oh, das war ein Kampf. das hat jeder von uns gemacht und speziell einige Filme über die Videothek und andere, die hier in Deutschland zum Beispiel sogar indiziert gewesen sind. Phantomkommando damals, das mittlerweile, glaube ich, in der neuen Version aufgelegt wurde. Wir reden übrigens den über die... Den habe ich aber auch aufgenommen irgendwann mal. Später irgendwann mal. Damals hatte ein Kumpel von mir den auf Videokassette bekommen und der, hey, ich habe Phantomkommando, lass den gucken. Oh, geil. Alter, ne? Und so bist du nur drüber gekommen. Selbst in der Videothek habe ich den damals nicht gefunden. Nur über einen Kumpel konnte ich den anschauen. Ich glaube, ich muss auch sagen, ich habe den, wenn dann nur, als eine dieser damals als, wie hieß es, Raubkopie bezeichneten Versionen. Ist denn eine Raubkopie? Ja. Naja, Sicherheitskopie. Ich meine, viele die Leute. Die kenne ich. Ja, aber natürlich. Sie war ja auf Deutsch. Der Film war ja auch im Kino. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Das ist zum Beispiel auch eine Erinnerung, die sich eingebrannt hat. Damals gab es auf ZDF, die ZDF-Kino-Parade, glaube ich, mit Sabine Sauer. Mhm. Und die haben einen Beitrag gemacht zu Phantomkommando. Und der Beitrag fing an. Was ein bisschen befremdlich damals war, weil ich wirklich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, die ganze Zeit drauf gewartet habe. Dieser Beitrag fing an mit der Szene, in der sich Arnold komplett ausrüstet. Ja, also wo er sich hier das Messer und die Granaten und diese... Welchen Sender war das? Das war auf ZDF. Krass. Das war, aber wie gesagt, das war nur halt über die Kinovorschau, ja. Genau. Ich meine, die haben da halt wirklich nur gesagt, okay, der Film kommt jetzt ins Kino. Und da habe ich halt von Phantomkommando das erste Mal was mitbekommen und habe nur gedacht, geil. Der zieht sich da voll die geilen Waffen an und hat ja die richtig Monster-Vierer-Panzerfaust-Knarre irgendwie am Start. Muss ich sehen. Aber gut, es kommt ja leider erst sehr spät im Film und nichtsdestotrotz war er dann noch so. Wir werden da gleich nochmal im Detail drüber sprechen, wenn es zu dem Film kommt. Lass uns mal aufs eigentliche Kunstwerk, Filmkunstwerk von Arnold. Versprochen ist versprochen. Ja, ich will einen Turboman haben. Mit der erste Film mit einem echt funktionierenden Jetpack dann wohl drin. Was? Ja, ich fand den super. Ja. Früher. Ich habe hier mir die Liste einmal aufgemacht der Filme. Mad Mission hatte auch ein Jetpack. Ja, da kommen wir schon beim Jetpack-Podcast da drauf zu sprechen. da freue ich mich schon drauf. Der 4 Stunden, ja, und Rocketeer und... Oh, Rocketeer, großartig. Wären wir nicht Bill Pullman, wer war der? Bill Paxton? Nein, so. Bill... Zucker Punch. Der Hauptdarsteller. Ja. Hüllen wir den Mantel des Schweigens. Egal. Also gehen wir einmal zum Filmwerk von Arnold Schwarzenegger rüber. Er hat natürlich nicht direkt als Schauspieler nur angefangen, sondern ist ja, wenn man sich seine Vita da einmal anguckt, als ehemaliger Hämpfling und angehender Muskelmann über Muskelwettbewerbe dann sozusagen. Ich präsentiere meine Mr. Olympia-Muckis in die USA gekommen und hat sich dort zur Schau gestellt, hat den Showman gemacht und daraus ist er irgendwie entwickelt. Ne? Er war ja wirklich vorher dann bekannt als Mr. Universum, der Typ mit den dicksten Muckis auf dem Planeten. Und er war mehrfacher Mr. Olympiasieger. Also ich glaube, wie ich es mal richtig gelesen hatte, ist Mr. Olympia noch eine Stufe höher als Mr. Universum. Ja. Und also mit, glaube ich. Das ist alles dumm, diese Titel, ey. Ja, es ist so. Und er war halt, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt gab es nur einen Menschen, Sergio Oliva, oder wie heißt, ein Farbiger. Oberlippenbart. Oder Oliva, ich weiß es nicht genau, den Namen. Ich kann es gleich nachgucken, ich habe hier mal Arnold Schwarzenegger Almanach stehen. Ja, Daniel hat uns den Arnold Schwarzenegger Almanach tatsächlich mitgebracht. Ein dickes Buch von der Cinema damals, nur über Arnold Schwarzenegger, wo ich ihn sehr, sehr drum beneide. Ja, der hat ja aus der Zukunft. Hat auch gut Geld gekostet. Damals. Und Schwarzenegger war irgendwie, neben diesem Sergio, war er auf jeden Fall derjenige, der die meisten Titel des Mr. Olympia irgendwie für sich verbuchen konnte. Oder das waren halt auf jeden Fall die stärksten Konkurrenten irgendwie. Und wenn ich mich recht entsinnere, ging es auch dann irgendwie um die Wadenstruktur, die bei dem einen besser war als bei dem anderen. Bla bla bla. Ich weiß nicht, worauf die alle achten. Und mit dem Erfolg ist er dann aber schon, also mit dem, sag ich mal, mit der Reputation ist er halt schon quasi an das Filmgeschäft rangetreten. Ja, natürlich. Er war immer, ich hatte auch eine Reportage über ihn mal, wir haben viele Reportagen alle gesehen und Sachen gelesen, auch dass er, man merkt es auch bei ihm, ein sehr, sehr, sagen wir mal, offener Mensch in der Richtung ist, der hat kein eigentliches Schamgefühl, sondern der nimmt sich das, was er will, der ist einfach sehr, sehr forsch bei allen Sachen. Und wenn er sagt, ich werde jetzt fucking der muskulöste Mann auf dem Planeten oder ich gehe jetzt fucking ins Filmgeschäft, dann macht er das auch. Irgendwas über einen Fotoshoot hatte ich gelesen, wo er, glaube ich, um sich bekannter zu machen, ist er mit einem Fotografen in den USA herumgelaufen und hat sich einfach komplett bis auf die Unterhose ausgezogen und sich auf Gehwege hingestellt und dort schon seine Muckis präsentiert. Also komplett ohne Scham, ohne alles und dabei auch schön mitgenommen, wie die Leute gucken, so auf die Bilder mit drauf. Das die, ist so ein Schwarzenegger. Die Daniela Katzenberger des, der 80er. Eigentlich schon, ja. Die Katzenberger nur besser aussehend. Und mit echten Augenbrauen. Und das erklärt ja auch, dass sein erster eigentlicher Film, wobei das eigentlich kein richtiger Film war, das war hier Pumping Iron, oder wie hieß er damals in Deutschland? Mr. Universum. War das Mr. Universum? Das war so eine Art Reportage mehr über ihn. Oder ich, also den habe ich vor Urzeit mal gesehen. Ich habe den nicht mehr wirklich genau präsent im Kopf. Wir sprechen jetzt schon über den Film mit Elliot Gould, oder? Der müsste eigentlich sein, ja. Pumping Iron ist es doch, ja. Ja, also weil der erste richtige Film, das war ja später dann Hercules in New York, aber vorher gab es ja noch Pumping Iron. Das hier Doku-Drama steht hier noch, ja. Also Doku-Drama. Also das so Kombination, das kennt man heute gar nicht mehr. Ja, nee, viele von den Dokumentationen heute, da hast du ja sowas wie King of Kong, das auch noch ein bisschen selbst mit dazu erfindet, um die Dramaturgie ein bisschen aufzubauen. Ja, stimmt, habe ich mir auch gerade gekauft. Und ist auch ein schöner Dokumentarfilm, aber natürlich auch da einige erfundene Sachen drin, wenn sich das sollte einem klar sein dort. Aber so, Pumping Iron, glaube ich, war auch in der Richtung, dass da ein Dokumentationscharakter da sein soll, aber dort natürlich auch ein bisschen Story mit dazu gemacht wird und so weiter und so fort. Aber primär ist das Erste, wo Schwarzenegger wirklich präsent ein bisschen der Öffentlichkeit gemacht wurde. Ne? Dass er dort auch nicht nur im Fernsehen aufgetaucht ist oder bei irgendwelchen Auftritten, sondern dort auch mal tatsächlich... Wurde das denn im Kino gezeigt, Pumping Iron? Ich bin mir da nicht sicher. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Eher nur Video, ne? Daniel, du weißt es doch. Sergio Oliva. Da Sergio ist Oliva und da... Was ist, achso, ich dachte, ist doch jetzt schon zu spät. Der sieht so cool, aber der hat auch einen Bart, oder nicht? Oder der sieht ja aus wie eine Statue. Ja, gut. Ja. Rechts, Gunnar, rechts, nicht links. Er sieht aus wie eine Statue drauf, aber eigentlich so der klassische Schwarzenegger-Film, wie man ihn nachher kannte, ist es nicht. Aber es war, glaube ich, das erste, wo er dann ein bisschen visibel geworden ist. Wo die Leute ihn dann auch filmtechnisch wahrgenommen haben. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass... aber Pumping Iron, da war auch, ich glaube, Lou Ferrigno, oder? War auch da mit drin, oder nicht? Bestimmt. Also der bestimmt, war überall bei den ganzen Muskeln. Da kommen die alle zusammen, der Nachbar, also, von Doug. Ich muss jetzt nochmal korrigieren, der erste Auftritt, den er hatte im Film, das war Hercules New York. Das war noch vor Mr. Universum. War das vor Pumping Iron? Ja. Tatsache. Ach ja, hier, Pumping Iron 77, aber wann war denn Hercules in New York? Schon. Ich habe jetzt auch extra IMDb geöffnet und gucke jetzt auch mal nach. Ja. So. 1970 war... War Hercules in New York echt, hier steht 69 bei IMDb. Kann das echt so früh gewesen sein? Das glaube ich doch nicht, oder? Er sollte ursprünglich eigentlich Hercules Goes Bananas heißen. Gut, nee, dann ging ich vom Irrglauben aus, weil ich dachte immer, das hat zu Hercules in New York geführt, aber anscheinend war das wirklich tatsächlich etliche Jahre vorher mit Hercules in New York. Na gut, dann reden wir über Hercules in New York. Oh, ein Film, an dem ich noch ganz dunkle Erinnerungen habe. Ganz dunkle Erinnerungen. Kannst scheiße. Kannst du dir zusammenreiben im Groben? Fandst du den damals schon scheiße? Ich fand den damals schon scheiße, weil... Worum ging es denn im Groben? Ganz im Groben. Hercules wird nach New York geschickt, um irgendwas, was er im Olymp verbockt hat, irgendwie wieder ein bisschen gerade zu biegen. Ja, von Zeus wird er, glaube ich, dann irgendwie. Und das Geile ist, das ist Eddie Kulissen, die sind so billig, die sind so übel. Es ist in irgendeinem Stadtpark gedreht, ja. Und die Dialoge sind Fremdscham hoch 10 und es war echt furchtbar. Irgendwann gibt es, glaube ich, noch ein Wettrennen zwischen Auto und Pferdewagen. Ja, wo ein bisschen so Ben-Hur-Charakter dann so da entstehen soll, aber naja, das gut. Nicht wirklich bei rumgekommen ist. Das ist auch so ein Film, den du gegebenenfalls, den erwischst du heute ab und zu mal im Fernsehen, wenn du da mal. Ich habe ihn schon lange aufpasst. Nicht mehr im Fernsehen gesehen. Ich hab ihn vor 2 Jährchen dann aus Versehen mal erwischt, dann im Sonntagnachmittag. Aus Versehen, ja. Du schaltest nicht bewusst zu ein Herkules in New York dann dort ein, oder? Oder machst du das, Gunnar? Nee. Aber wenn ich, ja, ich würde es mir, glaube ich, angucken, wenn er irgendwo. Ey, mittlerweile würde ich mir jetzt auch wieder angucken, ja. Also da würde ich, ich würde mich sogar freuen, glaube ich. Ich würde mich echt freuen. Ja, mittlerweile hat er ja die Kurve wieder gekriegt zwischen kompletten Trash, das ist ja jetzt schon dann durch Schwarzenegger selber interessanter Trash von damals, den du dort mitbekommen kannst. Nee, Tatsache, also hier steht 69 Hercules in New York. Hier sind nach Hercules in New York sind einige andere Credits hier, kleinere Rollen hier mit drin. Und wie zum hier, ich habe gerade einen schlauen Spruch. Ja? Mach mich nämlich jetzt auch schlau nebenbei. Mach das. Sein Agent hat nämlich für die Rolle gesagt, dass er jahrelang Schauspielerfahrung hat. Ja. Aber hat er ja gar nicht. Hat der Agent gelogen? Natürlich nicht. Die mussten auch drüber synchronisieren nachher seine Sachen, weil die total. Aber nee, ich glaube, die haben sich überlegt, dass sie ihn übersynchronisieren, weil er so richtig damals noch wirklich ganz, ganz schräg und ganz, ganz breit gesprochen hat. Aber dann haben sie es doch gelassen. Ist ein bisschen anders gewertet. Übersynchronisiert und nachher für eine Neuauflage das so wieder seine alte Stimme genommen, glaube ich. Ich so. Weiß es nicht, aber das wissen ja auch dann die Ami-Kids dann eher. Wir haben ja dann nur die Synchrofassung hier gesehen, die sowieso schon dann angepasst hat. Bis zu den, stimmt ja hier, Mr. Universum in Deutsch oder eben Pumping Iron 1976. Zwischendurch noch eine Handvoll TV-Rollen, zum Beispiel Straßen von San Francisco hat er mitgespielt als Josef Schmidt in der Folge. Ja. Oder California, okay, das sagt mir nichts, aber da ist er der Muskelmann. Dann haben wir hier einen Film, der mir komplett entfallen war, weil den ich auch gar nicht wirklich mehr. Nee, die kommt ein bisschen später, aber jetzt 1979 ist Cactus Jack. Cactus Jack. Der war super. Dran. Kirk Douglas. Ja, eigentlich kein Schwarzenegger-Film im klassischen Sinne, sondern aber kannst du mir mal kurz erklären, Daniel, worum es bei Cactus Jack ging und was Schwarzeneggers Rolle war? Es geht um eine Art Western. Ja, ein Western-Bösewicht, eine Art Wile E. Coyote. Wie der Coyote und der Roadrunner, ja. Genau, der sich halt quasi zur Aufgabe gemacht hat, irgendwie alles Mögliche zu klauen und zu überfallen, was nicht nagelfest ist. Vor allem auf Züge hat er sich, glaube ich, spezialisiert. Mhm. Dargestellt durch Kirk Douglas, der halt irgendwie den Weg kreuzt von einer Frau, in die er sich so ein bisschen auch verguckt, wenn ich das richtig erinnere. Ja, er war auf jeden Fall so eine Frau. Und die aber gleichzeitig von Arnold Schwarzenegger, einem aufrichtigen, strahlenden und gutherzigen, muskulösen Cowboy irgendwie begleitet wird. Ich dachte, gespielt wurde. Der halt irgendwie so ein bisschen auch so treu doof bis voll doof quasi agiert und daherkommt. Und ja, es ist eigentlich Slapstick in Reinform halt. Ja, wenn du schon sagst, so Wile E. Coyote, ne? Genau, ja. Ich erinnere mich an die Szene, wo Arnold Schwarzenegger mit schwarzer Farbe einen Tunnel. Nee, der Böse malt mit schwarzer Farbe einen Tunnel an eine Mauer. Arnold Schwarzenegger fährt durch den Tunnel mit dem Wagen durch und dann will der andere da hinterher und das ist wirklich genauso wie bei Roadrunner. Und er läuft dann halt gegen die Wand oder fährt gegen die Wand. Das ist wirklich aus dem Film sehr, sehr schlimm. Miep, miep. Ja, aber es auf jeden Fall eine glaube ich schon, das ist wohl bis dato die am eher fruchtbarsten Rolle für Arnold Schwarzenegger, wenn du schon wirklich da auch mit einer richtigen Schauspielerlegende da eben mal zusammenspringst. Es ist fucking Odysseus, ja. Also Spartacus. Odysseus, ja, Odysseus und Spartacus. Ich kenne ihn als Odysseus. Ich habe diesen Film 8 Millionen Mal gesehen damals. Ach, stimmt. Im Griechenhaushalt. Entschuldige mich, stimmt. Ja, Spartacus war auch, du brauchst dich ja nicht entschuldigen. Aber du hast natürlich andere Griechensensibilitäten. Bei uns ich fand die Odysseus-Verfilmung war auch cool. Ja. Vor allem, wie er halt den Bogen biegt und das durch den fucking fetzt. Bogen spannt und dann durch die 12. Ach, das war toll. Ach, da habe ich ja letztens mit Nils noch drüber geredet. Ja. Super Film. Der Zweiteiler, ne? War es ein Zweiteiler? Ich habe den immer zusammengeguckt. Und auch, wo er dann auf der Insel gewesen ist mit dem Zyklopen und sich dann geblendet hat mit dem Holz und dann sich an den Schafen drunter gehangen hat, damit er. Weil der, richtig aber egal, toller Film. Das dann später dazu im Kirk Douglas Podcast. Aber das, ja, auch wenn es eine Nebenrolle gewesen ist, ich glaube, das ist schon etwas, was bis dato am fruchtbarsten gewesen ist. Nach 10 Jahren, wo Arnold eigentlich schon immer nebenbei im Filmgeschäft gewesen ist. Hier hat er noch weiter stehen, 79 im gleichen Jahr Scavenger Hunt, sagt mir überhaupt nichts. Weiß ich auch. Weiß ich auch nicht. Aber da geht es um so eine Art Schnitzeljagd. irgendwie. Also da ist Arnold auch nicht wirklich irgendwie Hauptdarsteller oder sowas. Er spielt halt nur einer, der sich an dieser Jagd beteiligt. Okay, irgendwie. Oder beziehungsweise es kann auch sein, dass er da irgendwie so der Handlanger von, also so eine Art Bolo Yuen aus Der Mann mit der Todeskralle ist irgendwie. Also dass er so eine Figur, so eine Rolle Chong da hat. Chong Li, man, Chong Li. So wie Red Race oder was? Ja, ja, nicht ganz. Also Red Race im war Buch ja mehr vielleicht. Red Race orientiert sich ja so an wie ist er mit Burt Reynolds? Greatest Race Around the World, du weißt ja, mit der Palme am Ende. In 80 Tagen um die Welt? Nein. Wo die so, Cannonball. Achso, ja, Cannonball. Cannonball war danach die weitere Idee. Leute müssen irgendein Rennen gewinnen oder zu irgendeinem Ziel ganz schnell und die machen eine riesige Verfolgungsjagd über die ganzen Staaten. Genau, ungefähr so ist es dann wahrscheinlich gewesen. Cannonball auch sehr schön mit den ganzen Jackie Chan-Szenen, aber egal. Und ich muss jetzt nochmal korrigieren, also was ich eben, ich habe etwas falsch gesagt. Ja. Dieses Pumping Iron ist wirklich eine Dokumentation über Arnold. Mhm. Und Mr. Universum war später halt ein Film mit Jeff Bridges, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Echt? Also der in Deutsch Mr. Universum dann hieß. Genau, der hieß auf Deutsch Mr. Universum. Dieser Pumping Iron kam, glaube ich, nie irgendwie großartig als deutsch betitelter Film raus, wenn ich mich jetzt erinnere. Lass uns doch mal kurz gucken hier. Wenn wir da, also hier ist Mr. Universum ist er als 76 angegeben hier bei IMDb. Und da spielt er den Joe Santo. Genau, und das war die Rolle durch die Tatsächlich, Jeff Bridges, Sally Field, Arnold Schwarzenegger, im Original heißt der Stay Hungry. Stay Hungry. Stay Hungry. Ey, man kommt komplett durcheinander mit diesem ganzen IMDb-Leute, warum packt ihr die deutschen Titel dort rein bei Filmen, die anders heißen? Ja, ich finde mich da nie wieder zurecht. Mal, ohne Scheiß. Ich kann mich da nie wieder zurechtfinden. Aber gut, wir hatten also hier dann hier die... Conan der Barbar, was ist das denn für ein Film? Ja, wer könnte das sein? Aber nee, das deutscher geht ja Titel. Noch. 79 war Scavenger Hunt, 1980 in dem TV-Movie The Jane Mansfield Story mit Lonnie Anderson als... Großer Spruch. Mickey Hargitay. Großer Spruch, er spielt den Ehemann von dieser abgehalfteten und dann noch alkoholkranken Dame. Und ein großer Spruch drin. Sie beide stehen in der Küche... Irgendwie haben Ehestreit, sie glaube ich auch schon alkoholisiert und er knallt, versucht ihn quasi mit einer Torte irgendwie abzuwerfen und er weicht irgendwie aus oder sie wirft das Ding irgendwie daneben und er guckt sie nur an und meint, you should not drink and bake. Großartig. einer der frühen, aber auch dann vielen klassischen Schwarzenegger-Sprüche, die dazu kommen. Ja, wer Jane Mansfield nicht kennt, das war eine der letzten großen Hollywood 40s, 50s Klassik-Schauspielerinnen. Ne, die so in der Reihe Marilyn Manson und wie die auch Marilyn Monroe. Ich würde gerne sagen, ey. Entschuldige. Ich war wieder bei Sucker Punch. Marilyn Monroe und so weiter und so fort, gespielt von Lonnie Anderson, die ja auch eine der, ich glaube sogar die Frau von Burt Reynolds gewesen ist, wenn ich mich nicht irre, in den 70ern, die dann ja in dem TV-Movie den Aufstieg und Fall dieser Ikone dann nochmal verdeutlicht haben. Das war 80 gewesen. Jetzt geht's aber endlich los mit den Sachen, also wo ich dann sagen will, jetzt fängt Arnolds Filmkarriere an, jetzt wird es geil. Bei jetzt ist es soweit. 1982. Conan. Aber Conan der Bibliothek, der Barbar. Entschuldigung, ich muss vorher noch sagen. Was denn? Mr. Universum, 1976, glaube ich. Du und dein Buch, ja. Ja, was heißt ich und mein Buch? Das ist gleich weg. Das wusste ich auch so. 1976 war der eigentlich, sag ich mal, Aufmerksamkeitsbonus oder Moment für Arnold, weil er da nämlich einen Golden Globe gewonnen hat. Der hat einen Golden Globe, der Film meinst du, aber nein, nicht Arnold. Arnold für seine Rolle. Was? Als bestes Nachwuchstalent, ja. Arnold hat einen Golden Globe für Mr. Universum. Hast du dir gerade selbst in dein Buch reingeschrieben? Zeig mal. Lies mal so. Vor, Gunnar, was steht denn da? Lies mal vor. Ich sehe nicht mehr, wo. Seinen wichtigsten Auftritt absolvierte Arnold Schwarzenegger allerdings 76 in Mr. Universum, für den er den Golden Globe als bester Jetzt habe ich sie ja verloren. Ach, ja, okay. Nachwuchsschauspieler, ja, bla bla. Gott, das zeigt die Golden Globes in komplett anderen Augen. Nee, ich habe den auch nicht aktiv im Kopf jetzt. Den muss ich wohl mal nachholen. Der ist gar nicht mal so schlecht. Es geht halt um, Jeff Bridges will, glaube ich, Bridges will halt irgendwie in ein Fitnessstudio aufziehen und so weiter. Mhm. Und Arnold ist da irgendwie einer der bekanntesten Vertreter und soll, glaube ich, zum Vorzeigegesicht irgendwie der ganzen Kette oder der ganzen Aktion gemacht werden. Mhm. So. Also, der ist echt nicht schlecht, ja. Es ist halt so ein klassischer 70er-Jahre-Film. Also irgendwie wurden da halt noch so Themen irgendwie beherzigt und da wurde halt auch ein ganzer Film draus gemacht. Das würde heutzutage kaum noch möglich sein. Da würdest du, ja, aus dem Autorenkino der 70er, auch wenn ich jetzt Stay Hungry nicht direkt dazu zählen kann, obwohl ich den nicht kenne, aber da in den 70ern hat man sowas gern gemacht. Charakterstudien, in welchem Milieu auch immer. Und Jeff Bridges war eh immer in allen Sachen, die er gemacht hat, zumindest interessant. So, jetzt bitte Conan. So, jetzt aber 82 bei Krom, Conan der Barbar. Am Rad der Pein war er 18 Jahre dran. Geiler Scheiß, oder? Conan der Barbar? Ja, super. Ja, aber was hast du jetzt gesagt? Geiler Scheiß. Das ist positiv. Sehr, ja. sehr geiler Scheiß. Also, ich kannte natürlich die ganzen Conan-Comics oder nicht. Ich war kein, wenn ich Comics gelesen habe damals, dann war es Mickey Mouse und alles. Also, kann ich nichts darüber sagen, wie akkurat der gewesen ist oder wie das in der Vorlage gewesen ist. Aber das Bild, Arnold Schwarzenegger als Barbar mit dem dicken Schwert, mit dem wehenden Fell und allem drum und dran, das ist ein ikonisches Bild, das sich so bei mir in den Kopf reingebrannt hat. Das ist wirklich Klassik, ja. Ja, also und vor allem auch getragen von einer verdammt geilen Filmmusik, muss man dazu sagen. Basil Poledouris, ja. der große griechische Landsmann. Ja. Also ich fand seine Variation von Conan der Zerstörer, glaube ich, ist der zweite Teil, fand ich einen kleinen Tick besser. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, mir gefällt dann doch die Originalkomposition am besten, weil die ist noch so ein bisschen reduziert und die gibt noch so ein bisschen Vorfreude auf das, was noch kommt. Ja? Mhm. Also dementsprechend. Und sie passt so verdammt gut. Ich finde dieser Film wirklich von Musik, von Ausstattung, von Look her, von den Schauspielern, James Earl Jones als Schlangenbösewicht. Geschichte natürlich, die dort ist. Max von Sydow als König. Dann kann er, wer hat nochmal seine Ische dort gespielt, die dann gestorben ist. Wie auch immer. Aber das sind, also jede Rolle hat eigentlich echt gut dort. Nee, die war es nicht. Nee. Jede Rolle hat dort echt gut reingepasst und es hat einfach wirklich ein schönes Universum erschaffen. Also wenn der Film gleich damit anhängt, dass der Arnold als kleines Kind, nachdem seine Mama einfach geköpft wurde von James Earl Jones, ans Rad der Pein gekettet wurde, der wirklich 15, 16 Jahre nichts anderes gemacht hat, außer dieses dicke Rad zu drehen, um dort was geiler zu machen. Kann man so einen Muskelaufbau nie machen. Ja. Also, super, du siehst ihn erst als kleinen Hämpfling, ja, und dann musst du dir vorstellen, du drehst dann eben mal deine 15 Jahre an diesem Rad, ne, und da werden deine Muckis einfach immer größer und dann steht er irgendwann da und dreht dieses Rad immer noch, sieht aber aus. Ja, das ist echt gut, ey. Das ist schon geil, ja, das ist besser als jede Montage, er trainiert und spritzt sich da irgendwas in die Pobacken und sowas. Das ist Muskelaufbau. Er hat ja auch seine Stunts alle selbst gemacht, weil sie kein Stunt-Double für ihn finden konnten. Ja, normalerweise wäre er ja das Stunt-Double gewesen bei solchen Sachen, aber er ist in der Lage gewesen, das dann so zu verbauen. Bei ihm, ich glaube, ich habe die englische Variante auch nochmal gesehen vor einiger Zeit. Ich glaube, da hätte mich dann der Dialekt oder das auch am wenigsten mitgestört, weil es ist ja so eine Fantasy-Geschichte in einem fernen, nondescript irgendwie Land, die da stattfindet. Da hat auch sein Stil da gepasst. Auch sehr, sehr viele, nicht nur ikonische Szenen drin, sondern auch ikonische Sprüche. To hell with you, Krom! Ja, stimmt. Es gibt hunderte von Sachen, die du heute zitieren könntest. Wenn wir Wolf hier boxt hätten, er wieder ein Lama. Und ja, er boxt das Lama zum Beispiel. Was internationale Proteste hervorgerufen hat. Ja. Viele Schüsse der Welt haben sich vor die Kinos gestellt und haben protestiert, dass dieser Film nicht gezeigt wird, weil es halt Tierquälerei war damals. Ey, das ist aber. Hat er das denn echt geboxt? Ja, aber. Ich glaube, er hat es echt geboxt. Also Schwarzenegger hat auch gesagt, dass... das hat ihn aber schief angeguckt. Dass die da wirklich versucht haben, so realistisch wie möglich irgendwie zur Sache zu gehen, weshalb er auch irgendwie... Auch wenn echt 100 Leute umgebracht hat. Nee, aber hat. Die haben zum Beispiel die Schwerter. Ja, das waren halt wirklich richtige, harte Metallschwerter, keine Attrappen oder sonst irgendwas. Krass. Und Schwarzenegger hat irgendwann mal erzählt, er hat einen so vor die Birne gekriegt, dass er erstmal zu Boden gegangen ist mit seinem Teil. Ja. Also, weil, ja. Das wusste ich gar nicht. Was ich da empfehlen kann, wer die Möglichkeit hat, auf der DVD oder auf bestimmten Versionen der DVD befindet sich ein Audiokommentar drauf von Arnold Schwarzenegger und John Milius, dem Regisseur von Conan, die anscheinend auf die eine oder andere Art ein wenig angeheitert sind, wenn sie das machen. Und das ist einfach nur so eigentlich das, was wir bei den Audioflicks machen. hinsetzen und einfach mal frei von der Leber wäre, ja, guck mal da, ich war so besoffen in der Szene. Und solche Geschichten erzählen. Ist super lustig und super. Wann haben die das denn aufgenommen? Ein paar Jährchen her. Also nach after the fact. Ne? Ja. Also nicht jetzt direkt damals. Als er schon Politiker war? Ich glaube kurz davor. Machen, ne? Also es müsste Anfang 2000 oder sowas, wo die ganzen DVDs gekommen sind. Aber wer das sehen kann, bei YouTube, den werde ich auch mal verlinken, gibt es einen kleinen Clip mit den besten Sprüchen aus dem Audiokommentar, und wo Arnold von einem Richtmikrofon dann noch auf den Schädel gehauen wird und total sauer ist. Weißt du zufällig, wie die DVD aussah, welche Edition es war? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht hast du die ja noch. Ich habe noch eine alte, also die ist schon echt alt, die Dinge, die ich mir damals geholt habe, aber die war ziemlich günstig und ich meine, das Bonusmaterial hat mich irgendwie doch angesprochen. Ja, ja. es müsste, glaube ich, eine von den nicht ganz den ersten wohl gewesen sein, weil da war es ja auch noch in der Reihe damals, da haben viele die ersten DVDs und dazu hat Conan ja auch dazu gezählt, zu den jetzt nicht ersten, ganz frühen jedenfalls, wo viele von diesen Bonussachen weggelassen wurden. Da kriegst du einfach nur den Film und den Trailer hierzulande. Du kannst ja mal schauen, falls du das findest. Ansonsten jeder, der sich bei play.com für 5 Euro oder sowas das dann bestellen kann, geht mittlerweile ja auch per PayPal, glaube ich. Also da kriegt man für eine Handvoll Euro die UK-DVD und kann sich dann dort auch den Audiokommentar anhören. Kann ich nur absolut empfehlen. Ist echt nochmal ein Erlebnis, was es nochmal drüber hinaus, wenn man den Film auch schon recht oft gesehen hat und für sich genossen hat. Aber hey, für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ein Meilenstein. Hat auch, ich habe mir so Sprüche hier aufgeschrieben. Ja. Und jetzt kannst du den durchstreichen, ja. Oder? Oh. Habe ich schon gebracht. Pumping Iron kam doch in Deutschland raus. Als ja? Mr. Buddy. Mr. Buddy von wegen Körper. Ja, ja, und nicht der, mein Partner mit der kalten Schnauze. Oh Mann. Conan der Barbar, 82 gewesen, hat natürlich, war einfach ein Knaller, ein großer Erfolg, hat dort auch eine große Reihe an Fantasy-Verfilmungen, Umsetzungen dann nach sich geworfen. Ich kann mich erinnern an solche Sachen wie Krull. Beastmaster. Beastmaster mit hier, wie ist er nochmal? Max Singer, der Beastmaster, der durch die Zeit und Portale reist aus dem Beastmaster-Land ins heutige New York. Oder Golden und Globus, die hat er dafür auch einen Golden Globe bekommen? Menahem Golden. Ja. Golden und Globus. Ja, Canon Pictures. Canon Pictures, das Golden American und Globus. American Fighter, kennst du nicht? Ja, American Fighter kenne ich. Ja, siehst du. Und die Produktionsfirma, das war Canon Pictures. Das kennst du doch nicht, wie genau, die Golden Globus heißt. Ja, du wirst dich vielleicht daran erinnern, wenn dann so das Logo mit dem hier, wo dieses große C dann dort erscheint. Genau, sind so mehrere, die sich aneinander schieben. Die sich so zusammenschieben zu einem Logo. Ja, ist verlinkt ja dieses Canon-Logo. Auf jeden Fall, die haben Wo ist das verlinkt? Im Podcast. Ja, danke Gunnar. Da haben sich sehr, sehr viele Filme davon inspirieren lassen, wie Krull eben, wie die ganzen Golden Globus-Verfilmungen. Da gab es ja auch mit diesen anderen beiden Muskelmännern. Wie hieß der Film nochmal, Daniel? Die beiden Mucki-Brüder. David und Peter Paul, die Mucki-Brüder, die dann... Ja. So waren ihre Laute, es tut mir leid. Also. Ja, so war der ganze Film. Den hast du dann, da haben sie den Bösewicht die zwei Finger abgebissen am Anfang. Oh und ja, dann großartig. Und am besten war, wie sie in diese Riesenschlange abtauchen und die von innen quasi zerfetzen. Das war super geil. Ja. Aber alles ein Effekt eben, dass Conan quasi das losgetreten hat. Hat natürlich aber auch gehießen, der Film war so erfolgreich, dass er gleich eine Fortsetzung nach sich gezogen hat, die 2 Jahre später gekommen ist mit hier in Deutschland Conan der Zerstörer genannt. Ja, war geschichtsmäßig, das Ende des ersten Titels, da hatten sie da schon angeteased King Conan. Das war auch das Ende des ersten Teils, er köpft den Bösewicht. Hier Tal Sadum, sein Kopf fällt die Treppe runter, dieser Kult ist aufgelöst. Da siehst du nur noch dieses geile Bild am Ende. Conan als alter Conan-König sitzt da am Thron und da erzählt das Voice-Over am Ende. Aber es gibt noch viele andere Geschichten zu erzählen von Conan im Bild. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau, das ist auch sowas, was sich dann schön vorbereitet hat. Auf bald kommen noch mehr. Es ist noch mehr gekommen mit Conan der Zerstörer, was ich damals als einen ganz netten Film empfand, aber ich fand nicht ganz so auf dem Niveau des ersten Conan. Er war deutlich comichafter, finde ich, als der erste. Der erste hatte noch irgendwo, wenn man es jetzt will, es war ein Film über einen Barbaren, ja. Ich meine, hatte trotzdem noch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ja, absolut, Und eine, ja, auch wirklich düstere Stimmung. Also die Grundstimmung von dem ersten Conan ist ja echt wirklich nicht wirklich aufbauend. Es ist kein Kiddie-Film eben. Aber was du jetzt vorhin, Marc, wo ich noch einen Einwurf habe, was du vorhin gesagt hast, du kannst die Comics oder beziehungsweise nicht. Ich kannte die Comics nur. Also was ich heute immer noch vor Augen habe, ist auf irgendwelchen Ehapa-Comics und sonst irgendwas wie Clever und Smart oder blablabla, war immer früher hinten noch so ein Cover von irgendeinem Conan-Comic, wo er springend mit der Axt im Hand über so einem Heer von irgendwelchen Monstern irgendwie gerade im Begriff ist, irgendwie einzutauchen. Ich finde, das haben die da mit Arnold Schwarzenegger wirklich perfekt verkörpert. Also wenn ich mich nur an dieses Bild orientiere, war das echt eine super Umsetzung gewesen. Ja. Und man muss jetzt auch mal bedenken, diese Welle, die er nach sich gezogen hat, ja, da haben sich dann Leute gedacht, ey geil, wir brauchen nur einen Mann mit gutem Körperbau und irgendwie das reicht wieder, schon, ja? Frei in freiem Oberkörper irgendwie durchs Bild laufen lassen können, ein bisschen Schwertkampf und Action und so weiter und dann funktioniert die Sache schon. Irgendwie. Dann haben sie einfach den Mann mit dem besten Körperbau gesucht. Aus so einer, sag ich mal, geringen Prämisse würde heutzutage keiner mehr irgendwie einen Film machen, also beziehungsweise es würde keine Direct Sequels. Direct-to-DVD ja, irgendwas. Klar, aber das fürs Kino niemals. Nee, fürs Kino kannst du es heutzutage auch nicht mehr. Es wird ja, also wir reden gleich über Conan der Zerstörer, aber es kommt ja bald, da ist auch der erste Teaser gerade gelaufen, die neue Conan-Verfilmung, die sich angeblich noch ein bisschen näher an den Comics halten soll. Wie gesagt, ich kenne die Comics nicht, da heißt es aber, in den Comics soll Conan ein bisschen schlanker sein, als Arnold den porträtiert hat. Arnold ist der klassische Film-Conan. Ich gehe nur rein davon aus, ich weiß, ich roll da auch ein bisschen mit den Augen, weil einfach mir geht's am Popo vorbei, was dann die Comic-Verfilmung angeht. Das Neue sah vom Look her okay aus, aber hat ein bisschen was, so einen Touch von so einem Sci-Fi TV-Movie gehabt. Schlimme. Für mich sah es aus wie hier Hercules TV mit Kevin Sorbo. Ja, es ist, genau. Der neue Conan, das ist Jason Momoa, heißt er, das ist einer der Darsteller, der hat bei Stargate mitgespielt, als so eine Art Worf-Kopie, als Alien mit dicken Muckis von dem Planeten. Und der Look, er ist okay, aber Schwarzenegger ist eben wirklich so eine ikonische Figur, als Conan eben speziell, wie es gemacht wurde. Da muss der Film schon ordentlich arbeiten, um mich da wirklich davon zu überzeugen, dass ich das jetzt brauche. Ja, und ist der nicht von Markus Nispel? Ist der? Okay, vergiss es, Markus Nispel. Kannst vergessen. Ja, also ich meine, der neue Conan kommt von Markus Nispel. Oh Gott. Dementsprechend skeptisch, die Skepsis, die räume ich mir gerne ein. Ja, mal sehen, wenn die da wirklich sich gute Gedanken gemacht haben und Markus Nispel macht immerhin visuell nette Filme, auch wenn der Rest kommt. Pfadfinder war gar nicht mal so schlecht, ja. Also es war Rambo mit Lederschürzen, aber es war nicht so verkehrt. Ja, der war jetzt schon nicht toll, oder ich bitte, wenn das jetzt irgendjemand hört, Pfadfinder ist kein super Film. Ja, Pathfinder in dem Original mit Indianern und... Und wenn ich Pathfinder irgendwie einen Film empfehlen kann, dann wenn noch das Original aus Lappland, der war nämlich zehnmal besser, aber nichtsdestotrotz, der Nispel hatte da mit diesem Pathfinder einen ganz atmosphärisch stimmigen Film geschaffen, so. Also es geht auch, wenn er will. Ja. Wenn er will, naja, als Schützling von quasi komm aus der Werbebranche wie Michael Bay unter seine Fittiche genommen, da hast du keine Chance, aus dem Markt auszubrechen. Das wird der neue Conan sein, der, ich glaube, entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten dann kommen wird. Gab es einen Teaser vorab, aber so einen richtig nichtssagenden Teaser. Mal sehen, wie der wird. Der zweite Conan-Film, Conan der Zerstörer, 1984. Wie du gesagt hast, Daniel, ein bisschen comic-mäßiger, so habe ich ihn auch in Erinnerung. Stelle ich vielleicht mit so einer anderen Fortsetzung, die nicht ganz so dämlich wie diese Fortsetzung, Superman 2, gedreht von Richard Lester, die ja auch sehr zu viel auf Slapstick meiner Meinung nach gegangen ist. Aber du weißt ja schon, was mal Superman 2 ist. Ich weiß. Richard Donner hat den halt mitgedreht und dann haben sie einen neuen Regisseur geholt. Aber das wusstest du natürlich alles nicht, wenn du die Filme damals geguckt hast. Superman 2 war damals ein Film, der vom Ton her mir ein bisschen zu viel Slapstick gehabt hat. Und Conan der Zerstörer war nicht ganz so ultra dämlich wie dieser Film, aber hatte schon ein bisschen... Es wurde schon ein bisschen verkiddifacht. Ne? Du hattest auch eher, mich hat es auch ein bisschen erinnert an sowas wie, sagen wir, Mad Max 3, Beyond the Thunderdome, die hatten ein bisschen ähnliches Feeling, die beiden Filme. Ja, oder mich. Krull. Also ich fand, oder Krull. Krull hat auch so. Ich kann das Ende meines eigenen Lebens sehen. Es ist Zeit für mich. Der große Zyklop, der dann gestorben ist. Ja, aber das ist so ein Film, da haben die gesehen, wir wollen ein bisschen größeres Publikum erreichen. Der hatte natürlich immer noch seine Szenen und seine Gewaltsachen, aber ich glaube, das ist eher ein Film, der war schon ein bisschen gestreamliner. Ja, der gegenüber. War deutlich auf jüngere Zielgruppe zugehört. Genau, du hattest mehr Schlangenmenschen, du hattest, okay, ich weiß nicht, ob jüngere Menschen so auf Grace Jones oder sowas dann dort stehen. Die Schwarzenegger im Audiokommentar übrigens als die gefährlichste Frau bezeichnet hat, mit der er zusammengearbeitet hat, weil die hat alle ständig verletzt die ganze Zeit, die hat auf gar nichts geachtet. Das kann ich mir vorstellen. Ja, der Simon so des. Die sieht so aus. Ihr müsst doch wissen, wenn ihr mir ein Schwert in die Hand gebt. Ja, genau. Ja? Oh Mann. Das oh Mann, kann nur schief gehen. Ihr hättet das doch wissen müssen. Ach Mann. Aber immerhin von auch so, ich weiß nicht, ich fand... Das war ein schönes Fantasy-Universum, was der Zweite da geschaffen hat. Absolut. Ich fand diesen Monsterkampf in dem Spiegelkabinett, den fand ich ziemlich geil eigentlich. Also ja, wo der immer die Spiegel kaputt gemacht hat und durch die Spiegel das Monster genau, verletzt hat. Das ist super. Das war schon echt cool. Das war zum Beispiel auch eine Szene, die habe ich damals bei Sabine Sauer in der ZDF gerade gesehen und habe mir gedacht, geil, den Film musst du gucken. Ja, also das war super. Und dann halt Charaktere wie ein Bombata, ja, mit seiner riesengeilen Adlerkeule irgendwie. Oder das traut sich heutzutage auch keiner mehr, ne? Sowas. Ja, also leider. Also ich meine, so dieses wirklich ein bisschen unbekümmerte Fantasy, heute, es muss ja halt heute alles getrimmt sein. Ich meine, guck dir Dings an, Kampf der Titanen. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Tor wird bestimmt genauso letzte Scheiße, ey. Ja, hat der Oscar-Preis direkt Natalie Portman mit dabei, ne? Ja, aber... Muss doch, ja, Tor sah in den Trailern schon nicht gut aus. Aber nee, ich lass mich überraschen. Die Trailer zu Sucker Punch sahen ja auch gut aus. Ja. Man weiß es eben nie, was einen dort erwartet. Müssen wir unseren guten Arnold Schwarzenegger Podcast... Ja, ich weiß. Aber wir können kleine Sticheleien einbauen. Ne? Wir können demnächst einen eigenen Sucker Punch Podcast machen. Da bin ich gern dabei. Ja, das wird bestimmt auf jeden Fall ein sehr hitziges Thema. Oh, da gibt's wahrscheinlich... Wir machen dann den Zack Snyder Podcast, hitzige Diskussionen, warum der eine sagt, Watchmen ist ein geiler Film und der andere sagt, es ist ein scheiß Film. Dein wird groß und interessant werden. Wir sind aber hier... Wir sind aber hier beim Schwarzenegger-Film und eben 1984 die Fortsetzung für Conan. Das war natürlich einer von zwei Filmen, die 84 gemacht wurden. Conan war Schwarzenegger schon etabliert. Er wurde aber... Nee. Jetzt sagt er schon wieder nee. Was denn noch? Jetzt kommt die rote Sonja erstmal. Nee, die kommt hier ein Jahr danach. Echt? Also ja. In meinem Schwarzenegger-Almanach ist jetzt das der nächste Film. Na gut, ich traue deinem Almanach ehrlich gesagt mehr als IMDb, dass jeder dort editieren kann. Nach der Roten Sonja kommt The Terminator. Okay. Es kann ja sein, dass die Filme irgendwie vorher gedreht worden sind und dann irgendwie erst gut. In dem Jahr also ausgestrahlt worden sind. Das kann ja gut sein. Also, oder gut, lass uns dann, bevor wir... lass uns lieber die Rote Sonja abhaken. Die Melodie. Dann haben wir das hinter uns. Ich habe die Melodie noch im Kopf. Mach sie gleich nochmal. Kommen wir gleich nochmal zu Rote Sonja, Red Sonja. Die Terminator-Melodie hast du noch im Kopf? Die Terminator-Melodie. Ja, oh, du hast ein Gedächtnis, Alter. Das ist wie ein Elefant. Red Sonja, Hauptdarstellerin Brigitte Nielsen, die mittlerweile kennt man ja als Mätresse von Fufi, oder wie? Wie war das? So war das doch, oder nicht? Ich habe mal eine Folge gesehen. Und als versoffene alte Dame. Ja, die sich im Fernsehen live operieren lässt und so weiter. Man wird's ja heutzutage kaum glauben. Aber damals, Anfang der 80er, die war da ja echt wirklich sehr jung. Brigitte Nielsen hatte ja auch was mit jedem von denen, oder? Natürlich. Und später, Brigitte Nielsen auf jeden Fall damals, man kann sich's heutzutage nicht vorstellen, aber die war echt sehr jung und war eben groß gewachsen, sah sehr gut aus. Und hat dadurch die Rollen eben dort gelandet. Einmal in die City Cobra und hat sich dann weiter, sagen wir mal, entwickelt. Später auch Beverly Hills Cop 2. Und ich bin hoch beeindruckt. Zum Beispiel, genau. Und hatte aber dann ihren großen Paradeauftritt. Eigentlich im, man kann sagen, glaube ich, inoffiziellen dritten Conan-Teil. Es sollte ja eigentlich einer werden oder irgendwie so. Er basiert auf der, also auch auf einer Vorlage von dem Conan-Autor. Das ist das Ding. Und ja, jeder hat sich gewundert, warum das irgendwie... schon wieder Dino De Laurentiis, schon wieder irgendwie Arnold Schwarzenegger, schon wieder die Vorlage. Und der heißt nicht Conan, Arnold. Und der heißt nicht Conan. Wie hieß er da? Er heißt Kalidor. Oh Gott. Hätten sie noch Conan nennen können, ja. Ne? Das ist so ein Quatsch. Red Sonja eben als, ja, wo quasi wie so eine Art weiblicher Conan ist eben Brigitte Nielsen dort durchs Fantasyland gestampft und hatte ihren, ich weiß nicht, war Kalidor ihr Kompagnon oder der kurz mal, also es war eine Nebenrolle auf jeden Fall. Kalidor war, glaube ich, der Wächter von irgendwas oder der musste irgendwie, war er verantwortlich für irgendwas, wohinter Red Sonja auch war und was ja von Königin Gedrin entführt worden ist, um dieses Königreich dann zu... Alter Daniel. Was denn? Wieso weißt du das denn alles noch? Oder hast du es gerade wieder nachgelesen? Nein, das habe ich nicht nachgelesen. Das kennt man eben. Das ja, aber die halt. Namen noch von allen. Ah ja, ey, Alter, ich habe Schwarzenegger, wie gesagt, ich habe mir diese Filme noch unnöcher reingezogen, weil das war wirklich mein... Er hat Schwarzenegger gelebt, Mann. Ja, das war mein Actionheld. Das war mein, keine Ahnung, das war meine Filmidentifikationsfigur. Was weiß ich, wie soll ich es bezeichnen? Den fand ich geil. Okay, mach weiter. Ich wollte dich nicht aufhalten. Und, ich muss aber auch sagen, ich habe Red Sonja auch echt mehrfach geguckt, weil ich ihn echt so scheiße fand. Ja, weil er wirklich, ich wollte immer noch mal genau wissen, warum ist dieser Film jetzt schlecht? Er ist zum einen sauschlecht wegen den Tricks, aber er ist auch zum anderen sauschlecht wegen Brigitte Nielsen. Ja, und der Film wird eigentlich fast nur gerettet wegen Arnold Schwarzenegger. Ja, aber das haben sich wohl bei der Produktion auch eben schon gedacht. Ohne Schwarzenegger wird das Ding so ultra extrem abgesoffen. Ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, wie gut der gelandet ist, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich habe den auch in Erinnerung, als wo ich ihn damals zum letzten Mal vor ultra vielen Jahren gesehen habe, also kann ich keine Details nennen, als eher einen mäßigeren Film und jemand, der, oder ein Film, der das Potenzial doch ein bisschen verschleudert hat, das eigentlich drin gesteckt hätte. Ich kann ihn noch geben, meine Mutter hat ihn noch auf VHS. Echt? Ja, solange sie die Dinger nicht wegschmeißt jetzt, wo sie danach gefragt hat. Aber das zu Red Sonja oder wie er hier in Europa bekannt war, in Deutschland als die Rache der Schwertkämpferin. Ey, ich hasse dich, IMDb. Ja, das war offiziell rausgekommen hier im Jahre 85. 84, Gunnar, warte mal, nochmal, 84 hatte Schwarzenegger natürlich auch einen anderen Film geplant. Dort eine Rolle, die, sagen wir mal, recht limitiert war von der Ey, aber jetzt von dem Dialog. Glenn Sonja war ihr erster Film. Als Hauptrolle. Jetzt haben sie es wieder versaut. Nein, generell ihr erster Film. Ja. War nicht vorher, die Sleepover. Also bei Wikipedia, wie auch bei IMDb, steht Red Sonja, die Rache der Schwertkäferin, noch vor Rocky und vor City Cobra. Terminator Interruptus übrigens immer hier. Okay, ich wollte es jetzt nochmal... Ja, gut. Oder dann hat sie ein, zwei Jahre nachher dann die City Cobra gemacht und Stallone dort. Und danach Fufi Fufi. Und dann Fufi Fufi. War es Fufi Fufi? Flavor Flav. Ich will nichts mehr hören. Flavor Flav. Der weiß immerhin immer, wie spät es ist. Das genug zur roten Sonja und die rote Monika und alles drum und dran. Gunnar, okay, jetzt darfst du. Mach es. Oh, ist das schlimm. Ja, ich muss sagen, also wirklich für mich das beste Theme von dem Film. Geschrieben Brad Friedel. Keiner, der so heutzutage bekannt ist als einer der großen Komponisten, aber ey, das Terminator-Theme. Fucking hell. Ja. Also ist geiler geht's nicht. Hat auch Brad Friedel, wer kennt Fright Night, ist ein Gruselfilm aus den 80ern. Nachbar der Vampir. Ich hab mich nicht gemeldet. Hat auch ein super geiles Theme, auch Musik gemacht von Brad Friedel. Ich hab mich nicht gemeldet. Du hast dich nicht gemeldet, ja. Da warst du auch noch nicht geboren bei dem Film, glaube ich, Gunnar. wo will man da anfangen? Ich war auch noch nicht bei Terminator geboren. So. Ja, aber durch Terminator wird man geboren als genau. Filmfan, wenn man sich den anguckt. Terminator war mein erster Arnold Schwarzenegger-Film. Ja. Ich durfte ihn damals nicht sehen, aber ich habe ihn dann doch irgendwie in die Finger bekommen und oh, herrlich. Mit welch geringem Budget der Cameron damals so einen geilen Film auf die Leinwand gezaubert hat. Ja, und ich muss auch sagen, wenn man sich jetzt den Salvation anguckt, wie scheiße diese Endzeit aussieht. Alter, wie kacke der Film war. Wie scheiße diese Endzeit aussieht, im Gegensatz. Ich fand den scheiße. Naja, nee. Der war scheiße. Aber viel besser der als den dritten. Der war Sucker Punch besser. Doch. Ich fand Sucker Punch besser als Terminator Salvation, wirklich. Ja, aber da sind wir auch noch nicht angelangt. Terminator 1 sind wir jetzt. Diese Endzeit, ja, wenn da am Anfang der Bagger über diese Schädel drüber fährt und es sieht halt alles nur so richtig fies aus und du denkst, Alter, da willst du niemals landen. Und diese rudimentäre Hintergrundgeschichte, die Maschinen haben die Welt erobert, voll geil. Und dann kommt da so ein Typ daher, der einfach keine Schmerzen empfindet und gnadenlos seinen Auftrag zu Ende bringt, egal was passiert. Großartig. Ich finde Terminator 1 auch immer noch besser als Terminator 2. Damit bin ich wahrscheinlich der Einzige hier. Nee, ich glaube wir hatten nicht, die, oder? Wir hatten die Diskussion schon, weil ich gesagt habe, oder weil ich Gregor gefragt habe, welcher sein Lieblings Schwarzenegger-Film ist. Und dann kamen wir natürlich darauf, dass Terminator 2 natürlich schon sehr, sehr, sehr wichtig ist, klar. Aber ich fand halt, oder ich finde nach wie vor, der Einser ist irgendwie von seinem Impact her und von seiner Atmosphäre her und halt auch in Anbetracht des wirklich geringen Budgets, was er dadurch dann für eine Visualität besitzt, finde ich ihn dann doch schon einen kleinen Tick irgendwie wichtiger und geiler und aber es ist in zwei Ebenen, würde ich sagen, weil ich glaube, der erste Terminator war auch mehr noch so dieser Gewalt also der Düsternis und horrorartigere von beiden. Ja, du kannst natürlich dem geben, Cameron hatte eigentlich keine wirkliche Schablone für den ersten Terminator und man muss sich vorstellen, zu der Zeit, wo der gekommen ist, und für mich war es eben nicht ganz 84, wo er rausgekommen ist, ein paar Jahre später über Videothek und so weiter, aber immer noch Ende der 80er, du hattest dort nichts Vergleichbares. Es war so etwas, es hat echt zusammengepasst. Ein Cameron, der eine Vision hatte, die er umsetzen kann, trotz wenig Budget. Die Geschichte, die Schauspieler, ich bin eh immer ein, wie man es kennt, ein Sucker für Zeitreisefilme. Und wenn die Geschichten so gut verwoben sind, wie sie dort sind, genau was du gesagt hast, es fängt gleich an hier, Daniel, mit dieser absolut wirklich dreckig und unwirtlich dargestellten Endzeit, wo du wirklich, du möchtest nicht da sein. Nee. Dieses Gefühl hast du echt selten. Der Film hat dort ein Versprechen gemacht, das leider mit Salvation danach nicht eingelöst wurde später. Ne? Jeder hat sich gefreut dann, wo du gedacht hast, oh fuck, ja, die ganzen Filme bauen darauf hin, dass wir mal einen Film in dieser Endzeit dort sehen. Aber in so einer wirklich bedrückenden und niederschmetternden Endzeit oder beziehungsweise unheimlichen Endzeit. Ich wollte einen Bagger über Schädelberge fahren sehen und das habe ich mit Salvation nicht bekommen. Nee, davon, die wurden ja aber zusammengekarrt und egal, das ist Salvation gehört hier eh nicht mit rein. Aber Terminator hat wirklich was Stimmung setzt, was die Aufbereitung mit der Geschichte, was die Schauspieler ansetzt. Du hast eben jemand wie Schwarzenegger, der dort, wo seine Schwächen quasi zu Stärken gemacht wurden, er sieht eben total bedrohlich, unbesiegbar und so weiter aus und wurde mit den Effekten von damals, okay, heute wirst du vielleicht, wenn du ein Kiddie der späteren Zeit bist und dann mit Stop-Motion-Effekten, die da eher ein bisschen lacher findest oder so, ist das vielleicht gegen Ende hin dann so ein bisschen die Illusion zerstören, aber trotzdem, ich habe mir in die Hosen geschissen als Kind dort, als der fucking Terminator im Presswerk da dann so mit dem Exoskelett dort. Ich glaube, das war noch nicht mal Stop-Motion. Also ich glaub, war es nicht Stop-Motion? Also, klar, ich glaube, wenn du ihn in der Totalen gesehen hast, ja, da waren dann schon... Ja, wenn komplett bewegt hat, ja, aber so die kleinen Sachen... Aber die kleinen Sachen waren, glaube ich, alle irgendwie animiert, beziehungsweise von den Puppenspielern gemacht. Mhm. So. Also das fand ich schon... Es ist ein brillantes Stück an Kino, vor allem auch was Spannungsaufbau, was die Geschichte, wie die sich, selbst wenn du die Geschichte, also wenn du es nicht gekannt hast, nicht wusstest, was vorher dort passiert und du diesen Film siehst. Und da hast solche Szenen dadurch, wie die Bedrohlichkeit aufgebaut wurde. Ich fand es auch immer schwer, zum Beispiel diese Szene im Polizeirevier zu gucken. Ne, wo da ikonischer Satz wieder, die sind nicht hier, I'll be back. Ja, gut, das, yeah. Der Satz eigentlich, es sein ist der Satz, Satz. Es ist der Satz und es ist eigentlich nur so ein kleiner Satz, der dort gefallen ist, wo er dann mit dem Auto einfach dann gleich wieder reinbricht, aber ich, also die Szene hat das richtig... Ist echt so gut, ey. Auch damals bei Sabine Sauer gesehen. Ja, natürlich genau, bei Sabine genau Sauer, wo denn sonst? Genau dieses Ding, wie er mit dem Auto da reingefahren kommt. Ich weiß gar nicht, wie ZDF das gemacht hat, dass sie all diese Szenen zeigen durften. Ja, ZDF, die können das ja. Eben. Aber auch diese Szene fand ich immer schwer zu gucken, weil ich hatte echt da so, Linda Hamilton ist in dem anderen Raum und wartet und die hört draußen, wie alle ermordet werden von dem Terminator. Und sie liegt auf dieser schäbigen Couch, wo ich mich gefragt habe, wie kann die darauf pennen? Das war so furchtbar. Mit diesem also, ekelhaften... Ich warte auch bis heute noch darauf, dass Sarah Connor ermordet wird vom Terminator. Ey, wenn es einen Gott gibt, dann wird er uns irgendwann mal dieses Schicksal dann bescheren. Aber dann hoffentlich Linda Hamilton und nicht die Lena Headey, oder? Nein, du denkst an die falsche Sarah Connor. Ja, gut. Ich meine die Sängerin. Ach so, okay. Ah, oh, jetzt hast du den Gag. Ja. Ich hab's verrafft. Ja, ey, und dann müsste aber Mark Terenzi müsste dann hier der Kyle Reese dann wahrscheinlich Stimmt, sein. Stimmt, ja. Ja. Vor allem aber auch Kyle Reese, Michael Biehn, auch super. War ja bis, ich weiß nicht warum, aber bis also die ersten Werke von Cameron in jedem Film von ihm zugegen. Klar, und er war ja auch später in Terminator 2, wurde rausgeschnitten aus der Kinofassung. Leider. Nachher jetzt in den Extended Director's Cut hat man ihn drin. Also ich finde es schade, dass aus Michael Biehn nicht ein, sagen wir mal, bekannterer Schauspieler geworden ist. Der hat viele kleine Rollen gehabt und auch mal Pilotfilme gedreht und so weiter. Aber ist leider so der große Durchbruch verwehrt gegeben. Einer für mich trotzdem auch einer der 80er-Ikonen mit dazu. Findest du Michael Biehn eine Ikone? Ja, also im Michael Dudikoff-Level. Ey, also jetzt mal bitte. Oh, Entschuldigung. Was denn? Michael Biehn hat, wie gesagt, in fast allen Cameron-Filmen mitgespielt. Ja. Mann, es ist Corporal Hicks, Mann. Ja, eben. Es ist Hicks. Ja. Hey. Und er spielt auch noch in Dings mit, in Abyss, den bekloppten Marine, der da hier das Tiefenkoller kriegt, der sich selbst ritzt. Ja. Ja. Ja, den kennst du, ne? Den kenne ich, ja. Ja, cool, ne? Ist Michael Biehn. Nee. Weiß ich nicht. Ich war für mich, also Ikone für mich persönlich in der Richtung, so aus den 80ern, wo ich dann auch American Fighter mit Michael Dudikoff und solche Sachen geguckt habe. Aber jetzt guck mal, jetzt nur mal kurz mal neben die Tüte gekotzt, ja. Mhm. Michael Biehn, du hast einen Michael Biehn, du hast zum Beispiel einen Don Johnson, der vom Typ her auch sehr ähnlich ist. Du hast einen Michael Dudikoff. Ich kann schon verstehen, warum der so ein bisschen im Raster irgendwie untergegangen okay. ist. Okay, als jemand, der die Wintermonate damit verbracht hat, alte Miami Vice-Folgen zu gucken, dieser Don Johnson war ein gut ausstehender Spacken. Also, Alter. Rein als komplett heterosexueller Mann würde ich sagen, das ist ein schöner Mensch. Ja, dem ist der Erfolg auch nicht zu neiden. Entschuldigung, ey. Boah. Was denn, Gunnar? Das ist doch ganz normal. Ich zieh meine Hose besser wieder an. Ja. Naja, schöner Mensch, habe ich gesagt. Also, kommen wir noch mal kurz auf Terminator zurück. Was auch so großartig an diesem Film war. Du hattest bis dato einen Arnold Schwarzenegger, der fast immer nur als Held oder beziehungsweise die Heldenfigur gekämpft hat. Wollte ich auch gerade sagen, tatsächlich. Und dann siehst du zwei Männer, die in irgendeiner komischen Kugel irgendwie auftauchen und du weißt nicht, welche Absicht und was beide irgendwie verfolgen und wer dann irgendwie da ist. Und du kriegst es eigentlich erst dann mit, wenn Arnold Schwarzenegger in diesem Waffenladen steht und meint, das so Uzi 9mm. Ja, und bla, bla, bla. Nehmen die Langläufige. Und ey, das können sie nicht. Ich kann. Bam! Ja, und du wusstest, oh, Arnold stimmt, ist der Arsch. Stimmt. Das, heutzutage, wenn du den mehrfach siehst, weißt du natürlich, wie die Rollen verteilt sind, aber einfach, die Filme müssen ja davon ausgehen, du hast keine Ahnung von dem Teil. Und er spielt echt clever damit. Ich überlege gerade, ob es fast der einzige Film ist, wo er böse ist, aber wen haben wir denn noch? Mr. Freeze in Batman. Ah, ja. Ja, Batman ist ja. Aber also den Bösewichtsgrad zwischen dem ersten Terminator und Mr. Freeze in Batman und Robin, glaube ich. I need some ice. Wie scheiße der war, ey. Ist es cool in hier? Nee, aber absolut, dass du diese Ambiguität, dass du noch nicht weißt, wie die Rollen verteilt sind, weil Schwarzenegger könnte auch, er hatte eben eher diesen ein bisschen Helden. Okay, er hat einen Typen dann mit der Faust durch die Brust geschlagen, um ihm seine Kleidung abzunehmen. Aber es sind ja raue Sitten dort. Schön nachts zum Spazieren gehen, oder? Ja. Gib mir deine Kleidung, deine Schuhe. Nein, das war ein oder? Wie war das? War das im Zweiten mit den Schuhen in der Rockerbar? Ja, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Sehr gut. Yeah. Talk to the Hand, Teil 3. Terminator, ey, absolut fantastisches Zeug. Auch für lange Zeit hier durch den Gewaltgrad, durch die Brutalität oder sowas in geschnittenen Fassungen und auch indiziert gewesen. Also wer sich den Film dann heutzutage holen will, es gibt mittlerweile, glaube ich, eine freigegebene ab 18 FSK-Fassung, die man sich kaufen kann, die uncut ist. Bitte nicht auf die 16er-Fassung dann dort hingehen. Das ist rausgeschmissenes Geld. Und auch im Fernsehen, die Filme werden einfach immer weiter, speziell Terminator wird so weit geschnitten. Also ich habe Tränen geweint, mein Actionherz hat Tränen geweint, den Film um 14 Uhr irgendwie bei RTL 2 am Samstag zu sehen. Ja. Ja, wo du sagst, ey, was ist denn hier los? Ne? Und dann, ja, du siehst dann nicht mal die Szene im Waffenladen, wie das Faden, also wie der Laserpointer auf dem Kopf von der Verkäuferin ist, sondern es ist alles weggeschnitten, dass er wirklich nur so eine Stunde dauert. Dann, wozu auch? Muss man dort nicht machen. Terminator, aber in dem Kontext, mehr als Conan war Terminator eigentlich so, glaube ich, der Start. Jetzt ist er wirklich der super-duper Actionheld Schwarzenegger. Er hat natürlich bei Terminator, wir haben es ja schon gesagt, ich glaube, es waren wirklich 117 Wörter, die er gesprochen hat im maximalen Film. Es hat ja auch nicht mehr gebraucht. Nee. Er hat dort einfach durch Präsenz, durch wie das gemacht ist und alles, was drumherum gespielt ist, das alles vermittelt. Hat für ihn jetzt natürlich quasi den Startschuss gegeben mit den 80ern, mit den Actionfilmen und so weiter, dass er sich jetzt zum quintessentiellen Actionhelden der 80er entwickelt. Und wenn man von Terminator auf seinen nächsten Film dann dorthin geht, ein Film, wo ich gesagt habe, mit dem Kumpel damals geguckt, oh ja, da. Ja, blättert er oben in seinem Magazin. Bennett, Let Off Some Steam, Bennett. Oh, da ist es, der Film. Steam, Bennett. Auch ein also klassischer als dieser Film geht es auch nicht in den 80ern. Hierzulande bekannt als Phantomkommando. Ich glaube nur Kommando im Original. Hier das Phantomkommando mit dem vielleicht einer der besten Namen, die ein Filmcharakter je gehabt hat. Arnold Schwarzenegger ist John Matrix. Ja, das ist, normalerweise sind das Comedy-Sachen, wenn du so jemanden so nennst, aber Schwarzenegger nimmst du es ab. John Matrix, der mittlerweile wie im Ruhestand sich befindende Ex-Marine oder Ex-Army-Typ, der mit seiner Ex-Superkämpfer. Ex-Alles. Ex-Alles. Er konnte riechen und gegen den Wind riechen und die Gegner quasi schon weit im Voraus ahnen. Genau. Genau, und der lebt mittlerweile nach einem Leben voll Sondereinsätzen und Gewalt und allem drum und dran mit seiner Tochter Alyssa Milano, später Wer ist hier der Boss und so weiter, lebt er auf einer Berghütte und will eigentlich nichts mehr Böses, bis er wieder Besuch bekommt von seinem alten Captain, der sagt, du, deine alten Kollegen werden alle umgebracht und pass auf. Und schon geht's los und seine Tochter ist entführt und alle Hölle bricht los. John Matrix, haut kaputt. Ne? Tochter entführt, er muss seine Tochter zurückholen. Mehr braucht man nicht wissen. Und 24. Ungefähr, ja. Nur, wahrscheinlich, ich liebe Jack Bauer, aber gegen John Matrix hat er keine Chance gehabt. Und warum sollte er die Tochter zurückholen? Beziehungsweise warum sollte er quasi, warum wurde die Tochter entführt? Es war ja so eine Falle sozusagen, weil seine alten Ex-Kollegen wurden ja umgebracht, aber einer der Ex-Kollegen hat es dann gemacht, dieser Bennett. Ja, aber es ging ja darum, dass er quasi so einen befreundeten General, irgend so ein Regime quasi in irgendwo in einem Bananenrepublik. Ah, irgend so ein Diktator war da, ne? Ja, genau. Er und Arnold sollte, weil er den Typ kannte, sollte quasi mit diesem Bewacher, mit dem Farbigen, sollte er dahin fliegen und sollte ihn umbringen. Den Typ exekutieren. Ach so, ah ja, und dann hat er ihn. Stimmt, ja. Er schläft noch. Also ja, genau. Er ist todmüde, glaube ich. Ja, genau. Die Bösen hatten die Tochter von Arnold entführt und er sollte dann, genau, Assassinations, Mordaufträge ausführen. Aber Arnold hat es dann so hingebogen, dass er einfach alle seine Leute zwischendurch umbringt und dann seine Tochter befreit. Und wir haben es gesagt, ich glaube, von vielen auch wieder da Sprüche. Phantom Commando hatte auch wieder so viele ikonische Sätze drin. So, I like you best, I'll kill you last. Ja. Dich bringe ich als Letzten um. Und als er den dann am Fuß vor der Klippe stehen hat, ich hab gelogen. Ja. Nee, vor allem er sagt, ich hab hier, und der Linke, was sagt er? Der Linke ist mein schwacher Arm oder irgendwas. Ja. Richtig gut. Auch heute oft benutzt der Satz, ne? In anderen Filmen schon. I like you last, I'll kill you last. Ja, habe ich schon oft gehört wieder. Und die Dame, deren Caprio er quasi Ray Dawn Chong ist die es, die Tochter von Tommy Chong. Ist das echt die Tochter von Tommy Chong? Ich hab die präsent als 80er Filmschauspielerin. Die hat ja weiter darüber hinaus, glaube ich, nicht so viel gemacht. Nee, nicht so viel. Aber echt tatsächlich von Tommy Chong, unser guter Freund? Es gibt einen Film von Tommy Chong, wo er eigentlich nur alleine spielt. Der heißt Far Out Man. Da kommen so gut wie jede Person, mit der er mal zu tun gehabt hat und halt seine ganzen Kinder kommen drin vor. Und da halt auch Ray Dawn Chong. Da ist sie auch mit dabei. Ja. Okay. Den kann ich auch übrigens nur empfehlen. Der ist auch mit wie heißt der? Judd Nelson und Cheech Marin taucht auch mal kurz auf. Und, also ist wirklich lustig. Ist wirklich lustig. Ja, Cheech Marin, born in East LA, fand ich immer gut damals. Was machst du so? Was machst du? Egal. Phantom Kommando ist. Ey, schaut ihn euch an, wenn ihr den nicht kennt, auch wenn ihr wirklich klassischen Arnold Schwarzenegger 80er haben will. Auch das Cover alleine, ich meine, er hat eine so, der Look, den Schwarzenegger dort hat, mit der Schmiere im Gesicht und mit der vollen Ausstattung gibt es auch diese ganz, ganz berühmte Szene im Film, die natürlich ähnlich wie bei Rambo 2 gewesen ist, wo er sich dann ausrüstet, aber wenn man Rambo 2 geil gefunden hat, dann wird man das auch geil finden. Fand man halt auch Phantom Kommando geil. Ja, ne? Also mir ist Logik da echt wirklich scheißegal. Schwarzenegger hat sich zusammen hier sein Equipment geholt. Das Ende ist so eine ultra lange, er bringt alle Leute dieses Diktators dann um, bis zu seiner Tochter hingehen und läuft da einfach auf dem freien Feld, während 10 Leute ihn mit dem Maschinengewehr beballern und wird nicht getroffen. Und locker aus der Hüfte natürlich. Ja, und ich nehme ihm das ab. Ja. Also ist logisch, dass diese fucking Kugeln wollen ihn nicht treffen. Und ich bin auch so dankbar, dass jetzt diese Scheunenszene endlich mal wieder endlich in langer Fassung. Ich weiß noch, was ich für anstellen musste, damit ich die Originalfassung irgendwie von diesem Film bekomme. Ja. Irgendwo auch wieder aus dem Ausland bestellt. Irgendwie. Mit dem Sägeblatt, ne? Mit dem Sägeblatt, ja, wie er ihm da schön die Schädeldecke abwirft. So richtig cool. Also ich war dankbar, dass es dann doch irgendwann mal als so harmlos eingestuft worden ist, dass man sich den jetzt auch... Ja, es ist immer dann ein Produkt der Zeit. Ne? Und heutzutage, wenn du echt ganz andere Kaliber dann zu sehen bekommst, dann ist sowas vergleichsweise nicht jetzt Kinderunterhaltung, aber ist schon harmloser. Ne? Und als jemand, der die Filme dann sich gerne angucken will, das kann man ja wirklich mit DVD, mit Blu-ray, ich habe die UK Blu-ray zu Hause, endlich den Film dann komplett gehabt, sich wirklich auch gerne nochmal geben. Und das ist echt auch ein wirklicher klassischer Film. Lass uns zum nächsten gehen, nach Phantom Commando, ein Jahr später. Eher, ich glaube, bei vielen Leuten als einer so eher fast schon mittelmäßigeren Film bekannt, aber ich fand den damals auch ganz nett, hatte ihn auch auf Videokassette gehabt und sehr oft geguckt, der City High mit Arnold Schwarzenegger, klar. Wo, FBI ist das jetzt diesmal, ne? FBI ist diesmal. Nicht schlecht. Es ist genau die selbe Story wieder. Im Original hieß er Raw Deal. Und also Raw Deal bedeutet sowas wie so ein schlechter Deal oder sowas. Oder jemand hat hier die Arschkarte gezogen, wenn man das direkt übersetzen würde. Und im Film geht es primär darum, Arnold ist undercover. Wirklich, glaube als FBI-Mann, der sich dann einschleust in so ein Syndikat. Ja. Und, ne, nee, so, Arnold oder wie ist ein, glaube ich, Provinz-Kleinstadt-Sheriff, der vom FBI angeheuert wird, so um sich da in dieses Syndikat einzuschleusen, weil man sich irgendwie der Talente Arnolds irgendwie bewusst geworden ist. Ach so, ja. Mark Kaminski ist kicked out of the FBI for his rough treatment of a suspect. Hat den, war zu hart für das FBI. Dann ist er ein Sheriff, aber dann kommt er übers FBI, dem vom FBI-Mann, der Sohn wurde umgebracht von der Mafia und jetzt wird er in der Mafia eingeschleust. Genau. Und ich kann mich auch noch nur, also primär dann an Sachen erinnern, wo Schwarzenegger mit einer, da wird so auch ein kompletter Raum zerschossen und der dann komplett zusammenfällt und solche, so Bilder habe ich hauptsächlich noch im Kopf. Und auch wieder mit einer legendären Ausrüstungsszene, wo Schwarzenegger sich quasi darauf den Endkampf vorbereitet, indem er mit einem weißen Cabriolet über einen Schrottplatz donnert zu Rolling Stones I Can Get No Satisfaction. Oh, der teuerste Song, den man lizenzieren kann. und schön da die ganzen Leute... Stimmt. Stimmt. Ja. Einhändig mit einer Hand am Lenkrad und der anderen quasi an der Knarre schön über den Schrottplatz cruisend abknallt. Das stimmt. Für mich ist der Song immer mit dieser Schrottplatzszene dann verbunden. Weil ja, da wird auch gespielt. Wenn ich diesen Song höre, denke ich an diesen Schrottplatz. Ne, ich denke nicht an die Stones, ich denke an Schrottplatz und Leute werden erschossen. Vor allem hat Arnold dann die Kassette ja original noch vorher reingedrückt, um sich das Lied quasi bei der Ballerei anzuhören. Das ist so gut. Wenn schon, denn schon. Aber ey, City High, Raw Deal ist ein netter Film, glaube ich. Den kann man vielleicht verglichen mit den ganzen anderen noch eine ganze Stufe runterpacken. Aber es ist auch einer, den man sich gerne angucken kann. Und wieder ein geiles Beispiel für die 80er Jahre Videothekentitel oder beziehungsweise Filmtitellogik, die man halt irgendwie dann doch schon das öftere Mal erlebt hat. Ja, ich meine City High, ja, City Cobra, weißt du, die haben sich gedacht, oh komm, der eine heißt so, der andere heißt so. Ja, lass Cobra. Genau. Auch City davor, kriegt man schon irgendwie den Schwarzenegger hat dort gegelte Haare, hat vielleicht so ein bisschen High-Look. Also lass uns da dort hinnehmen. Du könntest den ja auch nicht Raw Deal dann wirklich nennen in Deutsch. Nee. Dann das ist die Videothekenlogik. Aber da mittlerweile, kann man auch nicht so mehr. Ich muss sagen, für mich ist City High ein geflügeltes Wort mittlerweile. Auch, ja, also, natürlich. Ja, auch, muss man halt im Film noch zugutehalten. Ich wusste bis eben nicht, dass der Raw Deal hieß. Wusste ich auch nicht. City High hat jeder, glaube ich, schon mal, der ein bisschen was mit dem Film zu tun hat, gehört oder irgendwie verinnerlicht. Raw Deal ist so, das hat für mich keine Bewandtnis. Da denke ich eher an hier so die Fleisch. Zum Beispiel, oder Red Dawn oder irgendwie sonst was in der Art. Auch von John Milius. Ja. Oder warum muss ich in Verbindung mit dem Film jetzt an Action Jackson denken? Ich weiß nicht warum. Mit dem nächsten Film? Oder? Nein, mit der City High oder mit Raw Deal oder sowas. Action irgendwie, Jackson war aber auch gar nicht mal so schlecht. Den fand ich gut, ja, also natürlich. Carl Weathers hat ja jedes Potenzial. Vanity und alles und dicke Autos und habe ich sehr gut gefunden. Aha, damals. Die war schon heiß. So, nach der City High beginnt jetzt eine Reihe von Schwarzenegger-Filmen, wo ich sagen würde, hey, also Meilensteine. Wie jemand so viele Filme von dem Kaliber der Reihe nach abfeiern kann, das ist absolut nicht möglich. Wir haben uns vorhin unterhalten, Daniel, über unsere persönlichen Lieblingsfilme von Schwarzenegger und jetzt müsste eigentlich im Jahr 1987 der kommen, wo du gesagt hast, glaube ich, das würdest du fast schon als deinen der Lieblingsfilm sehen. Ja, also auch wenn ich jetzt überlege, ich meine Terminator 1, Terminator 2 in allen Ehren, auch True Lies, den ich wirklich sehr, sehr, sehr mag, aber der Schwarzenegger-Film, den ich glaube ich am meisten, wirklich am allermeisten und immer wieder gucken kann und auch wirklich mitsprechen kann, bis es nicht mehr geht, ist halt nun mal der 1987 entstandene Predator. Ja. Oh, ey, ich kann John McTiernan eigentlich gar nicht genug danken für diesen Film, weil ich finde, er ist einfach nur großartig. Mach das Geräusch. Ja, mach noch ein bisschen, wir packen uns am Ende wieder dran, dass die Leute wieder Angst bekommen, wie beim The Grudge-Geräusch im Horror-Podcast. Alter, ich krieg Angst, Gunnar. Nee, muss noch schneller sein, ne? Muss ein bisschen schneller. John McTiernan, natürlich auch der Regisseur von Stirb langsam, vom ersten, hat auch da... Auch ein aus dem Lieblings. Fast, ich glaube, ein Jahr danach oder irgendwie sowas. Also der hat einen Doppelschlag damals gemacht und Predator, wie du schon erwähnst, auch natürlich ich als nicht englisch sprechendes Kind, Predator, habe ich natürlich immer gesagt. Meine Mutter gestern auch gesagt. Genau, hast du den Predator hast du denn gesehen, ja? Auch ein Film, der natürlich hier im Fernsehen geschnitten war, aber ich habe den primär übers Fernsehen gesehen. Wie gesagt, nie gemerkt, dass da Carl Weathers den Arm abgeballert bekommt und so weiter. Aber die Grundidee auch. Ne? Ist ein toller Film. Ein Team von Kommandos, wo du denkst, die kann nichts aufhalten. Ne? Ey, fucking Jesse Ventura, der eine Gatling-Gang vom Hubschrauber abnimmt und die herumträgt, als wäre es nichts. Ballermann aus dem Sack zu holen. Ja. Alter. Ey, das haben die 1:1 für Halo geklaut, wo der Master Chief diese Gatling-Gang abnehmen kann und so ein 200-Kilo-Ding dann trägt. Jetzt in jedem dritten Spiel ist das jetzt drin, oder? Bitte was? Dass man eine Gatling-Gun wegnehmen kann. In Sucker Punch ist auch eine Gatling-Gun drin. Stimmt, die nimmt die auch mit, ne? Natürlich ist es da, aber Predator, fass nochmal kurz zusammen, rein kurz für die fünf Leute, die es nicht kennen, worum geht's ganz genau? Ein Elite-Team von, glaube ich, 7 Leuten wird in den irgendeinen Dschungel, brasilianisch, mexikanischen, was weiß ich, geschickt, um angeblich einen Staatsoberhaupt, einen führenden Politiker da rauszuholen, der dort abgestürzt ist. Bei dieser Mission müssen die Jungs, angeführt von Arnold Schwarzenegger, als Major Dutch Schäfer. Das ist so ein guter Name. Dutch Schäfer. Müssen aber feststellen, dass irgendwas faul im Busch ist, weil sie finden schon eine andere Einsatztruppe von Green Berets, die gehäutet sind. Die gehäutet hängt. Die gehäutet in den Bäumen hängen und stoßen dann auf ein komisches Lager, in dem auch sich irgendwelche Russen aufhalten. Ja? Und plötzlich, wird das Ding halt niedergemäht, aber irgendwie scheint die Mission noch nicht ganz zu Ende zu sein, weil irgendwas anderes lauert da im Busch und fängt halt an, auch langsam Dutch und seine Jungs irgendwie zu dezimieren. Ich finde diese Steigerung einfach, die wird das Team ja auch schon wirklich gut verkauft am Anfang. Du denkst, niemand kann die aufhalten. Alleine die Szene, wo Schwarzenegger das erste Mal auf Carl Weathers trifft, dieser Armschlag. Boff. Dieses Armdrücken im Stehen. Ja, super genau. Gut. Wo die, hey, you, boff. Ja, das ist der coolste Handschlag ever. Was los? Hast du wohl zu lange Bleistifte angespitzt? Eben du hast solche Leute eben wie Carl Weathers, wie Jesse Ventura, die dann dabei sind. Übrigens auch dabei, das ist, glaube ich, im Film, er hieß Hawkins im Film, Shane Black, der Drehbuchautor. Shane Black, der Regisseur von, der Drehbuchautor von Last Boy Scout und später Regisseur von Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang und Iron Man 3. Macht er jetzt, hast du auch den Code hier an. Shane Black, ein ganz, ganz großer Drehbuchautor und Regisseur der aktuellen Zeit. Damals als hier, was war das, der Mushy Man oder was hat er diese... Ja, meine Freundin hat eine riesengroße Muschi oder sowas. Ja. Und dann kommt das Echo, den Witz habe ich nicht mehr ganz auf. Aber er meint so, Mann, hast du eine große Muschi, glaube ich. Sagt ja, und dann kommt das Echo irgendwie. Aber einer von denen, auf jeden Fall das Team, insgesamt bunte, zusammengeführte Charaktere, aber du hast denen abgenommen, die kann nichts aufhalten. Aber natürlich... Das sind harte Jungs. Und ich meine, jeder, ich fand es auch so cool, was McTiernan da gemacht hat, er hat jedem so eine Art, ja, eine individuelle Knarre irgendwie in die Hand gedrückt. Ja, ich meine, da war Jesse Ventura mit der Gatling. Da war aber auch hier der Sonny Landham, wie er heißt, der Billy, der Indianer, mit seiner Schrotflinte vorne dran am Dings. Es war Arnold mit dem Granatwerfer auf der M16. Oh Mann, ich glaube, ich gucke den nachher noch. Ja, das ist super, ey, ne? Wie gesagt, man kriegt halt mega echt Bock. Jedes Mal. Es war Bill Duke mit seiner M60, mit der da rumgelaufen ist. Carl Weathers hat diese kleinen Knarren gehabt. Und ich glaube, der Shane Black auch die Heckler und Koch, diese MPK. Und dann halt noch der andere, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der halt mit seinem Granatwerfer da rummacht. Hast du Zeit, um in die Decke zu gehen? Super. Natürlich. Geil. Ja, also das fand ich so cool, wie er diese eigenen einzelnen Figuren, so wirklich jeder für sich, als fast schon gleichwertig. Klar, Arnold steht über alle, klar, aber nichtsdestotrotz waren die anderen halt mindestens genauso präsent und genauso wirklich furchteinflößend oder beziehungsweise kraftstrotzend wie Arnold. Ja? Und das haben sie ja bei Predators jetzt auch versucht und hat nicht geklappt. Haben sie auch fünf verschiedene und ich fand den echt... Ich hab den noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob ich mit denen auch wirklich antworten will. Nee, brauchst du echt nicht, ich fand den echt scheiße also auch wieder. Adrian Brody als Actionheld. Also scheiße fand ich nicht, ich fand ihn leider nur enttäuschend mittelmäßig halt so. Ja. Ne? Also vor allem, wenn du siehst, du hast so eine Vorlage eben gehabt und da können wir kurz gleich drüber reden, was mit dem Predator-Franchise da ein bisschen passiert ist. Aber alleine, wie du es erwähnt hast, jeder dieser Charaktere, die dort aufgebaut wurden, in dem Kontext gesetzt, dass jetzt auf einmal die natürlich jetzt die jagen werden. Eigentlich würden die ja jedes Problem auf dieser Welt lösen können, aber wenn das Problem nicht von dieser Welt kommt, was eben das Alien ist, gespielt Kevin Peter Hall, auch super tolles Make-up, also du hast es nicht gesehen auf lange Zeit hin, durch unsichtbar mit Wärmelichtszenen und allem. Es ist wie der weiße Hai. McTiernan war so clever, dass es Vieh halt so lange es geht irgendwie zurückzuhalten und halt nur irgendwie die Gefährdung. Angst ich hatte, wirklich. Wirklich nur diese Gefahr, die von dem Vieh ausgeht und beziehungsweise die tödliche Bedrohung, die von diesem Vieh ausgeht, öfter mal so anzureißen. Was ich auch so erstaunlich finde, man sieht zwar am Anfang, dass da ein Raumschiff lang geflogen kommt und diese Kapsel da irgendwie abschmeißt, aber das war mir irgendwie spätestens ab der Ballerei irgendwie in dem Camp, war mir das so egal. Das habe ich überhaupt gar nicht mehr so richtig registriert. Ich finde, das ist so cool. Man weiß zwar, okay, da kommt irgendwas mit Raumschiffen und sonst irgendwas, hat es zu tun. Man hat schon so eine Art Sci-Fi-Komponente drin, aber die fällt irgendwie, allein durch die Präsenz von diesen Jungs und den Weg, den sie bis zu diesem Camp gehen, fällt die so flach irgendwie, dass es dann doch wieder überraschend kommt, wenn auf einmal dieses Tarnvieh dann irgendwie plötzlich da auftaucht und anfängt, die Leute niederzumachen. Genau, andere Filme würden sofort dann ihre Sci-Fi-Natur zeigen, ja, genau. Aber so 100% in den Vordergrund stellen. Dort wurde aber auch sehr mit den Erwartungen gespielt und so dagegen gearbeitet, dass es dann gut von den Überraschungen her funktioniert. Auch der Weg des Films dorthin, wo dann nach und nach wirklich alle dezimiert werden, die klassische Alien-Horrorfilm 10 kleine Jägermeister-Geschichte, die dann, du wusstest, was ich sagen will, ja. Du wolltest das verbotene Wort sagen. Ja, das soll ich. Die dann dorthin baut zum großen Showdown, eben Schwarzenegger, wo der sagt, nun habe ich genug. Ja? Jetzt habe ich rausgefunden, der kann mich nicht sehen, wenn er meine Wärme hier nicht machen kann, so komplett mit Schleim eingedeckt und so weiter. Diese Szene gegen Ende hin, wo du dann siehst, wo dieser Respekt schon gegenseitig ist zwischen zwei harten Hunden, den härtesten Menschen auf der Erde und der härteste Jäger von außen, die dann so diesen gegenseitigen Respekt haben und sich nicht da gleich zerfleischen. Gänsehaut habe ich da gehabt. Und die Geburtsstunde von einem der beiden wichtigsten Filmpaare der 80er Jahre. Neben Jennifer Grey und Patrick Swayze ist natürlich Arnold Schwarzenegger und Predator wirklich wichtigste, für mich wichtigste Filmpaar der 80er Jahre gewesen. Es gibt absolut. Lust. Und total über, also es war natürlich für viele überraschend, aber ich habe es erwartet, dass sie dann 2003 Dancing with the Stars gewonnen haben. Als Tanzpaar. Ja, oh Mann. Ja, aber da hat jeder seine eigenen Referenzen. Aber auch, ich kann eigentlich echt nur schwärmen von diesem Film. Ich finde auch diese Bilder, die McTiernan da irgendwie dann inszeniert hat, wo er auf diesem abgeknickten Baum steht, das Feuer entzündet und anfängt zu schreien, ja, oder halt dann irgendwann später, wenn der Predator auf diesem Baum steht und versucht halt irgendwie Arnold zu erfassen und irgendwie dann abzuknallen, der sich irgendwie getarnt in den Baumwipfeln da irgendwie versteckt. Wenn ich bluten kann. Oh, if it bleeds, we can kill it. Yeah. Oh, you super. Ugly motherfucker. Ist yeah. So oh, sehr gut. Es ist so gut. Motherfucker. Und ich meine, ehrlich, diese Weitwinkelaufnahmen, die er dann macht von diesem See, wenn der Predator da irgendwie da oben in diesem Baum steht und seine Laserschüsse abfeuert und die Funken sprühen irgendwie dann so rum. Großartig, großartig. Also das fand ich, hat's bis heute, finde ich, in kaum einem Film auch so eine schöne Ästhetik gegeben, wenn es in so einem Dschungelfilm oder Monsterfilm oder sonst irgendwie war. Es ist ein ziemlich einzigartiger Film. Also die danach haben sich natürlich nach diesem Film die Wege zwischen dem Predator-Franchise und Schwarzenegger getrennt. Predator ist in eine andere Richtung gegangen, wir können es ja kurz anschmeißen. Predator 2 in der Stadt gespielt mit Hauptdarsteller Danny Glover. Fand ich ganz okay. Ich fand ihn gefühl gut. Gefiel mir damals echt gut. War natürlich was komplett anderes gegenüber dem, was man im ersten gesehen aber hat. Aber hat schön die Elemente aus dem ersten wieder aufgegriffen und auf das Stadt-Szenario genau, übertragen. Genau, urbanes Setting oder sowas, dass du da auch dann irgendwie Sachen hast. Plus es hat die ganze Alien vs. Predator Nummer dann mit ins Rollen gebracht. Ja. Und es hatte Gary Busey. Gary Busey, ja, aber der Wahnsinnigste unter den Wahnsinnigen. Und eben, wie du es erwähnt hast, Remake im letzten Jahr war es noch gekommen. Im letzten Jahr von hier Robert Rodriguez produziert oder hat er auch gedreht? Nee, das war dieser Colin Natal oder wie heißt er? Irgendwie sowas, aber Rodriguez hat produziert, ne? Ja. Und okay, so wie der angekommen ist, ich habe den nicht gesehen eben, die meisten Leute fanden ihn wieder mittel so viele oder Fehler. Okay, maximal. So viele schlimme Fehler drin. Ja, ich fand ihn halt nur mittelmäßig und das hat mich leider schon sehr traurig gemacht. Mir sind allein 8 Sachen aufgefallen, glaube ich, die einfach so nicht passen in den Film. So, der sagt so, oh, die Sonne hat sich noch gar nicht bewegt und eine halbe Stunde später ist Nacht. Und solche Sachen. Oh. Ja, und ach, Lawrence Fishburne, der irgendwie seit 10 Saisons irgendwie da rumhängt und schon so bekloppt ist, dass er mit sich selbst spricht und dann fällt am Ende von dem Film, fällt dann schon wieder eine Kiste runter und was soll ich das sagen, die Saison geht gerade mal 2 Tage oder was? Also nach 10 Tagen hat er schon die Klapse gekriegt. Oder? Ja, und auch der eine Typ verletzt sich, bricht sich so das Bein, kann nicht mehr laufen, 2 Minuten später rennt er durch den Wald wie ein Irrer. So richtig schlecht. Ey. Einfach so, boah. Und überhaupt, fliegen die vom Himmel runter, ohne irgendwelche Waffen und so und sind plötzlich auf dem Boden, haben alle fette Maschinengewehre. Woher denn? Ja. Robert Rodriguez, was aber Scheiße. Du siehst halt einen Japaner, der barfuß durch den Wald rennt und du weißt genau, irgendwann findet der Typ ein Schwert und irgendwann würde er sich auch Mano mit dem Vieh halt auseinandersetzen müssen. So. Und begeht er am Ende Seppuku? Also so Yoshimitsu-Style, dass er sich dann das Schwert durchrammt und den Predator da auch noch. Ungefähr tatsächlich. Wahrscheinlich, ne? Also irgendwie sowas. Ist ähnlich beschämend. Aber ja, ich denke, viele nach dem wirklich, wirklich, wirklich schlechten Alien vs. Predator-Film von Paul Anderson war es wahrscheinlich wieder ein Schritt nach oben, aber ist keiner, den ich... Hast du den zweiten von den Strause-Brüdern gesehen? Ich habe aufgegeben in der Mitte. Ja. Ich konnte nicht mehr. Endlich mal die Aliens auf der Erde und dann sowas. Obwohl, nach dem ersten Trailer war ich echt angefixt. Ja? Wo der Vater in dem Wald mit seinem Sohn auf der Jagd ist, habe ich gedacht, das könnte noch was geben. Es könnte was werden und dann hat der Film angefangen. Egal, das zu Predator gewesen. Nach Predator im gleichen Jahr, und ich habe ja davon gesprochen, jetzt kommt die Reihe der Filme. Auch einer der Filme, wo ich fast sagen könnte, auch einer meiner Lieblingsfilme, aber der kommt ein bisschen später. 1987, The Running Man. Alter, ist das geil! Alter, also ist geil, ja, stimmt. Aus einer der Reihe dieser, was die in den 80ern, gerne Ende der 80er dann einfach gemacht haben, diese Zukunftsvision, in 10, 20 Jahren wird alles vom Verbrechen übermannt und du hast so Gesellschaften, die eigentlich komplett verroht sind. Das war so Gesellschaftskritik im Kontext von dem Actionfilm, sowas, wenn du dann sowas wie Robocop mit dazu genommen hast. Ein bisschen ähnliche Welten hatte ich immer ein bisschen das Gefühl. Ja doch, die Running Man Welt und die Robocop Welt. Du hattest ja dort auch bei Running Man eigentlich so eine Gesellschaft, die sich dann gefreut hat am Leute zerfleischen sich. Ich will ungern den Klugscheißer raushängen lassen, aber kennst du die Vorlage? American Gladiators? Nein. Ist es nicht hier auch wieder Philip K. Dick? Nein, ist Running Man doch? Ist ein Buch von Richard Bachman, den man ja eigentlich auch noch als Stephen King kennt. Ist es echt? Richard Bachman ist ja das Pseudonym. Ich wusste nicht, dass das eine Geschichte von ihm ist. Das ist eine Geschichte von ihm. Wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Den Film kenne ich in- und auswendig. Ich habe nie gewusst, dass Also ich kann das Buch. Also das Buch kann ich echt empfehlen. Es hat mit dem Film wenig zu tun. Ja, es geht quasi auch um eine Fernsehshow, die halt diese Menschenjagd quasi verkauft. Und halt um einen Typ, der halt unschuldig da reingeraten ist. Genau, und dann muss eben den System sozusagen schauen muss, der soll eigentlich dort gekillt werden, aber es kommt alles anders, wie man denkt. Aber das Szenario ist nicht ganz so futuristisch wie da und auch gar nicht ganz so, ja, schon fast apokalyptisch, ja. Ich meine, es ist ja schon wirklich eine kaputte Gesellschaft. Es ist eine kaputte Gesellschaft dort, ja. Und das ist bei Bachmann nicht so, aber ich kannte dieses Buch dennoch wirklich, vor allem weil das Finale doch schon echt ein kleines, also doch schon ein Ticken geiler ist als bei dem Film, ja. Aber ja, du kannst ja gleich sagen, wie es dann dort gewesen ist. Also Spoilerwarnung, wer das Buch noch lesen will, wird dann dementsprechend, überspringt mal ein paar Minuten dann nachher. Aber wie du gesagt hast, Dystopian Future, glaube ich, sagt Dystopie, man. Dystopie, ne? Dystopie hat dort gegriffen. Einfach heutzutage, du hast sowas in der schwächeren Form gehabt mit Ulla Kock am Brink in der 100.000 Mark Show. Ja. Oder American Gladiators. Oder American Gladiators. Teilweise, ich hatte auch das Gefühl, wenn es dann die Gladiators dort, wenn die so berühmt gewesen wären, dass sie im Film auftauchen, wären sie es wahrscheinlich gewesen, so als Charaktere. Dass Schwarzenegger so eine Game Show in der Zukunft eben machen muss, wo Leute dann dort gekillt werden, die Leute sich darüber freuen. Zwischendurch, was ich meine mit diesem, was mich dann an Robocop dann erinnert hat, diese Werbespots, wo hier Leute müssen mit Geld kommen, während Hunde von außen die kaputt beißen wollen und alles. Aber schon sehr, sehr, sehr witzig und dort gemacht und einfach von der Stimmung auch her. Schwarzenegger, den nimmst du eben ab, dass das so ein Typ ist, der ist dort verurteilt worden, weil der sollte als Polizist in eine Menge schießen. Genau, er sollte einen Aufstand niederballern, genau, irgendwie, wogegen er sich geweigert hat. Genau, er ist der Hubschrauberpilot und sagt, diese Leute haben keine Waffen, ich werde nicht schießen. Und dann will sein Kollege hier den Schussbutton übernehmen, aber hält ihn davon ab. Deswegen wird er quasi entmündigt und in den Knast geschmissen. Wo er und dort zum dann, Butcher von Bakersfield erklärt. Der Butcher auf genau, in der Öffentlichkeit ist er bekannt dann als Massenmörder, obwohl er sich da deswegen geweigert und wird dort in dieses Teil reingetan, muss dort hier Maria Conchita Alonso, die heiße, feurige Spanierin, oder? Mexikanerin, Spanierin, weiß ich nicht, aber wurde ihm zur Seite gespielt, wo die dann in Spandex-Anzügen durch diesen ganz, ganz ultragefährlichen Crashkurs mit den tödlichen American Gladiators wie Buzzsaw und Sub-Zero, also quasi hier die komplette Mortal Kombat-Riege dort gehabt. Und wie hieß der? Jesse Ventura hat ja auch mitgespielt. Wie hieß er? Jesse Ventura war der Captain Freedom. Das ist alles dumm. Ja, wo sie auch Computer animiert haben, wo dann die Öffentlichkeit dachte, die haben Schwarzenegger gekillt, aber da hatten sie das Computergesicht über einen der anderen gepackt, wie Captain Freedom ihn getötet hat. Genau. Aber es ist ein echt so ein cooler Film mit dem Sci-Fi-Touch, mit einem Schwarzenegger in seiner Hochzeit. Und Dynamo. Dynamo, genau. Ne? Auch einer der Sätze im Deutschen kommt er nicht so rüber, aber wo ist denn Buzzsaw? He had to split. Er hat sich von dann gemacht. Oder This so. Is Sub-Zero. Wohin durch now zwei just Sp- Zero. Now Fireball. Just Zero. Sehr, sehr gut. Auch, ich fand eine gute Rolle, mir war der Showmaster dort bekannt. Richard Dawson, glaube ich, hieß der Typ, der den Showmaster gemacht hat. Und der ist dort in den USA, was ich später erfahren habe, ist dort der Moderator des Familienduells gewesen. Also war dort ein als Moderator eine ikonische Figur. Aber ich kannte ihn aus Ein Käfig voller Helden, Hogan's Heroes. Da war er nämlich einer der Mitgefangenen. Das ist lustig. Weißt du, wer der Regisseur ist? Von Running Man? Von Running Man. Das ist der Paul Michael Glaser. Oh, Paul Michael Glaser. Starsky und Hutch. Starsky und Hutch, das ist Starsky. Ja. Paul Michael Glaser, später TV-Regisseur. Also ist da wirklich viel TV-Hintergrund mit dabei gewesen. Plus ein Stephen King-Story oder so, das ist eine ganz gute Mischung. Und Yaphet Kotto. Yaphet Kotto, genau. Auch eins der Opfer aus Alien und auch ganz großer Schauspieler 70er und 80er hier als Bösewicht. Wo denn? War der Oberbösewicht, der Fett? Der war in Dings hier, einer der ersten Roger Moore-Filme, Leben und Sterben lassen. Ach so, ach gut. Ich dachte jetzt, war der Bösewicht, der war doch nicht der Bösewicht in Running Man. Da war der Mitgefangene, der auch mit seiner dicken Plauze im Spandex-Anzug dort auch herumhopsen muss. Aber der Film hatte immer ein schönes Feeling für mich gehabt und auch, ich glaube, der ist wahrscheinlich bei einigen Leuten verpönt, denke ich mal. Aber ich finde ihn gut, aber kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich fand, richtig. Er hat auch eine schöne Musik. Ich mochte auch sehr schön. Also Gunnar, wenn du einen Film nachholst, Predator kennst du natürlich, allem drum und dran, lass uns einmal gemeinsam hier Running Man oder sowas schauen. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Running Man ist ein echt schöner Film. Audioflick zum Running Man wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, jeder ist natürlich eh kein Fan von Schwarzenegger, sonst wäre er heute hier. Hust, hust. Ja, aber zum Beispiel, also wir können da gerne was machen. Also sind so, manche Filme würde ich auch nicht unbedingt gleich als Audioflick machen, weil da haben wir drüber geredet, wir müssen einfach nochmal Mad Mission 3 gucken. Aber da wollen wir uns eigentlich nur kaputt lachen über die Sprüche und können da keinen Audioflick vernünftig machen. Da muss man eigentlich auch keinen Audioflick machen. Die Sprüche reichen. Absolut nicht. Running Man, ein Jahr später, noch ein Film, Alter, es wird immer besser jetzt hier. Ein Film, der auch komödiantische, ja, wo erstmal der Comedy-Zug von Schwarzenegger ein bisschen, oder? Hast du da noch was dazwischen in deinem schlauen Buch? Nein, also jetzt. Also als russischer Polizist, Captain Ivan Danko. Das fand ich nicht so gut. Was? Geht, Alter. Nee, da hat mich schon aufgeregt, wie er da am Anfang ankommt mit seiner komischen Mütze und. Oh. Das ist Ivan Danko. Das ist der erste Film, der auf dem roten Platz drehen durfte. Mann. Natürlich. Ach echt? Das wusste ich schon wieder nicht. Ja, Gunnar hat keine Ahnung. Ich habe mich vorher nicht schlau gemacht hier, so wie ihr alle. Wir haben uns schlau gemacht durch jahrelanges Filme gucken. Das weiß ich. Es tut mir leid, das weiß ich. Bist du echt kein Fan von Red Heat? Ich weiß, ich habe lange nicht gesehen, aber ich mochte diesen russischen Akzent dann nicht. Oh, ist das böse, wenn man das sagt? Nein, wieso denn? Und weiß ich nicht, diese ganze Stimmung da im. Oh, okay, du musst im sagen. Schnee was, da am Anfang. Kokainum. Allein die Szene, wo sie sich wirklich am Anfang im Schnee prügeln und du gleich zeigst, dass das so ein richtiger russischer Hardcore-Polizist da ist, der Captain. Aber auch herrlich die Bildsprache von Walter Hill, die man jetzt mal hier hervorheben muss. Walter Hill ist ein guter Action-Regisseur. Und Action neben John Woo einer der wenigen, die gewusst oder verstanden haben, dass Panflöten einfach in einen Actionfilm gehören. Diesen Satz hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ey, am Anfang, Hammers heißt es, oder? Dieses Dampfbad, ja. Und dann halt diese Panflöten. Stimmt, ja, diese Dampfbad. Und auch den, die auch später immer wieder im Film anbringt, ja, das passt einfach. Das passt einfach wirklich auch in dieses urbane Setting, genauso wie in dieses exotische, sage ich jetzt mal, Und Hills Bildsprache und seine Inszenierung, die ist einfach, war wirklich immer gut. Immer gut. Ich meine, nur 48 Stunden. Ja. Er hat immer dieses schwüle, fiebrige Großstadt-Feeling, hat er immer wirklich gut drauf gehabt. So. Wie gesagt, da wäre auch der Film eigentlich, glaube ich, der so die Inspirationsquelle gewesen ist für Red Heat. Ja, ne? 48 Stunden war ja ein bisschen vorher. Das war ja dann, Red Heat ist ja ein Buddy-Cop-Movie eigentlich, oder der erste Buddy-Cop-Movie, den Schwarzenegger gemacht hat. Hier natürlich mit inklusive der typischen Fish-Out-of-Water-Story. Er kommt aus Russland und will dann dort sein Verbrecher irgendwie dort mitnehmen und paart sich zusammen mit James Belushi, der auch einer der klassischen 80er Jahre, das Äquivalent von Eddie Murphy eben in nur 48 Stunden, war hier James Belushi mit dem Cop, mit dem er sich dann zusammenrauft, und die beiden erleben dann Abenteuer in New York, in der Großstadt. Dort auch eine Szene, die wahrscheinlich ein bisschen spiegelt dem vom Terminator, wo beim Terminator fährt ja Schwarzenegger mit dem Auto in die Polizei rein. Hier fährt Arnold Schwarzenegger, glaube ich, ins Kaufhaus mit dem Bus. Ja. Eine Stufe größer, eine Stufe höher. Und ich fand den immer gut einfach, das hat zum ersten Mal dann auch ein bisschen eben, trotz der Action, trotz der Spannung und sowas, auch die Comedy-Seite ein bisschen gezeigt, die sich gleich im nächsten Film dann äußern wird. Aber Red Heat ist auch für mich einer der Klassiker der 80er, da kann ich echt nichts sagen. Ich fand den auch cool. Also ich fand ihn echt cool. Ich fand, wie gesagt, ich mochte die Atmosphäre, die der Film verströmt hat. Ich mochte die Sprüche, also die Chemie zwischen Belushi und Schwarzenegger. Ja, heiß und nicht schwul. Ja, super gut. Also echt super gut. Und Gina Gershon war auch noch dabei. Oh ja, also die sah auch echt gut aus damals. Aber ich kann es verstehen, Gunnar, dass du am Akzent vielleicht ein bisschen da abgefragt hast. Ja, das war früher, glaube ich. Ja. War da nicht auch Lawrence Fishburne noch mit dabei? Lawrence Fishburne? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, er hatte doch diesen einen Bullen gespielt, oder? Ich kann ja mal kurz nachgucken. Schon wieder ewig her, dass ich den gesehen habe, und vielleicht war ich da deswegen so ein bisschen abgesteckt. Es kann durchaus sein. Ich denke mal, im Original hat er wahrscheinlich seine Stimme nicht so verstellt. Die haben es nur hier gemacht. Lawrence Fishburne war dabei als Lieutenant Charlie Stubbs. Peter Boyle, der Vater von Alle lieben Raymond, den kennt man ja auch als Schauspieler. Alle mit dabei, und gegebenenfalls, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Schande, wenn du den Film nicht magst oder sowas jetzt, Gunnar, aber... Ich gucke ihn mir nochmal an. Ey, bei Gelegenheit, wenn es denn nicht zu viel Zeit in Aufwand nimmt, dann wäre das vielleicht was, wo du dann deine Meinung anpassen kannst oder dich nochmal beschädigen kannst. Also Red Heat kann ich... Ich gucke ihn mir an und dann schreibe ich das in die Comments, dass ich mich absolut geändert habe. Ja, ja. Oder du machst es, du schreibst einfach rein und gut ja, ist. Ja. Und falls einer mal irgendwann von da draußen, von den Zuhörern und sonst irgendwas in Besitz irgendwie dieser Szene kommen sein sollte, in der sich Arnold Schwarzenegger im Knast mit einem dunkelhäutigen Insassen im freien Oberkörper prügelt. Ich bin dankbar für jeden Hinweis und Zusendung und Informationen diesbezüglich. Genau, für wir hatten freien Oberkörper. Nein, wir hatten es drüber. Es gibt eine Szene, es gibt ein legendäres Bild. Da ist Arnold im Kampf, er hat sich irgendwie das Sakko ausgezogen und kämpft halt mit irgendeinem so einen farbigen Knastinsassen, der im freien Oberkörper da zu sehen ist. Und diese Szene kommt im Film halt nicht vor. Aber sie wurde halt irgendwann mal gedreht und ich habe sie nie wieder. Es gibt diese Bilder. Ich habe auch hier in diesem Bild, in dem Buch habe ich jetzt hier auch ein Bild drin, wo Walter Hill genau neben diesem Typ steht. Ja. Und ich habe sie nie gesehen. Nirgendwo. Auch nie wieder was von gehört. Ja. Wenn du mir bei Gelegenheit mal einen Scan zukommen lassen kannst von dem, dann werden wir das Bild mal als Wanted-Foto dann posten mit dem im Blog-Eintrag. Und Hinweise bitte an unsere Dienststelle podcast@gameone.de oder in die Comments reinschreiben. Vielen Dank. Dann werden wir das dann in Erfahrung bringen. Durch den leichten Comedy-Aspekt, den Red Heat gehabt hat, hat es natürlich dann mit dem Film, der danach gekommen ist und im gleichen Jahr auch released wurde, losgetreten, auch wo du gesehen hast, dass Schwarzenegger für beide Sachen eigentlich Comedy und Action ein gutes Gespür hatte. Auch einer meiner Lieblingsfilme damals habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen, zusammen mit Daniel DeVito, den wir hier gerade mit dabei haben, ist natürlich Zwillinge, Twins. Gunnar, sag mir mal ein bisschen Twins, kannst du dich noch erinnern, was so die Grundidee von dem ganzen Film gewesen ist? Ja, das war ein Genexperiment. Das Arnold Schwarzenegger war halt, er sollte alle tollen Gene bekommen und Danny DeVito hat halt alle schlechten Gene bekommen und Arnold Schwarzenegger wurde dann aufgezogen in so einer schönen Inselwelt. Ja. Und Danny DeVito war halt Danny DeVito war noch nicht mal geplant. Nee. Die wollten eigentlich nur ein Kind haben und Danny DeVito war dann quasi der Abfall. So. Ja. Die sind eben wirklich, sollen genetische Zwillinge sein, nur das passiert wohl, wenn du alle guten Sachen auf eine Seite schiebst und dann der klägliche Rest übrig bleibt, dass du so ein Schrumpelköpfchen dann wie Danny DeVito dabei rumkommt. Das Bild mit den beiden Babys ist halt auch echt. Oder irgendjemand, hat dann Probleme mit irgendeiner Gang. Danny, ne? Ja. Und dann kommt Julius halt und versucht. Julius erfährt, dass er einen Bruder hat. Und genau. Ist natürlich dann auch sehr erpicht, ihn zu finden. Und trifft ihn dann halt auch, aber genau halt so einen Moment, wo Danny halt irgendwie richtig Stress im Arsch hat. Die Szene, mir kommt gerade in den Kopf, die Szene, wo er dann hingeflogen ist mit dem Flugzeug und dann jaggedy jag, don't look back. Ich finde auch gut, wo er den Koffer in der Hand hält und so ein Motorradfahrer will den Koffer klauen. Und er hält ihn einfach fest und die voll auf die Fresse. Und da ging es ja auch schon langsam, da ging es ja eigentlich schon so los mit, dass sich Schwarzenegger und Stallone auch so ein bisschen gegenseitig auf die Schippe genommen haben. Auf jeden Fall. Wo er mit Milchshake in der Hand neben dem Rambo-Poster irgendwie hält und so, ja, so leicht verschmitzt dann lächelt und weggeht. Ja, absolut. Ey, sind Sachen später, wenn wir zu Last Action Hero kommen, Lieblingsszenen dann dort. Aber absolut, Twins war so eine Sache, wo durch die Rolle, die Schwarzenegger gespielt hat, auch sein komödiantisches Talent nochmal mehr zur Geltung gebracht wurde. Und auch einer, der damals auch ein sehr großer Erfolg gewesen ist, wo einfach Schwarzenegger dann wusste, ich kann es in beide Richtungen spielen, ich muss nicht nur Action machen. Und deshalb, das wird man dann sehen in den kommenden Filmen, die da sind, die wechseln sich dann ab zwischen Actionfilmen und teilweise richtigen Komödien, die fast kaum Action dann gehabt haben, dann drin. Aber Twins war damals auch immer noch ein sehr schöner Film, den man sich anschauen kann, als auch einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Einfach Schwarzenegger als großes Baby, das keine Erfahrung von der Welt hat und trotzdem zu schön für diese Welt ist, mit diesem abgehalfterten Danny DeVito dort zu sehen. Danny DeVito ist eh immer gut. Immer sehr schön. Schmeißt die Mama aus dem Zug. Oh, auch sehr geil. Vor allem dank der Mama, die war echt cool. Und natürlich Billy Crystal, ne? Ich verstehe gar nicht, warum Billy Crystal so in die Vergessenheit geraten ist. Ja, der macht ja nur Oscar-Übertragungen manchmal zwischen. Aber das waren mit die Besten. Das sind die Besten, absolut. Nee, aber das zu Twins. Oder hast du noch was aus deinem Schleimbüchlein? Nö. Gut. Aus Twins. Wir haben vorhin über deinen Lieblingsfilm gesprochen, Daniel, Predator, der gewesen ist. Jetzt hier steht zwar noch eine kleine TV-Rolle bei Geschichten aus der Gruft, aber die, glaube ich, können wir dann übergehen. Jetzt kommt der Film, wo ich, abgesehen von Terminator 2, der natürlich auch, ist natürlich ein geiler Film und alles, aber wenn ich für mich sagen würde, das ist mein Schwarzenegger Lieblingsfilm, müsste ich fast schon sagen, das ist der hier von 1990. Öffne deinen Geist! Ein original Quarto-Zitat gerade von Conan. Nimm meine Hand und öffne deinen Geist. Alter, ich gehe mit zum nächsten Film, wir brauchen nicht. Nein. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, ne? Ja, hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Mein absoluter Lieblingsfilm ist aus dem Jahr 1990, nach einer Geschichte von Philip K. Dick, Total Recall, die totale Erinnerung. Arnold Schwarzenegger als Douglas Quaid, ich wollte schon Johnny Quaid oder sowas sagen, als Douglas Quaid, ein Hilfsarbeiter, oder nee, er ist irgendwie so ein Maurer auf der Erde oder irgendwie sowas, ne? Also er bedient Presslufthammer auf dem Bau. Zu Hause wartet Sharon Stone, die er vögeln kann den ganzen Tag. Träumt Sharon Stone als Frau eines Bauarbeiters. Alter, ja. Und Gunnar denkt an die Sharon Stone heute wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist das gleiche wie mit Brigitte Nielsen, verdammt, ja? Ja. Nur ohne Fuffi. Fuffi. Sharon Stone damals und Schwarzenegger träumt aber davon, wie es in solchen, mit ein bisschen Zukunft dann behafteten Filmen ist, er würde gerne auf den Mars hin. Mars ist in dem Universum dort wohl ein Planet, ist ein Planet, wo dort die Menschen den mittlerweile besiedelt haben, aber noch nicht ganz so, dass die da frei dort leben können. Und er war noch nie auf dem Mars, träumte aber immer davon, auf dem Mars zu sein und kann sich das nicht leisten von seinem Presslufthammergehalt. Überlegt sich deshalb, ich lasse mir die Erinnerungen eines Urlaubes einpflanzen. Da gibt es die nette Recall Corporation oder Total Recall Corporation, wo er hingehen kann und dann kann er sich Erinnerungen von einem anderen... Recall. Auch wieder die ganze Werbespot. Du bist nicht im Recall. Du bist nicht im Recall. Oh, das ist super, wenn Schwarzenegger, I am the total recall. Dieter Bohlen. will sich die Erinnerung dort einpflanzen lassen, aber da läuft ein bisschen was schief, weil anscheinend hat jemand schon Erinnerungen bei ihm eingepflanzt und jetzt kommen die ursprünglichen bei ihm hoch. Er ist nämlich kein Presslufthammer-Man, sondern ein... Hauser. Er ist Krauser. Hauser war es, genau. Hauser, ein Ex-Verbrecher, der von 1000 Leuten jetzt gejagt wird. Im Endeffekt geht es dann darum, Schwarzenegger muss herausfinden, was seine wirkliche Identität ist, reist auf den Mars und reißt dort die Hütte komplett auf. Ja, und ich habe zu Daniel gesagt, wenn du diesen Film zusammenfassen willst, wie kannst du einen Film nicht mögen, ja, in dem auf dem Mars eine kleinwüchsige Nutte mit einem Maschinengewehr Leute ummäht? Nachdem eine Frau mit drei Mutantenbusen gerade niedergeschossen wurde und die gar verkaufen wollte. Es geht nicht besser. Und der Kopf platzt so schön auf. Ey, alles. Alles. Das Zitat, was du vorhin gemacht hast, Gunnar, Quarto, ja, das siehst du auch bei vielen Gags mittlerweile oder Internetbildern und so weiter, dass du, wenn du jemanden siehst, dass da ein Körper jemandem aus dem Bauch rauswächst, so als, super, als Zwilling, der es nicht so ganz geschafft hat, wieder bei der Twins-Nummer gewesen sind, der Taxifahrer auf dem Mars, den er dann trifft und so weiter. Billy hieß er. Benny hieß er. Oh, meine 6 Kinder. Genau. Ich habe gelogen. Ja. Ich bin schon verheiratet. Ja. Was mir daran gefallen hat, andererseits, ich bin ja ein Sci-Fi-Fan und diese ganze Sci-Fi-Story und Philip K. Dick-Sachen seit Blade Runner und so weiter, ich bin ein Fan einfach davon. Ne? Und es hat einfach mit diesem, ein Mann sucht nach seiner Identität, vor allem wenn Schwarzenegger eigentlich ein guter Kerl jetzt geworden ist und mehr merkt, oh, ich war so ein Ultra-Arschloch damals und auch dann sieht die Aufnahmen von sich selber, dann sieht, hey, du bist anscheinend ich. Ja, aber denk dran, du musst das und das machen. Und dieser Kontrast, der aufgebaut mit den Science-Fiction-Elementen, mit der Action, mit dem Set-Design, auf dem Mars war alles super geil. Mit Bösewichten hier, Cohagen. Richter, Michael Ironside. Ja, ich meine, Cohagen und hier Richter, also Michael Ironside und hier der, wie ist nochmal der andere, der auch Robocop war ja auch der Bösewicht. Cohagen. No, das war das war der alte, der genau, Dick Jones. Dick Jones. Ist es Dick Jones? Also auf jeden Fall, das sind so zwei echt auch geile Bösewichte gewesen. Auch Michael Ironside, die Szene, die immer bei meiner Videothekenfassung dann weggeschnitten war mit den Fingern. Mit dem Arm, am Aufzug. Ja, genau, wo er den dann wegkickt und alles. Ey, ich hab so geflucht damals, als der in der 16er Fassung in die Videotheken kam. Ich hab mich so gefreut. Ich wollte diesen Film unbedingt sehen. Und dann war der so gnadenlos verstümmelt worden. Unglaublich, ja, echt unglaublich. Zum Glück, mittlerweile habe ich irgendwie so eine Dreier-Edition mit Ronnie Cox ist der Cohagen, der Schauspieler. Absolut, ich war da auch damals, natürlich, ich habe die Schnitte habe ich dort gesehen, aber ich habe die nicht gekannt, was da vorgeschnitten war und nicht. Ich habe den mittlerweile auch auf Blu-ray, habe ich aber auch vor etlichen Jahren schon in der Uncut-Fassung gesehen. Es passt alles für mich. Es passt das Schwarzeneggertum, die Action, die Story, wie sie gemacht wird, die Spezialeffekte. Jeder kennt auch die Szene am Ende, wo dann Schwarzenegger dann auf dem Mars draußen landet und die Luft dann nicht mehr kommt, sein Gesicht fast platt. Aber da muss man auch sagen, echt, was Verhoeven für ein echt exzellenter Techniker war. Also Paul Verhoeven in den 80ern speziell und bis in die 90er rein, der hat ein wirklich tolles Werk geschaffen, also mit dem Film, die er gemacht hat. Mit daneben dem hier, mit Starship Troopers später, war doch auch Robocop, oder nicht? Robocop, ja. Ja. Gucken wir mal kurz hier, Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls wollen wir gar nicht sprechen. Danach Starship Troopers ging es runter. Er hat echt Hollow Man gemacht. Oh, mein Armer. Und das Video von Sarah Brightman. Aber jetzt mal eine kurze Frage. Hattest du wirklich, nachdem du Total Recall das erste Mal gesehen hattest, beziehungsweise auch jetzt noch, hattest du wirklich... Bist du der Überzeugung, dass Hauser früher ein Arschloch war? Eigentlich schon, ja. Also ich bin der Überzeugung, dass also jetzt nicht Arschloch im klassischen Sinne, so er ist der Bösewicht, der nachts da Welpen tritt oder irgendwie sonst was dann dort macht, aber einfach ein Opportunist und jemand, der sich seiner Rolle als so Obermufti oder sowas da dem bequem gewesen. Ich glaube, dadurch, dass er seine Erinnerungen nicht mehr hatte als die neue Person, ist auch seine Persönlichkeit eher anders gefärbt worden. Ich glaube, er ist keine Person jetzt, der wieder zu Hause zurückkommen will, Douglas Quaid. Deshalb hat er ja auch diese ganze Wandlung gemacht. Ich denke eben kein alter Überbösewicht, aber er ist trotzdem noch unangenehm genug und arschlochig genug, dass ich kein Hauser sein will. Also ich hatte es immer so verstanden, dass Hauser quasi irgendwann mal erkannt hat, dass er für die falsche Seite arbeitet. Echt? Und sich dementsprechend an Melina quasi gewandt hat, die ja zu dieser Rebellion oder zu diesen Aufständischen gehört hat und aber quasi erwischt worden ist und dementsprechend umgepolt worden ist und auf die Erde geschickt worden ist, damit er auch ja nicht... Ich meine, die Sharon Stone war doch quasi in direktem... Das war ja die Freundin von Brick, der... Warum sollten sie quasi diese Aufpasserin für ihn irgendwie... installieren. Ich hatte immer so das Gefühl natürlich, es ist natürlich nicht von ihm initiiert worden, weil der war ja unter kompletter Beobachtung immer mit der Frau vom Ronnie Cox und dem Richter dort, die dann einfach mit Arnold gepimpert hat ohne Ende, einfach mit ihm in ihrem Auftrag dann dort drin. Es gab ja einen Grund, warum sie ihn nicht jetzt umbringen wollten, ne? Oder irgendwas, der war denen noch zu wert. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Details. Da muss ich wahrscheinlich wirklich dann noch ein 20. Mal jetzt wieder schauen. Unter nicht nur Fanboy-Augen, der dann, oh, schön. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so ein freiwilliges, oder also nicht freiwillig in der Richtung, dass unfreiwillig eher, ne? Du meinst ja in der unfreiwilligen Art, dass er sozusagen in diese... Er wurde quasi absichtlich und gegen seinen Willen wurden ihm diese Erinnerungen eingepflanzt, dass er auf der Erde leben würde und eine hübsche Frau hat und auf dem Bau arbeitet, damit er quasi irgendwann nochmal einsetzbar ist, aber erstmal aus dem Weg ist, wichtig, beziehungsweise eine wichtige Waffe im Kampf gegen oder für die Rebellion oder für diese Aufständischen gewesen ist. Damit die Rebellion dann dort... Nicht weitergeführt werden kann. Weil er hat ja quasi interner Wissen, was keiner von denen hat. Ja, ich gucke mir nochmal an, wir kommen nochmal mit einer konkreteren Diskussion dann wieder zurück, wenn wir nächstes Mal den Stallone-Cast machen, kurz am Ende, wie wir das interpretieren können. Aber auf jeden Fall, Total Recall ist mein Schwarzenegger-Lieblingsfilm. Ich fand den auch großartig. Also wie gesagt, ich fand ihn in der ungeschnittenen Fassung natürlich noch großartiger, weil ich habe mich da schon betrogen gefühlt. Ja. Irgendwie, weil ich... Mit der Nase. Wir hatten, also früher, ich weiß nicht, im Laufe der Zeit habe ich halt einfach ein Auge entwickelt dafür, wann Filme irgendwie geschnitten und so wirklich, wo wirklich harte Einschnitte gemacht worden sind. Damals gab es ja auch echt noch irgendwie, da war ja Schnittberichte, war ja auch zum Beispiel noch unter einem ganz anderen Namen, oder URL, glaube ich, firmiert. Und die hatten da ja auch schon etliche Sachen irgendwie hervorgehoben, was fehlt und so. Man konnte es einfach sehen, dass wenn er da an dem Aufzug hängt, dass da auf jeden Fall was fehlt. Du weißt, das war einfach zu knapp abgehackt. Absolut, der deutsche Verleih hatte auch einfach nur das Master gehabt und dann dort dran geschnitten. Die Musik wurde nicht richtig dann ausgewählt. Also kennen wir von TV-Produktionszeiten nebenher. Da kannst du, wenn du einen Schnitt irgendwo machst, wenn du nur das Rohmaterial hast und nicht die Tonspuren getrennt hast, dann ist es eben so, die Musik brandet auf und zack, auf einmal ist es leise. Und ja, das hast du sehr oft gemerkt, in egal welchen Versionen, die du bekommst. Also selbst bei Videothekenfassungen, da konntest du es einfach nicht dir richtiger sehen. Total Recall, ganz großes Ding. Vor allem auch so schöne Sprüche. Glaubt ihr, das ist der echte Quaid? Er ist es. Richtig gut. Richtig gut. Es ist alles super, super Zeug gewesen. Großer Actionfilm. Danach das Umschwenken 1990 im gleichen Jahr auf eine Komödie und glaube für mich damals, ich weiß nicht, ich habe den auch länger jetzt nicht mehr gesehen, ich fand den damals sehr, sehr gut, auch sehr oft geguckt, vielleicht sogar schon ebenbürtig mit Twins, war der Kindergartencop. Fand ich auch toll früher. Ja. Also ja, ich muss auch sagen, ich hatte den im Kino gesehen und ich war von dem Film echt angetan. It's not a tumor! Das war echt ganz nett, oder? Das war echt ein netter, auch für Kinder. Ja, auch wieder eine Undercover-Geschichte von Arnold Schwarzenegger, aber diesmal ist er eben undercover als Kindergartenlehrer, der den der einen Verbrecher eben sucht, der Vater eines der Kinder ist. Hatten wir uns auch kurz, glaube ich, Daniel, da unterhalten, der Schauspieler, der hier den Bösewicht spielt, Richard Tyson, auch einer, der als Bösewicht oft in den 80ern aufgetreten ist und der Hauptdarsteller der Serie Hardball gewesen ist, um irgendwelche Baseball-Profi, der jetzt Polizist ist und so weiter und so fort, den kennt man vielleicht, wenn man der Szene dort bewandt ist, aber da habe ich mich gefreut, den dort zu sehen. Und alles drumherum, eine schöne Geschichte, schönes Kriminal, also von der Kriminalreihe aus, aber auch ich habe mich kaputt gemacht. Oh ja, auch diese Kindergarten-Szenen sind schon witzig. Die Kids, die waren schon cool, die waren auch cool ausgesucht und die waren auch zum Glück nicht so ganz so alt, klug, Arschloch-Kind-mäßig unterwegs wie jetzt irgendwie. Nee, so wie du sagst, also nimm mal sowas wie der Kindergarten-Daddy oder so, mit Eddie Murphy. Ja, da hast du eben nur alt, Mr. Babysitter. Mr. Babysitter ist was anderes. Ja, Mr. Babysitter, das ist scheiße im Quadrat, aber nette Fand Scheiße. Fand ich aber auch gut früher. Ja. Der Hulk Hogan Kack, ne? Ja. Center with Muscles. Auch super. Auch ganz großer Spaß. Kindergartenkopf, eine echt schöne Komödie und auch eine, wo man sagen würde, hey, Schwarzenegger hat jetzt nacheinander so viele Filme gemacht, im Actionfach, im Komödienfach und eigentlich alle, es ist kein wirklicher Fehlgriff bisher dabei gewesen. Und man muss, ja eben, und das ist, was ich jetzt eben auch gesagt hätte, man muss ihm da zugute halten, ich glaube, dass seine Komödienausflüge deutlich erfolgreicher und auch vom Filmischen her etwas besser waren, als dann sein stärkster Konkurrent es irgendwie dann später gemacht also, hat. Ja, also wenn wir dann den Stallone-Cast haben, wir haben eben auch, wo durch den Erfolg von Schwarzenegger als Komödiant oder im Comedy-Fach, du gesehen hast, dass der andere Actionheld Sylvester Stallone derzeit dort auch probiert hat, Sachen zu machen. Du hattest deine Gesten sind sehr gut, Gunnar. Sowas gab es wie Oscar, glaube ich. Ne? Oscar, ja. Oscar oder. Mit Ornella Muti. Oh Gott. Ja, da werden wir uns noch zeitig dann. Und dieser gnadenlos dumme Stopp oder meine Mami schießt. Oh ja. Stimmt. Ich habe mich ja gefunden mit Estelle Getty, der Oma aus Golden Girls. Alter, und dann hat sie noch wieder diese Stimme gehabt, die gleiche Stimme wie bei Golden Girls, ja, die auch die Mutter, die Oma von den Dinos hat. Stimmt. Super. Richtig cool. Und Stallone mit der absolut schlimmsten Klamotte ever. Dieses komische Kortsacko, was er den ganzen Film über anträgt irgendwie. Das Ganze komplett vergessen. Das aber das ist aber, eine andere das, Geschichte. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Nach der Kindergarten-Cop, der Cop. Es geht eigentlich gleich weiter mit. Wir haben uns, da wart ihr beide jetzt nicht dabei, über Terminator 2 schon ein bisschen ausführlicher unterhalten im Sommerblockpass. Dann eben nicht. Nicht, dass wir den jetzt komplett überspringen, aber wer sich auch nochmal die Gedanken von Wolf und Ede zu dem Film anhören will, da ist jetzt hier nochmal der Blockbuster-Podcast verlinkt mit der entsprechenden Stelle, dass ihr dort mal reinhört. Rein vom Argument her, auch wenn mein Herz mir sagt, dass Total Recall der mein Lieblings-Schwarzenegger-Film ist, und auch, dass Terminator 1 ein farblich oder stimmlich anders und härterer Film ist als der hier. Ich kann nicht anders, ich liebe Terminator 2. Hey, ich auch. Also ich glaube, Terminator 2 ist, glaube ich, so dieses wie heißt es, Opus Magnum? Das ist Camerons beste Arbeit einfach. Der hat so ein, von mir aus, lassen wir ihn rausgestellt auf seinen eigenen, das ist so dieser Special Oscar Lifetime Achievement Award, irgendwie sonst irgendwas, ja. da ist Schwarzenegger überzeugend wie in kaum einem anderen Film irgendwie. Die Technik, es war der teuerste Film aller Zeiten. Ja, 100 Millionen Dollar damals, für damalige Verhältnisse war es der Wahnsinn, ja, was der gekostet und auch gemacht hat. Und aber auch gezeigt hat. Ja, ja. Genau. Die Effekte, man kann sich es auch in einem heutigen Umfeld nicht wirklich vorstellen, wo du mit CGI dann wirklich aufgewachsen bist oder hier dich vertraut gemacht hast. Aber ich habe nicht kapiert, wie die das machen können dann. Ne? Ja. Es sah lebensecht aus und ich finde, die Effekte in dem Terminator 2 finde ich immer noch glaubhafter und echter als viel von dem CGI-Scheiß, den man heute sieht. Wenn ein Spider-Man wie eine körperlose Comicfigur, also Computer-Comicfigur durch die Lüfte schwebt, finde ich das wesentlich unglaubwürdiger als den Terminator hier, Robert Patrick. Oh, Robert Patrick, so super als T-1000. Super, super, super, super. Ey, das sind so viele Sachen, wenn er da durch die Gitter in der Irrenanstalt irgendwie auch durchgleitet. Mit der Milchtüte, wenn er in dem, wo er auf den Hubschrauber springt und sich einmal durch dieses Loch, was er mit seinem Helm in die Scheibe rein bollert irgendwie, dann, du siehst ja dann wirklich das Spiegelbild von dem Piloten, der da eigentlich drin sitzt, auf Robert Patricks Masse quasi, die sich dann wieder manifestiert irgendwie, kannst du ja wirklich erkennen, ja, also dass der Cameron damals schon auf diese Art, also auf diese Feinheiten und so geachtet hat und dann mit eingebaut hat. Großartig. Ja. Also wenn du dem Film gegenüber ganz, sagen wir mal, gemein sein wollen würdest. Ne? Terminator 2 ist im Grunde fast schon ein Remake des ersten Teils. Ist natürlich eine Fortsetzung storymäßig und greift dann auch alles auf. Aber man kann sagen, Terminator 2 ist jetzt die Art, wie Cameron die Geschichte umgesetzt hätte von dem Terminator aus der Zukunft und so weiter, wenn er ein großes Budget gehabt hätte oder das so verwirklichen will und wie er es gerne machen würde und ihm keiner der Steine in den Weg legt. Und natürlich ist die Geschichte angepasst, die passt auch fortsetzungsmäßig da gut rein, mit Sarah Connor mittlerweile in der Klapse. Also wenn ich dem Film einen Schwachpunkt geben will, damals war ich natürlich auch ungefähr in dem Alter wie Edward Furlong. Du wolltest ja sein, ne? Na, ich finde, der ist ein bisschen so, natürlich muss er von der Rolle her so ein bisschen das Arschlochkind sein. Man konnte sich mit dem. Der ist doch jetzt auch drogensüchtig, oder nicht? Ja, der ist fett und drogensüchtig. Hat auch gespielt bei The Crow bei irgendeinem der Teile mit, zum Beispiel. Mit Angel als Bösewicht, David Boreanaz. Er ist vor allem Stammschauspieler mittlerweile für Uwe Boll. Ist er? Ja. Oh Gott. Ja. Siegburg hat er mitgespielt, in Darfur hat er mitgespielt. Also, er taucht jetzt schon öfter mal in Boll-Filmen auf. Aber meine Lieblingsszene Terminator 2 ist: Wie geht es Wolfi? Wie geht es Wolfi? Ich kann ihn bellen hören. Ja. Wolfi, geht's gut, mein Schatz? Mach dir keine Sorgen. Deine Stiefeltern sind tot. So gut, ey. Ja, auch sehr, sehr schöne Sache. Gut. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie der Film in der Urfassung war, weil wenn ich den in den letzten Jahren geguckt habe, war es der Director's Cut, der natürlich ein bisschen angepasst war. Da sind eine Handvoll Szenen drin, ich meine, für viele Leute mittlerweile berühmte Szenen, wie John Connor versucht, Arnie das Lachen beizubringen mit den wo er High Five irgendwie macht und dann die Hand wegzieht und Arnolds überhaupt nicht rafft, diese Fresse ist unbezahlbar. Ja, oder auch dann das haben die im dritten Teil, sind wir ja noch nicht. Entschuldigung. Nee, da sind wir ja noch nicht, angelangt. Im Terminator 2 eigentlich im Grunde, man muss über die Story nicht viel erzählen. Die Fortsetzung zu Terminator 1, Sarah Connor steckt in der Klapse. Der nächste Terminator kommt, um John Connor zu töten und diesmal ist es ein wesentlich verbesserter Terminator. Ich habe im Vorfeld mich immer gefragt, wieso steht da ein Schauspieler neben dem Namen vom T-1000, weil der ist ja aus Flüssigmetall und kann ja jeder sein. Mir war nicht bewusst, dass da ein Charakter wirklich drin steckt, wie der des Robert Patrick, als am Anfang unbeteiligter Streifenpolizist, der rein zufällig zum Körper dann des Körpervorlage des T-1000 wird. aber das, was wir über Predator vorhin gesagt haben, dieses, du hast eigentlich jemanden wie Schwarzenegger hier, der als Terminator eigentlich das Unstoppere mittlerweile sein muss, wie er es im ersten Teil verkörpert hat, und dann brauchst du einen Antagonisten, der noch viel heftiger ist. Und der T-1000, Alter. Auch bei dem hat es Cameron geschickt gemacht, wenn man es jetzt vorher nicht irgendwie wusste, beziehungsweise durch die Presse mitbekommen hatte, konnte man nicht sofort wissen, ob Arnold der Bösewicht ist oder ob Arnold der Gute ist. Die Szene mit im Mall dort, wo er das erste Mal John Connor sieht, der sich auch versteckt wie blöde, ne? Der spiegelt ja die Szene wieder. Genau. Ne? Und auch das Ganze mit Sarah Connor, wenn sie ihn zum ersten Mal sieht. Es ist ja logisch, dass sie so reagiert. Ja, und vor allem auch immer wieder diese geilen Come with me if you want to live. Ja, und echt gut, diese Sprüche. Ich kann mich halt erinnern, Terminator 2, das wird eine meiner unvergesslichsten Kinoerlebnisse sein. Ich war damals war es glaube ich auch so, dass der Film donnerstags lief, aber Mittwochnacht Gab es schon so eine Art Vorpremiere. Oh, ja. So wie und ich gestern Mittwochnacht in der Vorpremiere von Sucker Punch war. Den wir alle schon am Montag gesehen hatten, weil er scheiße war. So, Entschuldigung. Ja, aber jetzt von Scheiße zu Gold. Und ey, diese Stimmung im Kino, wir haben uns alle so dermaßen auf diesen Film gefreut. Und damals war das ja noch nicht mit Internet-Hype und bla bla bla. Es ging halt alles ja gerade erst irgendwie frisch los. Oder das war ist auch super, das hast du heutzutage echt nicht mehr. Und das Kino, es war rappelvoll und es wurden Sprechchöre angestimmt. Ja. Alter. Es ging nur Arnold, Arnold, Arnold. Ja. Es flogen Burger und Getränkebecher durch die Gegend. Oh, es war so geil. Und dann geht der Film los. Alle schreien, Arnold, komm jetzt, zeig dich, Arnold, erscheine, erscheine, Arnold. Arnold taucht auf, ganze Kino, ein Jubelsturm. Jawohl, Arnold! Er geht in die Bar. Er geht in die Bar. Und dann ging es halt los. Ja, los, Arnold, sprich zu uns. Sprich zu uns, Arnold, gib uns deine Botschaft. Ja. Und dann kommt dieses, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Ja. Und alle nur wieder voll am Jubeln gewesen. Es war halt echt die perfekte Stimmung für so einen Film. Das ist super. Vor allem, hat man heutzutage echt nicht mehr. Schade. Und wenn du dann auch noch mit der Stimmung auch so ein Brett vorgesetzt bekommst. Und dann auch noch so ein Brett, wo ich echt jede Minute wirklich einfach nur in mich aufgesogen und genossen habe, wo ich gar nicht glauben konnte, wie geil das alles ist. Ey, diese ganze Struktur drin, jede Szene, die dort drin ist, passt perfekt zu dem Aufbau, zum großen Finale hin. Und dann auch noch mit dem heimlichen, mit dieser heimlichen Wunscherfüllung, Arnold ist der Gute. Genau. Ja. Es hat sich so dann hingedreht, das hat auch gepasst, dadurch, dass Robert Patrick wirklich ein sehr super glaubhafter Besitzer war. Alleine das Rennen von Robert Patrick, ne, wenn der dann mit den... Ey, wer ist schon mal nicht laufen gegangen und hat dann so gelaufen wie Robert Patrick? Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber natürlich, jeder. Einfach, du denkst einfach, ach, jetzt ist auch egal. Jetzt guckt keiner hin. Ey, und nach dem Film, was macht man nach dem Film? Man geht zu McDonald's, ja klar, ne? Also, I need your clothes. Und du hast wirklich an allen Ecken hast du wirklich nur Leute gehört, hasta la vista, Baby. Ja. Jeder hat sich die Sprüche um die Ohren geknallt, das war auch einfach natürlich nur schön. Heutzutage hasta la vista, Baby, auch ein super klassischer Spruch von dem, und du weißt gar nicht, wie die immer dann so wirklich diese Sprüche dann fertigstellen können, ne? Also die hasta la vista, Baby reingepackt, wir hatten da schon 3 Millionen gute Arnold-Sprüche aus den anderen Filmen. Auch ein unsterblicher Satz mittlerweile. Hasta la vista, Baby. Ja. Ja. Ich meine, ich muss nur dazu sagen, ich komme aus der etwas kleineren Stadt, da trifft man sich halt nochmal bei McDonald's, wenn man aufs Kino kommt. So. Yeah, ja, das war bei uns auch so. Ja, das nicht jetzt irgendwie hier in Hamburg und alle waren plötzlich im gleichen McDonald's. Nee, das war bei uns auch so, dass man nachher in der Innenstadt nur einen einzigen McDonald's und da hat man sich halt dann getroffen nach dem Kino, beziehungsweise da sind halt die Massen hingepilgert. So, ja. Das war bei uns auch so, dass wir immer, das lag ja nur auf dem Weg dann. Ja. Ah, es war echt, also das waren auch so Kinoerlebnisse, wo du wirklich noch Gänsehaut und du bist so... Ja, da möchte man sich eigentlich... Ich fuck auf die ganzen Medien. Ich gucke keinen Fernsehen mehr, ich gucke kein Internet. Eigentlich, oder ich lese eigentlich nicht drüber. Wenn ich dann nochmal einen Film so erleben will, dann muss ich das dann auf die Art machen. Na? Ich bin auch ein großer Fan, sagen wir, von dem Film wie die Truman Show, na? Der komplett auf dem Konzept basiert. Wie geil wäre der Film gewesen, wenn ich gar nicht gewusst hätte, der Anfang, was der Twist dann dort ist. Na? Ja, das ist eben schade irgendwie, dass man so viel schon vorher mitbekommt, ne? Ja, und da damals, wie gesagt, da hatte man Glück, dass die Ahnungslosigkeit dann doch noch so vorteilhaft irgendwie oder noch so groß vorhanden war irgendwie. Also aber Terminator 2 auch damals wahrscheinlich bei dir ähnlich gewesen, Daniel, hat es auch angefangen, Guns N' Roses zu hören, weil Duke the Mine ist ein Brett. Ja, ich muss sagen, also mit Terminator 2 ist auch meine Liebe zu Guns N' Roses. Ich hatte es schon ein bisschen vorher. Ja, aber geil, also geil wie dort. Aber gerade durch You Could Be Mine habe ich dann wirklich Feuer gefangen. Ich kannte natürlich Sweet Child O' Mine schon vorher. Ja, und so, aber du, dann hat man sich Use Your Illusion 1 und 2 geholt eben. Ey, und man muss auch sagen, es sind immer noch zwei Spitzenalben für dieses Musiksegment, ja. Also für dieses Hardrock und. Geht dann Gunnar komplett vorbei? Ja. Nee. Du stehst nicht auf so Stadionrock und Hardrock. Nee, aber das ist das, also wenn dann ich hatte. Ich bin noch zu jung, glaube ich, wahrscheinlich. Aber du sagst, Guns N' Roses, das sind doch die mit Chinese Democracy oder so, ne? Der war ja genau. Scheiße. Oh je. Nein, ich mag Spaghetti Incident. Ich mag auch Kiss und Spaghetti so Incident. Ich fand nur das erste Single, ja. Since I. Ja. Aber das ist dann wieder der andere Podcast. Terminator 2 im Jahr 1991 gewesen, brillantes Ding. Schwarzenegger ist hier nochmal vermeldet mit einer Handvoll TV-Auftritte. Bei Christmas in Connecticut ist er ein wunderschöner Film. Man in Chair in Front of Media Truck. Mein Lieblings-Arnold Schwarzenegger-Film. Und spielt den John G. Nicolay als Stimme im Film Lincoln, was auch immer das sein soll. Der nächste Film von Schwarzenegger ist tatsächlich 93 gewesen. Ich dachte, der käme ein bisschen später. Ich auch. Aber die... ja, fast schon die augenzwinkernde Verballhornung, Dekonstruktion will ich es jetzt nicht ganz nennen, aber des Actionfilms an sich. The Last Action Hero, der letzte Actionheld. Ja, vor allem auch so, ich verstehe gar nicht, warum zu dem Zeitpunkt, aber es war ja früh, schon, ne? So der Anfang von so einem kleinen Abgesang auf ihn irgendwie. Ja? Also ich meine, das Action-Thema war ja für ihn dann wahrscheinlich schon so im Kopf schon angehalten, ja, ging schon abwärts. An sich, wo willst du denn eigentlich nach einem Terminator 2 denn hingehen, wenn du der größte Actionstar auf der Welt bist und hast im besten Actionfilm bis dato gespielt? Ja. Wo willst du dann dorthin gehen? Last Action Hero war eben so, wir drehen das Genre um oder wir stellen es auf den Kopf und betrachten alles mit dem Augenzwinkern. Für viele Leute, glaube ich, war es vielleicht ein bisschen zu viel Augengezwinkere, dass dort passiert ist. Ich hatte auch meinen Spaß damals gehabt. Ne? Also, ja, ich fand den auch super mit der... Ich wollte auf jeden Fall diese Kinokarte haben. Ja, vor den Golden Ticket Zeiten von Willy Wonka, das goldene Kinoticket, das mit dem man in die Filme reingehen kann. Wie geil das war. Und der Bösewicht kam immer hinterher. Und oh, ich fand das super. Wirklich, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erzähl mal kurz die Grundstory. Ein kleiner Junge ist riesiger Fan von Jack Slater. Natürlich. Der Arnold Schwarzenegger ist. Der Arnold Schwarzenegger, der seine Filmrolle ist. Kriegt dann, woher diese Kinokarte nochmal? Von dem Kino. Genau, von diesem alten Film, Opa. Der alte Opa, der Film. Der alte Kino-Opa. Hat der Junge auch schon im Kino gearbeitet? Nee, der war einfach nur ein Kumpel von dem alten Opa. Genau, er hat ihn immer reingelassen. Der rennt halt immer ins Kino anstatt in die Schule. Genau, und er hat Probleme mit seiner Mutter gehabt, die geschieden ist oder irgendwie solche Geschichten. Mercedes Rühl damals. Rühl. König der Fische. Fand ich auch mal... Auf jeden Fall wird er dann plötzlich durch einen unglücklichen Zufall in das Kino reingesogen, durch die Kinokarte. In den neuesten Jack Slater-Film. Er ist eben der große Jack Slater-Fan. Oh, alles explodiert, ist nur eine Fleischwunde. Ja, genau. Und befindet sich dann in dem Actionfilm dort drin und muss gucken, wie er dort wieder rauskommen kann. Und dann kommt nachher Jack Slater noch mit raus in die richtige Welt. Und dann waren die nicht noch. Ja, und dann kommt der Verbrecher halt auch irgendwie raus und dann jagen die sich noch in der echten Welt. Ja, ja, im Grunde dadurch, dass warum der Film so eine Art als Komödie oder Dekonstruktion des Action-Genres eben dann gelten wollte, ist die Tatsache, dass innerhalb von dieser Action-Welt natürlich die Regeln ein bisschen anders sind. Genau, Jack Slater ist plötzlich verletzlich in der richtigen Welt und spürt Schmerz. Genau, in der Action-Welt ist eben, wenn dich dann dein Captain anschreit, weil du wieder den Fall verbockt hast, kommt Rauch aus seinen Ohren raus. Ja, oder genau. Stürze auf ein Autodach, die tun nicht weh. In du der Bibliothek mit kannst einer Comic-Katze auf Streife. Zum Beispiel, ja. Oder bei der Verfolgungsjagd wird einer der Bösewichte durch ein Eishörnchen getötet. Oder sagst du, ja, lass dir schmecken oder irgendwie so, dann wieder ein dämlicher Spruch zwischendurch drin. Das geht leider nicht mehr in der richtigen Welt und deswegen ist er ein bisschen verwirrt die ganze Zeit. Und absolut. Es kommt zu ein paar komischen, komödiantischen Momenten. Ja, was hat dich denn da am ehesten fasziniert, Gunnar? Waren es dann die Sachen, die in der Filmwelt abgespielt haben? Tatsächlich war ich noch sehr jung, als ich den Film gesehen habe und deswegen hat mich einfach diese Geschichte fasziniert, dass man wirklich durch eine Kinokarte, glaube ich, in den Fernsehen natürlich werden kann. Der Junge hat ja die Film- Der war, glaube ich, in meinem Alter so und scheiße, ich wollte diese scheiß Kinokarte haben. Alter, wie jung bist du? Oder wie alt war der? Gunnar ist ein junger Spund. 93. Ich bin 25. Ja. Was willst du denn? Oh, krass. Da war ich in dem Alter von dem Jungen. Eben. Also cool. Ja zwischen Gunnar und Tös ist ein ganzer Teenager drin. Ja. Ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Ja. Und ja, ich kann es mir aber sehr gut nachvollziehen. Einfach, dann, wenn du sowas hättest, du könntest dir vorstellen, was alles du damit anstellen könntest. Oh. Du könntest in die geilsten Filme rein und in die geilsten Filmwelten. Und Emanuel 7. Ja, Emanuel heißt das. Ich hätte jetzt gesagt, okay, ich wäre auf jeden Fall mit den Goonies in die Höhle gegangen. Alter, ohne Scheiß, also, Goonies, ja. Er kommt mir mit Emanuel 7. Ich würde da eher aufpassen, weil bei den meisten Filmen, da kannst du ja auch dann recht leicht abkratzen. Oder ich würde mich jetzt nicht, außerdem, welchen Film habe ich angemacht? Oh scheiße, es ist Zombie Nummer 17. Oh, wäre auch geil gewesen. Hups. Hupsi. Dawn of the Dead, ja, ich spiele den Hubschrauberpiloten. oder irgendwie sowas passiert. Aber nee, die Goonies stimmt, das wäre echt geil gewesen. Schön mit dem Piratenschiff da. Ja. Mit dem Oktopuskampf noch und so. Ja, der Last Action Hero hat eben sehr damit gespielt, mit diesen Klischees, die man normalerweise aus Filmen kennt, und hat natürlich das zum Anlass genommen, sehr, sehr selbstreferenziell zu sein, voll zu machen mit Cameos von anderen Schauspielern und lustigen Ideen, wie in der Filmwelt, dass dort Terminator 2 zum Beispiel von Sylvester Stallone gemacht ist. Und Arnold Schwarzenegger, der Schauspieler, glaube ich, dort als Präsident oder irgendwie dort unterwegs, oder? Nee. Oder war das, nee, das war bei Demolition Man war der Präsident, ja. Da muss man quasi in die Schwarzenegger-Bibliothek gehen, weil Präsident Schwarzenegger benannt worden ist. Ja. Aber alles, das sind so die kleinen Gags, die dann zwischendurch dann gemacht wurden. Am Ende siehst du eben ganz viele Stars als sie selbst, wenn dann wieder der Jack Slater in der echten Welt ist und dort merkt auf einmal, was eigentlich auch für eine Komödie fast schon ein doch sehr krasse Thematik ist, so existenziell. Bin ich denn wirklich eine Person, wenn ich nur eine erfundene Person bin und nicht wirklich existiere? Und gibt es meinen Sohn und meine Tochter wirklich? Und solche Geschichten. Aber am Ende ist es eben ein Showdown und dann haben alle glücklich wieder gelebt oder nicht gelebt in ihrer Filmwelt. Woher wusstest du, dass da jemand im Schrank ist? Da ist immer einer drin. Ja, stimmt. Ja. Es ist ein Ding, man kann seinen Spaß dran haben, aber ich würde auch niemanden da jetzt wirklich dann an den Karren fahren, wenn er sagt, ich konnte mit dem Film nichts anfangen. Ich weiß nicht, also bei mir war es so, ich war am Anfang irgendwie ein bisschen verwirrt. Also mir hat er nicht gleich so wirklich getaugt, der Film, weil er war mir an manchen Stellen einfach zu albern. Ich fand halt Rauch aus den Ohren, die Comic-Katze, die Schwarz-Weiß-Produktion von Humphrey Bogart, mit der man auf Streife geht. Das fand ich halt alles irgendwie ein bisschen zu viel. Ja. Ja. Dafür war dann aber auch zu wenig Action irgendwie oder zu wenig coole Action irgendwie vorhanden. Braucht der Last Action hier oder braucht nicht mehr so viel. Ja, machen. Ja. Ja. Und dieses, naja, dieses gequälte Ende auf dem Dach nochmal mit dem Ripper da, wie er hieß. Ja. War, ich weiß nicht, ich fand, damals wusste ich den Film nicht richtig zu schätzen. Ich habe ihn erst dann irgendwie ein paar Mal später noch ein, zwei, drei Mal gesehen und dann sind mir halt auch ganz andere Sachen aufgefallen. Und man muss ja sagen, er ist wirklich selbstironisch und gerade als Arnold Schwarzenegger in der Rolle von Jack Slater sich parodiert. Gegenüber sieht von Arnold Schwarzenegger, ja. Und meint irgendwie, du hast mir nichts als Schmerzen gebracht. Das ist schon. Mittlerweile finde ich das cooler als damals, ja. Nee, ich glaube, heutzutage kannst du dann auch, wenn du damals kein großer Fan gewesen bist, den mehr schätzen. Regisseur übrigens, wirklich, John McTiernan. Ne, der Predator und sowas. Ich habe das Gefühl, der kam zeitmäßig ein bisschen zu früh. Der hätte locker auch ein paar Jahre später kommen können. Ja. Aber da war eher das Gefühl, in Hollywood, wir haben schon eine Stufe erreicht, nur das Publikum hat es noch nicht gemerkt. Und da kommst du mit so einer Dekonstruktion eben schlechter an, als wenn die noch lieber richtige, krasse Actionfilme sehen wollen. Aber zum Glück ging es ja ein Jahr später dann doch nochmal aufwärts. Ein Jahr später ging es dann weiter nach der letzte Actionheld, dass er ins komödiantische Fach gegangen ist, kam die nächste Kooperation zwischen Schwarzenegger und James Cameron, in wo ich dann jetzt fast schon sagen würde, das ist der letzte richtig große, große, große Film von Schwarzenegger. Weil danach kannst du immer noch deine gewissen Punkte finden, aber im Jahr 94 stattgefunden True Lies, wahre Lügen von James Cameron und Arnold Schwarzenegger, was auch ein großartiger, fantastischer Action- und auch mit Comedy-Film ist. Ja? Vor allem, er fängt ja wirklich lustig an. Ja. Also wirklich, oder beziehungsweise nach dieser, sag ich mal, doch etwas actionreicheren Einführung hat der Film ja über lange Strecken einfach nur wirklich riesengroßes komödiantisches Potenzial, das er da abfeuert. Pointiertes komödiantisches Potenzial, ja. Wie sich hier der Ex-Mann von Roseanne, wie er sich hinter dieser Straßenlaterne irgendwie versteckt, weißt du, um sich vor den Kugeln zu schützen, und der Terrorist schafft es halt wirklich original, nur diese Laterne zu treffen, und er kontrolliert noch so, aber wirklich gekommen ist. Großartig, das ist super getimt, das macht echt Spaß, ja, ganz einfach. Es sind alles sehr, sehr schöne Sachen. Und die Grundidee ist, dass Schwarzenegger eben ein Undercover, was ist, FBI-Agent oder CIA? Ist doch egal. Nee, ich glaube, er ist sogar noch was Geheimeres. Auf jeden Fall ist er Last Line of Defense steht, glaube ich, auf dem Genau, Button. Ist der geheimste aller Geheimagenten, aber so geheim, dass seine Familie auch nicht drüber Bescheid weiß. Genau. Und es passiert dann eben so, dass er, glaube ich, er ist so weit weg immer von der Familie, dass seine Frau frustriert ist und er sagt, mein Mann ist der langweiligste Mensch auf der Welt, ja. Versucht ein aufregendes Leben dann sich zu besorgen und dann auf einmal, oh, ich habe jemanden getroffen, der auch Agent ist. Oder was hat er sich vorgestellt? Das war auch dieser Autoverkäufer da von Bill Paxton gespielt. Der schwierige Auto, Bill Paxton. Ja. Und dann, großartig, muss man sagen. Fantastisch. Bill Paxton war super, er war echt super. Ey, ich liebe Bill Paxton und speziell dort in der Rolle großartig. Und Jamie Lee Curtis als Frau von Arnold Schwarzenegger, wo ich dann sagen muss, also guck dir nichts heutzutage mit Jamie Lee Curtis an, mit ihren grauen, kurzen Haaren spricht über Verdauungsjoghurt. In dem Film dort, meine Herren. Alter. Also diese Szene, wo sie dann getanzt hat, dann, wo sie nicht wusste, dass sie vor Arnold tanzt. Dafür hat sie ja damals auch irgendwie einen Golden Globe oder Emmy oder so bekommen. Alter, Mann. Also Mann. Die Szene ist auch wirklich großartig, weil sie ist auf der einen Seite, auf der einen Seite ist sie halt echt abgrundtief peinlich, ja, wenn sie da zum Beispiel abschmiert oder sonst irgendwas. Ja. Und auf der anderen Seite schafft sie es aber dennoch, da echt eine ganz gute Prise Erotik mit reinzubauen. So. Also Jamie Lee Curtis ist eh immer seit, welcher Film war das damals mit John Travolta, hier der Aerobic-Film aus den 80ern? War das Perfect? Ich glaube, es war Perfect oder irgendwie sowas, wo sie so eine Aerobic-Lehrerin gespielt hat. Die war eben immer durchtrainiert, was ihre körperlichen Rundungen da und so weiter angeht und hat dann aber mehr in Komödien und Horrorfilmen mitgespielt, also Scream Queen, die immer dann Halloween so halt, ne? Von Halloween aus dann immer so schön schreien konnte. Nur dort bei True Lies hat sie ihre Talente als komödiantisches und körperlich sehr ansehnliches Talent zusammengebracht, ne, in dem bestimmten Puzzle. Plus, wie der Film aufgebaut war, wie es dann sich entwickelt, dass am Ende dann Schwarzenegger und seine Frau gemeinsam dann mit dem Helikopter als Agenten unterwegs sind. Und dann, ja, also kommt ja quasi spätestens ab dem Moment, wo er sie von der Insel da befreit hat, dann kommt ja wirklich dieses Finale, wo ich gedacht habe, Alter, bitte, Arnold, so kannst du von mir aus gerne alt werden. Mach weiter solche Filme. Ich bin im Kino, ich bin aufgesprungen, weil ich es einfach so geil fand. Mit dem Helikopter die Szene da, meinst du? Mit dem Harrier-Jet, meine ich. Ja, dem Harrier-Jet, ja klar, wo er ihn abgeballert hat. Das ist ein Harrier, stimmt, das ist gar kein Helikopter. Ein Harrier-Jet, weil ein Helikopter wäre ja langweilig, wäre ja Dumbo. Ja. Das ist ja der Gag hinten dran dann mit Jamie Lee Curtis und was am Ende passiert. Stimmt, ja. Und wie er schon allein die Brücke wegfetzt irgendwie mit dem Auto, sowas hast du ja bis dato noch nicht wirklich gesehen gehabt. Das war schon großartig. Aber wie der komische Araber dann irgendwie durchs Fernglas glotzt und meint, er hat es irgendwie falsch eingestellt und muss dann erkennen, dass dieser Harrier-Jet wirklich 5 Meter vor seiner Nase ist. Großartig. Wie der da einfach nur reinholzt und das ganze Stockwerk quasi in einem Atemzug irgendwie eliminiert. Ist auch super. Also diese kleinen Details, du merkst eben, dass James Cameron nicht nur wenn er es mit Schwarzenegger dann im Filmischen dann umsetzt, sondern gerade aber, wenn sie zusammen machen, das Gespür, wie die Story aufgebaut ist, wie die Bilder aufgebaut sein müssen, was für kleine Details sind, wenn Arnold im Pferd dann im Aufzug steht und dann hochreitet. Das ist auch so cool. Oder jetzt auf der anderen Seite des Films mit dem Harrier-Jet und der Typ dann nicht merkt, was da draußen abgeht und währenddessen mit dem Kofferraum Musik hört und die den Boden wischt. So, das sind alles so kleine Details und interessante Ideen mit dem Flow des Films, mit dem Humor, mit den Schauspielern, mit der Story, finde ich, dass das True Lies ist auch aus der Zeit, wo Cameron und Schwarzenegger einfach nichts falsch machen konnten. Das ist der Film, wo ich auch sagen würde, das ist so das Highlight, kannst du auf fast eine Stufe mit Terminator 2 stellen. Wow. Und ich hätte auch gedacht, danach, die können eigentlich nichts mehr falsch machen. Nee. Ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst, wie es funktioniert, macht auf der Schiene weiter und da findet ihr euch weiter neu und so weiter. Es kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ne? Geiler, wirklich, ich brauche, mach das so. Genau, weil es war auch nicht so, dass da permanent irgendwie die Bombast-Action abgezogen worden ist, sondern es hat sich immer schön hochgesteigert. Die Szenen, ich fand's großartig, wie diese Uzi da die Treppe runterfliegt, was total panisch irgendwie das Ding fallen lässt und das Ding kullert die Treppe runter. Und das waren Szenen, klar, sind die bescheuert und beziehungsweise würden vielleicht, obwohl beim Bund sagt man, schmeiß in den Raum, du hast mehr Effekt, als wenn du abziehst. aber das hat einfach gepasst. Das war von dem komödiantischen wie halt von dem Actionanteil wirklich, hat sich perfekt die Waage gehalten. Es war ausbalanciert und war cool einfach nur, ja. Und ja. Und alle, die vielleicht Zweifel oder sowas bekommen hätten, weil jeder als Filmfan ist natürlich immer sehr schnell von ins eine oder andere Extrem, wie beim Fußball dann zu machen, ja, gewinnst ein Spiel, hast den UEFA Cup sicher, verlierst ein Spiel, steigst da ab. Wer sich nach Last Action Hero, wer damit nicht ganz warm geworden ist, konnte nach True Lies eigentlich dann sagen, er hat's drauf, ne? Er weiß, was er tut. Also er ist nicht auf dem absteigenden Ast. Hätte man sich denken müssen eigentlich. Und dann kam Junior. Und dann kam im Jahr 1994 im gleichen Junior. Junior, effektiv die eigentliche Fortsetzung zu Twins, zu Zwillinge, hat wieder zusammengebracht, dass das Paar zwischen Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger, weil es ja so gut funktioniert hat im ersten Mal, diesmal aber unter einer komplett anderen Voraussetzung. Und bitte Gunnar, schüttel den Kopf mal. Arnold Schwarzenegger ist schwanger. Wir könnten so, zum nächsten Film übergehen. So, ja, aber somit sind die in das Büro der Hollywood-Leute reingegangen. Wir haben eine Idee für einen Film. Arnold Schwarzenegger ist schwanger. Und das ist es dann gewesen. Wir müssen uns auch nicht wirklich lange darüber auslassen. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass eine Komödie nicht wirklich gezündet hat von Schwarzenegger. Es ist vor allem der erste Schwarzenegger-Film, den ich mir nicht auf nicht Anhieb angeguckt habe und wo ich gesagt habe, wo man schon dieses Plakat gesehen das hat, will ne? Ich nicht dieses, sehen. Oh, mit diesem das dicken will Bauch ich einfach und, nicht oh. sehen. Ja, ich habe ja Vertrauen in den Film reingesetzt, ne? Also Junior 94, klar, Schwarzenegger und DeVito. Ich vertraue den beiden auch als Schauspielern. Even Reitman, wenn du auf die Regisseure dann auch guckst, der Ghostbusters-Regisseur, verdammt nochmal. Ja, der Zwillinge auch gedreht hat und Ghostbusters und eigentlich einer der größten Comedy-Regisseure der 80er dann dort gewesen ich glaub, ist. Ich glaube, ich Knutsch ein Elch, meine ich. Ey, ist auch super. Einer der großen Bill Murray-Filme. Ja, aufpassen, DVD hat eine neue Synchro, wenn du die kaufst. Ich habe so gekotzt, als ich diesen Spruch, der mich meine ganze Jugend begleitet hat, ja, den nochmal dann, oh geil, du hast, ich glaube, ich knutsch an Elch auf Special Edition, jetzt guckst du ihn dir an, feierst nochmal aller Sprüche ab und dann merke ich, das ist eine komplett andere Synchro. Ich habe so geheult. Wieso das denn überhaupt? Ja, ich weiß es einfach nicht. Teilweise vielleicht irgendwelche rechte Geschichten, aber da muss man ein bisschen immer aufpassen. Bei vielen Filmen, die wir in den 80ern und 90ern geguckt haben, die Synchro macht natürlich sehr viel von dem Charme aus. Und Bud Spencer-Film will ich nicht auf Italienisch im Original hören. Die Mad Mission-Filme brauche ich nicht auf Hongkong, Kantonesisch. Und, obwohl der Karl Mack hat eine geile Stimme im Original. Wahrscheinlich, aber so, das ist großartiges Zeug, wie sie es hier gemacht haben. Junior im Speziellen, man muss wirklich nicht viel mehr sagen, Arnold wird schwanger, aber natürlich ist es wieder so eine Sache, wo er selbst als toll glaubwürdige Rolle übrigens, Arnold Schwarzenegger als Superwissenschaftler, der die Methode rausfindet, wie er sich selbst ein Ei oder ein befruchtetes Ei einpflanzen kann. Und dann. Wo kommt denn das Kind bitte raus? Es wurde Kaiserschnitt. Ja. Ah ja, kann ja. Ja aber es war natürlich, von da aus, das war das Konzept, Arnold Schwarzenegger wird schwanger und wie können wir dann es so machen, dass Arnold Schwarzenegger alle Klischees damit dann machen kann. Ich weiß nur noch, da gab es ja eine Szene, wo die dann in dem Geburtsheim oder so eine Stätte, wo dann Frauen, die gebären wollen, dann hinkommen und Arnold Schwarzenegger müsste sich eine Perücke anziehen, damit er als Frau durchgeht und dann so spielt, oh, mein Kind, es hat getreten und hier. Der war ja auch extra für die Rolle bei der Schwangerschaftsgymnastik. Natürlich war auch bei noch, der Schwangerschaftsgymnastik. Ich mich schüttelt's, wenn ich da jetzt noch dran denke. Also, können wir diesen Film irgendwie ausblenden? Eraser. Das ist so. Nee, aber Junior war ein Indikator dafür, also wenn was Oscar bei Stallone gewesen ist, würde Junior eher in der Reihe von Schwarzenegger gewesen sein. Der erste Film, der seit über 12 Jahren oder sowas nicht wirklich gezündet hat auf die eine oder andere Art. Ne? Also seit Conan der Barbar, wo du auch mit bestimmten Details sagen könntest, der eine Film fand ich nicht so gut oder das und das. Junior war der erste wirkliche inhaltliche Flop auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der sonst gewesen ist, aber ich weiß es nicht. Nach dem ja, oder? Nee, ich will da gar nichts mehr zu verlieren. So. Absolut. Weil gerade wieder eine Komödie dran war, sollte natürlich in der Reihenfolge jetzt erstmal wieder ein Actionfilm da drin sein. Und ich habe ja gesagt, der letzte richtig große Film von Schwarzenegger war True Lies. Einer, den ich immer noch ganz okay finde, der aber nicht ganz auf der wirklichen Stufe mit den 80ern und speziell den Cameron-Sachen da draufsteht, ist 1996 Eraser. Gewesen. Eraser, wo Schwarzenegger wieder mal ein, was war es damals? Nicht nur Agent, sondern so ein Cleaner. Oder ja, er war offiziell ein US-Marshal, aber spezialisiert darauf, die Vergangenheit von irgendwelchen Leuten quasi auszulöschen, also zu erasen. Quasi. Genau. Er war Witness Protection Program, also die Leute, die dann Zeugenschutzprogramm dann dort sein müssen. Er hat sich darum gekümmert, dass da die Mafiosi sie nicht erwischen und so weiter und so fort. Das geht natürlich irgendwann mal schief. Ja, und du hast böse Leute, die bei da dir was Böses wollen. James Caan dort wieder mitgespielt und James Coburn als Bösewichte. Vanessa Williams als heiße Tussi, die sah auch sehr gut aus damals. Aber mal Save the Best for Last im Kopf gehabt. Save the Best for Last. Gunnar sagt das wieder auch gar nichts. Doch, das kenne ich. Ja. Das kenne ich. Eraser und es hatte, ich glaube, der Selling Point von Eraser war nicht nur Arnold eben dort, sondern auch diese futuristische Waffe. Diese Superwaffe, diese Ultraschallwaffe, glaube ich. Sowas, was du heute in einem Halo-Spiel oder sowas dann finden wirst. Du hast genau eine Waffe, die mit Ultraschall irgendwie ballert und mit der du, was weiß ich, von einem Berg weit weg in einem Haus alles komplett kaputt ballern kannst. Und ich fand die ja schon geil. Die Waffe war geil. Ey, da sage ich auch nichts dagegen. Drumherum war aber so ein Plot gebaut, ein bisschen Mission im Impossible-Style, ja, ne, wie sie an die Waffe rankommen müssen und die Unschuld beweisen müssen, und Schwarzenegger wird von seinen bösen Kollegen, die auf die böse Seite gewechselt sind, dann wieder verarscht werden. Obwohl da auch wirklich eine richtig schön grandiose Schwarzenegger-Szene, wenn er im Flugzeug sitzt und rausfindet quasi, dass sein Kollege James Caan ihn die ganze Zeit verarscht hat, und er dann quasi ja, da in dem Flugzeug so einen kleinen Kampf hat, aus dem Flugzeug rausknallt und dann auf dieses Auto knallt und dann die beiden Kinder da unten irgendwie sind. Da sagt er doch irgendwie, ich weiß, was sagt er denn da? Da sagt er irgendeinen geilen Spruch irgendwie. Das war, also fand ich eine coole Schwarzenegger-Szene. Ja, also es gibt eine Handvoll Szenen drin, die man wirklich dann als interessant bezeichnen kann. Auch, ich fand, die Effekte hätten ein bisschen besser sein können. Ja. Ich denke, also es ist keine tragende Szene des Films, aber ich denke bei Eraser immer an diese Szene mit diesen Krokodilen, die dem Typen einfach den Arm abbeißen. Und der schreit wie blöde und so weiter. Das waren so richtig so fake CGI-Krokodile teilweise. So mit 90er CGI, was nach dem geilen Computereffekten von Terminator 2, wenn die versucht haben, alles auf Computer jetzt zu machen, nicht ganz so gut rüberkam. Aber ich habe diese Szene im Kopf eben immer dort noch, warum auch immer. Aber da hat er auch so einen geilen Spruch irgendwie abgelassen danach. Hat er wahrscheinlich auch. Gib mir die Hand oder keine Ahnung. Naja. Ja, Eraser war nett als Actionfilm im gleichen Jahr. Ich glaube, der Lieblingsfilm von Gunnar. Versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Du hast mir versprochen, einen Turbo Man mir zu besorgen, Papa. Der ist überall ausverkauft? Nein! Worum geht's in Versprochen ist versprochen? Der Junge wünscht sich unbedingt einen Turbo Man. Der Vater hat gesagt, ja, kein Problem, den besorge ich. Dann sagt die Mutter am Tag von Weihnachten, hast du eigentlich den Turbo-Man schon besorgt? Der ist jetzt überall ausverkauft. Ich muss den kurz holen. Ich muss den kurz aus dem Büro holen. Dann beginnt die Hetzjagd und überall im Radio werden halt immer kommen immer so Funksprüche oder Radiosprüche mit, es wurde noch ein Turbo-Man gesichtet in dem und dem Einkaufsladen. Dann sind alle immer dahin gefahren und dann gab es wieder Krawall um den letzten Turbo-Man. Und nachher gab es dann so eine Parade und da wird Arnold Schwarzenegger Turbo-Man. Das hat eigentlich alles schon ausgesagt in dem Film. Natürlich, klar, ein Weihnachtsfilm für Kinder und auch eine klassische Story, dass der Vater hat eigentlich nie wirklich Zeit für das Kind und versucht, sich dessen Liebe zu erkaufen. Und es ist alles schon so im Argen, dass es jetzt nur noch funktioniert, wenn er ihm den Turbo-Man dann besorgt und alles, was dort steht. Übrigens, weißt du, wer das Kind war? Das Kind von Schwarzenegger? Oh, ist das... Jetzt, wenn du so fragst, ist das der von Star Wars? Das ist Darth Vader, genau. Also weil der Darth sieht Vader, so ähnlich aus, ich weiß doch, dass er so ähnlich aussieht, aber wenn genau, du es ist, nicht. Es ist Jake Lloyd, es ist also der Junge, der Darth Vader dann... Der ist auch ziemlich fett geworden, habe ich letztens ist gesehen. Ist er auch fett geworden? Ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ist bei Two and a Half Men wahrscheinlich. Nee, es ist ja ein anderer Junge, der ist aber auch da ziemlich dick. Bei Versprochen ist Versprochen war, dass der Sohn, der natürlich immer nur hier so, oh Papa, du hast mich nicht lieb. Und am Ende hat ihn natürlich doch lieb, dass er, weil er den Turboman besorgt hat. Aber der Junge sagt dann auch ganz moralisch, Papa, der Turboman war mir nicht wichtig. Mir war nur wichtig, dass ich die Zeit mit dir verbringen kann. Ja, während was soll ich mit einem Turboman, wenn ich einen echten Turboman zu Hause habe, sagt er am Ende. So war das, ja? Auf jeden Fall. Ich glaube, als Kind hat man seinen Spaß. Oder ich fand den als Kind super. Also dort haben können. Ihr wart aber ja keine Kinder mehr, Gregor, muss ich dazu sagen. Ja, natürlich. Also ich konnte damals mit dem Film nicht wirklich was anfangen. Ich habe den auch mir gekauft auf VHS. Jetzt hat meine Mutter den wahrscheinlich auch gerade weggeworfen. Ja, aber du wirst eigentlich gleich anrufen und sagen, Mama, wirf doch nicht weg. Den habe ich tatsächlich mir gekauft, weil ich den so toll fand früher. Ja. Aber natürlich ist es eigentlich der letzte Scheiß. Man kann eh nichts dann sagen an Geschmack, je nachdem filmmäßig, wenn du solche Filme als Kind dann auch gerne guckst oder magst. Meine kleine Schwester, die mittlerweile 16 ist, hat ohne Ende Scooby-Doo den Film geguckt. Alter, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, aber du siehst, ne, wenn du den mit 10 Jahren gesehen hättest... Nee, da fand ich den aber auch schon scheiße. Du warst aber nicht 10, als du Scooby-Doo gesehen hast. Also versprochen ist versprochen, hat mich allein schon durch die Tatsache abgeschreckt, dass der Antagonist bzw. Schwarzeneggers Gegenspieler dargestellt wird von Sinbad. Sinbad, natürlich, der beste. Und Sinbad war für mich schon immer Inbegriff irgendwelche B, C, D, E Filmcomedies, ja, die kein Schwein interessiert, wie dieser komische Bodyguard Babysitter vom Präsidenten Scheiß. Genau, stimmt, den hatte ich auch gesehen. Oh. Oder war er nicht dabei in dem Film mit Shaquille O'Neal als Shazam? Oh ja. Oh, Shazam, genau. Ich meine, allein einen Film mit Shaquille O'Neal irgendwie zu planen, das gehört schon, naja, gut. Da gehörst du schon eigentlich rüber. Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Für mich ist Versprochen auch kein Film, an den ich gerne zurückdenke. Der ist, glaube ich, ein bisschen gefloppt in den USA Mr. damals. Mr. President Junior. Mr. President Junior, natürlich, mit Sinbad, also sowas. Der ist dort als Gag nachher in den Talkshows, die ich geguckt habe, sowas wie Conan O'Brien oder Jay Leno, ist der dort immer als Gag verballhorn worden. Versprochen ist Versprochen. Der ist Jingle All The Way. Ja, und wenn dann so die Schwarzenegger parodiert haben, sagt, ah, it's like in my hit movie, Jingle All The Way. Haha, I like it very much. Ja. Deshalb habe ich es da aktiv dann im Kopf. Aber das war natürlich der Kinderfilm, den er dort gemacht hat. Aber in dem Jahr 1997 gab es den komödiantischen Doppelschlag, oder besser gesagt Doppelschlag ins Gesicht. Die eher Kindervariante mit Versprochen ist Versprochen, aber dann ging es, ja, seine nächste große Bösewichtrolle in dem. Jetzt kommt er. Das habe ich auch im Kino gesehen. Echt, Alter? Und habe ich auch auf Kauf-VHS. Alter. Oh, Alter. Es hätte eigentlich gut werden müssen. Und wenn ich dem Film ein Positives ansprechen muss, ist, dass Arnold die Rolle wenigstens, die er so bekommen hat, er hat sie am enthusiastischen oder sowas gespielt. Er hat sie mit sehr viel Wurf ausgefüllt, das muss man sagen. Absolut, absolut. Also an Arnold liegt es nicht, dass der Film so ist, wie er ist. Aber es ist Batman und Robin mit Arnold Schwarzenegger in der bösen Rolle. Und? Hm? Nippeln. Und Nippeln und der Bat-Kreditkarte und Poison Ivy, Uma Thurman, die noch nie so hässlich ausgesehen hat wie in diesem Film. Und der Bane hat auch genervt. Oh Mann, da war alles scheiße irgendwie. Ja, ich glaube, wenn wir ganz groß ausholen würden, dann würden wir ohne Ende darüber reden, was Joel Schumacher alles verbrochen hat mit dem Batman-Film, wo die... Was die er alles kaputt und gemacht und auch Batgirl, auf dem kam dann ja auch noch dazu. Ja, ja. Alicia Silverstone. Silverstone, Batgirl, Chris O'Donnell als Robin. Alter, ich möchte hier reinbeißen. Elle Macpherson war auch noch dabei. Natürlich, ich finde es schade, ich denke, auf die eine oder andere Art hätte Clooney einen guten Batman abgeben können, aber nicht in der Schumacher-überdrehten 60s-Rolle, die dort gewesen ist. Ja. Auf jeden Fall, Schwarzenegger hat, ich kann mich damals erinnern, der hat auch sehr, sehr viel Geld natürlich für die Rolle bekommen. Das war so seine Standardgage, so 20 Millionen Dollar für damalige Verhältnisse. Ey, jetzt mal ehrlich, aber wenn ich mich in so ein Kostüm mit diesen beschissenen Dialogen hätte reinzwängen müssen, irgendwie, hätte ich auch nicht mehr weniger genommen. Hätte ich gesagt, ey, wenn ich schon hier mich zum komplett Affen mache, dann gib mir die Geld. Ich glaube aber, die hätten ihr nicht ganz das gleiche Geld. Simon und Budi auch jedes Mal mit schlechten Klamotten. Ja, ich muss sagen, wir haben sogar Simon und Budi in Batman und Robin Klamotten gezwängt. Gut, also es fehlt nur das Mr. Freeze-Gedöns. Aber Simon und Budi haben keinen Terminator 2 vorher gedreht. Oder kein True Lies. Nee, absolut nicht. Das stimmt. Schwarzenegger eben durch seine Rolle in Batman und Robin dort, die kam nicht wirklich gut an. Einfach auch viele Leute gesagt, zwar okay, er hat da für seine Verhältnisse gut gespielt, der Film ist scheiße, können wir nicht wirklich was dafür. Schwarzenegger hat, glaube ich, dann eine kleine Pause angelegt. Der nächste Film, den er gemacht hat, war statt 97, 99. Dort aber auch einer, der sehr, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da habe ich mich sehr drauf gefreut, wurde aufgebaut als, ey, ihr wollt sehen, dass Schwarzenegger es drauf hat, jetzt zeigen wir euch mal die Rolle, die euch emotional am meisten mitnimmt. Ja, jetzt, ihr wisst ja, bald kommt ja der Jahrtausendwechsel im Jahr 2000 und dann wird die Hölle heraufbrechen und alles wird ja kaputt gehen. Hast ja bestimmt auch Angst gehabt, Gunnar, damals, ne, Y2K, ne, schnell mal ordentlich hier Dosen natürlich eingekauft und Wasser, ja, damit du dann den Stromausfall überleben kannst. Schnell den Rechner nochmal absichern. Wie schlecht das ist, auch Wasser und Dosen zu kaufen. So was Dummes, als ob die Supermärkte dann alle ausverkaufen werden. Wo dann Verwandte zu dir kommen und schreien und sagen, die Computeruhren werden zurückgestellt und da sind nicht genug Bits drin. So was und Dummes. Dann wird alles... Da wird alles kaputt gehen. Nee, ich habe da tatsächlich nie dran geglaubt. Bei uns hatten sie nur alle Angst, dass die Server abschmieren. Das war zum Beispiel. Aber in der Richtung, also die natürlich mittlerweile unbegründete Panik, weil das gut vorbereitet wurde, dass auch nicht nur die Computer abstürzen können, sondern auch, ey, es ist der Millennium-Wechsel. Ne? Dorthin, es gab ja auch die TV-Serie Millennium mit Lance Henriksen oder sowas, die dann... Die ist nicht schlecht. Von Chris Carter. War da auch noch hier die Arquette dabei? Nee, oder? War sie da dabei? Ich weiß es nicht mehr, Auf jeden Fall war da die okkulte Thematik um der Jahrtausendwechsel, der kommt jetzt bald und das hat bestimmt irgendein Bewandtnis, dass jetzt dann, wenn wir wirklich einen Jahrtausendwechsel haben, dann hier der Teufel heraufkommt und irgendwie sonst was passiert. Das als Grundlage genommen, diese leichte Thematik, die jetzt im Gespräch war, dort auch auf dem Film umzusetzen. Und ich finde den Filmnamen von Schwarzenegger dort sehr, der hat noch was Altes, althergebrachtes Cooles. Er heißt Jericho Kane. Yeah. Ja, oder Jerry Cocaine. Nein, Jerry Cocaine und ist dort ein Polizist in dem schönen Film Nacht ohne Morgen oder genannt auf Englisch The End of Days. Ich muss ja sagen, ich finde den Film nicht so schlecht, wie er von vielen gemacht worden ist. Ich würde den nicht als schlecht bezeichnen für mich. Ich finde den enttäuschend. Ja, er war schon in gewisser Hinsicht enttäuschend. Aber er hatte... Satan kommt nach New York oder... Ja, aber Gabriel Byrne war ziemlich cool als Satan. Also ich fand ihn als Teufel schon doch... da gehört er auf jeden Fall... Gut, er kommt nicht an Louis Seifer. Noch nicht. Und er kommt auch nicht an Pacino in Auftrag des Teufels ran. Ja. Aber ich finde, er hat seine Sache da ganz gut gemacht und war auf jeden Fall schon ein richtig schön fieser Gegenspieler. Arnold war mit der Rolle des alkoholkranken oder gezeichneten und desillusionierten Cops ein bisschen überfordert, meiner Meinung nach. Und es war dann ja eigentlich auch noch hier, wie heißt der, der sein Partner, der Sidney Pollack. Ja, heißt der Sidney Pollack? War das? Auf jeden Fall sein Kollege, mit der ihn dann wieder aus dem Tropf... Kevin Pollack. Der hat da schon so ein bisschen mehr rausgerissen. Robin Tunney als dieses Heilandsmutter oder was es so sein ja, sollte. Ja, also wo Jericho Kane sie beschützen muss vor dem Teufel, der... Fand ich auch nicht so wirklich mitreißend. Die ist mir auch eher auf den Sack gegangen. Aber zum Beispiel die Action-Szene am Anfang über die Dächer und allem. Das war zum Beispiel schon mal schön inszeniert. Auch mit der U-Bahn, das war auch sehr cool. Und ich muss halt sagen, ich finde die Szene am Ende in der Kirche, die ging mir schon zu Herzen. Echt? Ja, die ging mir schon zu Herzen. Weil ich fand es so cool, dass da jetzt dieser Mann steht, der ja nun mal auch deutlich in die Jahre gekommen war zu diesem Zeitpunkt. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, nach Erasure wären Actionfilme sind nicht mehr so wirklich glaubhaft gewesen für einen Mann, der auch schon echt weit, also über die 50 war. Und ich fand's halt einfach nur cool, dass er da steht und diese Waffe wegschmeißt und in dem Moment sich bewusst ist, es bringt nichts mehr. Ja, ich muss jetzt irgendwie... Ich kann ihm nur noch so entgegentreten, wie ich ihm entgegentreten kann. Und da wird mir keine Waffe dieser Welt mehr helfen. Und das fand ich eine schöne Szene, die aber in dem kompletten Kontext quasi überhaupt nicht zu tragen kommt. Ich sag nichts gegen den Grundgedanken des Films, weil auch ich verstehe, wenn die dann das so verkauft haben, Arnold Schwarzenegger wird dort mal eine Rolle in der Ahnung spielen. Er hat dort das erste Mal wirklich einen gebrochenen Helden gespielt. Und jemand, der am Ende auch nicht sich wieder, oder die Erkenntnis ist nicht gewesen, ich werde, wie du gesagt hast, alles durch Waffen lösen können oder ich rache mich wieder auf und da ist das Happy End, sondern es ist, glaube ich, meine Zeit ist vorbei und ich werde mich opfern und so weiter und so fort. Das war schon was komplett anderes, was du nicht von dem Schwarzenegger-Film erkanntest. Spoiler für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Ach ja, fuck drauf. Also was haben wir heute schon alles erzählt? Eben, Aber sowas, naja. Ja, naja, gut, es ist End of Days. Na, ich habe gerade Turbo Man gespoilert hier. Ja, genau. Ne? Also das wiegt viel heftiger. Nee, End of Days hatte hier und da mal ein bisschen nette Bildsprache, aber er hat mich dann über den Kurs des Filmes, der hatte einfach, irgendwie fehlte ihm das gewisse Etwas. Ja, ihm fehlt auf jeden Fall so eine etwas deutlich mitreißendere Komponente irgendwie. Aber ich glaube, dafür ist Arnold auch nicht gemacht. Dann. Nee, absolut nicht. Obwohl, wie gesagt, ich kann es jetzt nur wiederholen. Ich finde es halt geil, dass diese Action-Ikone der 80er Jahre die Knarre halt wegschmeißt. Mhm. Weißt du? Es ist ein bezeichnender Film, das Jahrtausend ist vorbei und auch wenn Arnold nur die letzten 15 Jahre dieses Jahrtausends bestimmt hat, was Actionfilme bedeutet, ist es quasi auch wirklich schon eine bezeichnende Szene, die du auch im Nachhinein, glaube ich, auch anders dann empfinden kannst, als wenn du die direkt dort gesehen hast. Ja, aber wie gesagt, halt so als Teufels-Satans-Film und so weiter ist der Film halt einfach nicht... Vor allem, als dann das Jahr 2000 gekommen ist und nichts gewesen ist, also dann, klar, natürlich ist da nichts gewesen, aber die Sache ist, es wirkt umso lächerlicher, wenn du das jetzt dann anguckst und alle darauf sehen, im Jahr 2000 wird die Erde aufgehen und alle werden verschluckt und der Teufel wird auf Erden wandeln und euch alle zerstören. Ich bin erstmal gespannt, wenn der Maya-Kalender abläuft, dann geht's nochmal rund. Das ist nächstes Jahr, ne? Ja, nächstes Jahr. Achso, da kommen wir erstmal vorher nochmal geschützt. Wir haben ja gesehen, was laut Emmerich dann alles passieren wird. Quatsch. Nach End of Days im Jahr 2000 kam ein weiterer Actionfilm, an den ich, muss ich sagen, mit niedriger Erwartungshaltung gegangen bin und der mich deshalb nicht wirklich enttäuscht hat. Ich fand den okay dann wieder auch. Welcher ist denn das jetzt? The Sixth Day. Der mit dem Klon ist das, genau, ne? Genau. Daraus gemacht wieder natürlich Arnold Schwarzenegger innerhalb den Film immer dann tagesaktuelles Zeug. Da auch wieder die Klon-Thematik, Dolly der Schaf und wie auch immer die dann dort heißen. Ist ein Film um geklont, also nicht nur geklont, nicht falsche Identität, sondern geklonte Menschen, die wo nee, schwarz... Erstmal nur Haustiere war das doch, oder? Erstmal nur Haustiere. Also Menschen war ja nicht legal. Genau, also in der Zukunftswelt, wo dann Haustiere geklont werden können und dann natürlich gleich hier so philosophische Fragen aufgeworfen werden. Im Grunde ist es dann ein Thriller gewesen zwischen einem Schwarzenegger, der von einem Klon anscheinend ersetzt wurde. Ich will den mal nicht spoilern, so richtig wie der geht, aber... Nee, gut, das ist ja die Handlung, dass Schwarzenegger feststellen muss, dass sein Leben von jemand anderem geführt wird. Ja, aber der Twist ist ja der andere am Ende. Ja, gut, ich muss jetzt ehrlich sagen... Jetzt hast du es eigentlich schon verraten. Jetzt hast du es schon verraten, oder? Ich glaube, ich blieb es aus, was ich gesagt habe, ja. Ja gut, wir können jetzt auch offen drüber sprechen, weil ich habe den Film beim ersten Mal sowieso nicht so wirklich... Der ist eh schon so alt. Der war, ich fand, es war ein bisschen durcheinander, ein bisschen... Also kompliziert erzählt, weil das dieses Hin- und Herspringen, ich mag das nicht, weil dann soll man dann doch irgendwie, ja, vielleicht... Und man konnte sich auch ein bisschen denken. Ja, also denken konnte man sich das. Ich finde es da eigentlich ganz gut. Die Thematik ist schon eine, wo du richtig, eigentlich so richtig eine heftige philosophische Thematik dort ansetzen kannst. Ich fand es sehr erschreckend. Die Bösewichte, die werden ja reihenweise so gekillt. Und da werden immer Klone von den Bösewichten dann dort geschickt. Eigentlich, Terry Crews und wer war die Frau? Ich glaube, die weiß ich jetzt ja auch gar nicht mehr. Die dort gespielt Michael Rooker war halt noch hier der Henry. Michael Rooker, ja. Und die werden dort reihenweise gekillt und durch Klone dann dort ersetzt, was auch für mich irgendwie sowas, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie komisch und falsch für mich an. Ne? Und am Ende hinaus, wenn dann der Twist des Filmes in die Richtung dann spielt, ein bisschen ähnlich wie bei Last Action Hero, wo du feststellen musst, oh, ich bin ja eigentlich nur ein Filmheld und existiert mein Sohn und so weiter. Spoilerwarnung, am Ende ist Arnold nicht der Geklonte, sondern der Klon. Und der richtige Arnold ist der, von dem man denkt, es wäre der Klon, dass sich der Arnold, den wir dem Film überfolgt haben, dann, er opfert sich am Ende. Oder wie war das? Nee. Also nee, der eine darf sein Leben weiterleben und der andere zieht halt von dann. Ach so, er zieht so wie bei den Haustieren. Wo ist er denn? Ja, die sind auf einer Farm ganz weit weg, die Tiere. Ja, nein, gut, aber die haben es dort wirklich gemacht, ja? Ja, also ich glaube, dann Arnold hat doch hier, er ist doch dieser komische Hubschrauberpilot irgendwie mit den Hightech-Hubschraubern. Genau. Und schnappt sich halt seinen Hightech-Hubschrauber und fliegt in den Sonnenuntergang irgendwie. Mhm. Also, schau, die haben dort nicht die halt Eier sein gehabt. Eigenes Leben halt dann. Schau, da haben sie nicht die Eier gehabt, wie bei End of Days da zu sagen, eigentlich müsste es sein, dass er dort sagt, fuck it. Ja. Aber wie gesagt, ich fand ihn von der Klon-Thematik her, beziehungsweise von diesen ethischen Thesen, die er da aufwerfen wollte, gut. Es ist immer noch ein Arnold Schwarzenegger-Film und er will immer noch Action verkaufen. Und selbst aber die Action fand ich jetzt auch nicht so cool mehr. Ja, es war ein netter Film. Ja. Es war ein okayer Film. Okay. Ja. Okay. Jetzt hast du natürlich das, sowas in der Form, hatte ich immer das Gefühl, in den Filmen, die wir zuletzt jetzt hier besprochen haben, immer wieder maximal okay, vielleicht eher in die negative Richtung, vielleicht ganz, ganz schlecht wie bei Junior. Und irgendwie war da leider, ich musste für mich dann auch feststellen, meine Schwarzenegger-Liebe ein bisschen schon erloschen. Ja, nach Six Day musste ich auch sagen, oh Mann. Und dann irgendwie, okay, irgendwie, das wird wohl nichts mehr zwischen uns. Also vor allem, ich hatte halt immer mehr Angst vor jedem neuen Schwarzenegger-Film, wenn er da kommen sollte, ja? Weil ich halt keine Lust hatte, noch mehr enttäuscht zu werden oder schon wieder enttäuscht zu werden. Mhm. Eigentlich hätte der richtige Ausstieg hätte da eigentlich schon sein können, ja. Weil sonst, dann hast du eben wirklich gesagt, okay, wir haben es noch nicht ganz alles kaputt gemacht. Den nächsten Film, da muss ich sagen, das ist der erste Schwarzenegger-Film, den ich mir nicht zu Ende angeguckt habe. Ich habe den tatsächlich auch nicht zu Ende gesehen. Ich habe ihn zu Ende gesehen. Ja. Ich finde ihn auch gar nicht mal so schlecht, wenn man ihn als das nimmt, was er ist. Kann man sich den nochmal dann einfach als Komplettismus den nochmal geben, dass man sich den gucken kann? Weil also, ich habe es nach dem Anfang abgeschaltet. Da wollte ich habe ihn jetzt letztens, weil ich über die Blu-ray schreiben musste, hatte ich ihn mir halt nochmal angeguckt. Irgendwie. Wir sprechen übrigens Collateral Damage, Jahr 2002. Genau. September 11th inspiriert. Es geht halt um einen Feuerwehrmann, dessen Familie bei einem Bombenanschlag irgendwie umgebracht wird und er daraufhin auf eigene Faust, weil FBI und CIA dem armen Feuerwehrmann nicht helfen wollen, diesen Fall aufzuklären, auf eigene Faust irgendwie nach Kolumbien, glaube ich, aufbricht, um den Attentäter ausfindig zu machen, der sowieso international gesucht wird. Und der schleust sich dann halt auch da irgendwie in das ganze Geschehen und beziehungsweise in das Umfeld ein, landet auch mal im Knast und bla bla bla. Und ja. Eine Rache-Story eben. Ja, es ist halt eine Rache-Story. Ich finde, wie gesagt, er ist auch okay im Endeffekt, ja. Also klar ist es natürlich im Umfeld mit 9/11 und dadurch ist der Film ja im Endeffekt auch wirklich gescheitert, dass er ja einfach zu der Zeit irgendwie entstehen sollte oder ausgestrahlt werden sollte. an dem keiner in Amerika auch nur ansatzweise Bock auf so einen Anschlagsfilm gehabt hat. Ja, dann. Ja, ich meine, aber gut, die Amis haben auch Donnie Darko irgendwie verdammt, weil die Flugzeugturbine ins Zimmer von dem Jungen da reinfällt. Mhm. Und dementsprechend. Schade, ich kann nicht sagen, dass er schlechter ist oder auch nicht besser als Six Day oder End of Days. Ja, er ist halt einfach. Er hat eben aber nicht das an Niveau gebracht, dass er solche Stolpersteine dann irgendwie doch überwinden kann. Ne? Also wenn du einen Terminator 2 an der Stelle gehabt hättest und dort wäre eine Szene gewesen, wo, was weiß ich, die vor einem Flugzeug kämpfen und die gesagt hätten, oh, wir möchten nicht an Flugzeuge erinnert werden, dann hättest so einen Film hättest du überstanden. Ja. Ja. So ein Film wie Collateral Damage hier hätte es nicht wirklich geschafft. Vielleicht gebe ich dir mir irgendwann mal als Kompletismus her, aber das ist so der einzige Schwarzenegger-Film, den ich wirklich nicht komplett geguckt habe. Was ich halt an dem Film mochte, war halt, dass Schwarzenegger da überhaupt kein Strahlemann, Superheld oder mit Spezialfähigkeiten ausgestattet ist oder sonst irgendwas. Der war halt Feuerwehrmann, der konnte sich irgendwie mit Basteleien, der konnte Maschinen irgendwie zusammensetzen, so klar. Aber das war jetzt alles auf einem sehr un-Action-Helden-Level gehalten. So. Das müsste ja auch eigentlich in diese Richtung gehen, weil du einfach die strahlenden Action-Helden, das ist ein Produkt der 80er und vielleicht noch in die 90er rein, da müsstest du eher so Anti-Helden ein bisschen haben. Bei Schwarzenegger fand ich es immer ein bisschen schwierig, wenn er so ein Normalo spielt, aber trotzdem gebaut ist wie ein Schrank und du dem eigentlich nicht abnimmst, dass der so ein ganz normaler Typ ist. Es hat sich immer ein bisschen dagegen gearbeitet, aber wie gesagt, gut, es ist ja nun mal halt dann auch die Kunstfigur Arnold Schwarzenegger, die er im Laufe der Jahre geschaffen hat. Ja, natürlich. Die widerspricht dann natürlich da, oder die kollidiert da mit diesem Image, was er da bei Collateral Damage irgendwie verkaufen wollte. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Der Film ist nicht toll, ich will jetzt auch gar nicht falsch verstanden werden, aber er war jetzt auch nicht die komplette Grütze, ja. Also, und es gab noch die ein oder andere nette Action-Szene. Gut, es gibt so einen Sprung von einem Wasserfall, der halt wirklich sehr, sehr schlecht ist, weil man da halt sieht, dass er nie damals da runtergesprungen ist, geschweige denn irgendjemand anders. Aber gut, kann ich auch noch verschmerzen, ja. Aber man muss halt auch dazu sagen, mein Herz schlägt halt immer noch deutlich für Arnold. Mm-hmm. Er hat sich das ja eigentlich auch verdient, also das über seine ganze Arbeit dort hinweg. Man muss es nicht wegen einer Handvoll schlechter Filme oder einer, der einem nicht so gefallen hat, wird der das Phantom eben nicht komplett zerstört. Es wird vielleicht die kurzzeitige Liebe ein bisschen ausgesetzt, aber er hat es nicht wirklich dann kaputt gemacht. Schwarzenegger hat sich während der Zeit natürlich schon bemüht, vom Filmfach langsam wegzugehen, weil er hat ja eine Karriere in der Politik angestrebt, ist ja, wie man wissen sollte, bis vor kurzem, wo sein Lauf dann dort vorbei war, seine Amtszeit, der Gouverneur von Kalifornien gewesen, hat vor seinem Amtseintritt, der glaube ich, weiß nicht, 2004 oder wann er gewesen ist, aber noch einen Film machen können, kurz bevor er dann angetreten ist, dort fast schon... So, ganz im Ernst, Terminator 3, hast du diesen Film gebraucht? Ich hab ihn, nicht gebraucht, aber im Kino gesehen. Du hast ihn im Kino gesehen? Ja. Was war dein Gefühl bei Terminator 3? Also einfach aus Verpflichtung gesehen oder ach, da liegt... Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe mich da nicht wirklich drauf vorher schlau gemacht, glaube ich. Aber ich bin dann natürlich mit großen Erwartungen reingegangen und wurde dann wahrscheinlich enttäuscht, wie alle anderen auch. Also mir war da ein bisschen zu viel Klamauk da mit Talk to the Hand und mit dieser komischen Brille am Anfang. Ja, fand ich schon ein bisschen komisch und dann wurde es auch nicht besser irgendwie, weiß ich nicht. Und diese Gegnerin, welche X... Achso, Christina Locken, die X... 80, ich weiß gar nicht mehr, X-800. Fand ich auch als Gegner jetzt nicht besonders spannend, weiß ich nicht. Ja, irgendwie. Ich muss eigentlich sagen, also ich finde den Film nicht super scheiße. Ne? Ich finde, der hat ein echt schönes Ende, also der dann auch ein gutes Setup gemacht hat für spätere Sachen, die dann kommen. Aber im Grunde war Terminator 3 das dritte Remake der gleichen Geschichte. Die Geschichte war wieder genau John Connor, dasselbe. John Connor wird verfolgt, nur du hast jetzt diesmal was noch heftigeres als den T-1000. Ich weiß gar nicht, was war denn jetzt das Besondere nochmal in der Roboterfrau? Die war's konnte schmilzen und konnte aber auch gleichzeitig Waffen irgendwie aus sich erzeugen. Achso, die konnte dann selbst schießen oder irgendwie sowas, aber das war keine Stufe mehr, wo ich dann wow sage wie beim T-1000, sondern okay, jetzt ist nur eine heiße Braut, die das dann macht. Schwarzenegger natürlich mittlerweile wirklich sichtlich gealtert, dass du eben den ewig gleich aussehenden Roboter nicht mehr ganz abnimmst, aber okay, da sehen wir drüber hinweg. Es ist ein Film. Was für mich nicht funktioniert hat, ich glaube, der Regisseur war ja diesmal Jonathan Mostow. Irgendjemanden hat er doch ersetzt, oder nicht? Sollte es nicht wieder irgendein bekannterer Regisseur sein, den Mostow dann übernommen hat, da muss ich gleich nochmal gucken. Da merkt man den Unterschied aber zwischen dem Mostow oder dem Drehbuch, was dort ist, gegenüber das, was James Cameron speziell im zweiten Teil gemacht hat. Dort zünden eben die kleinen Ideen, die kleinen Gags, die kleinen Action-Elemente und alles drum und dran, dass es sich so zu einem homogenen, coolen Gesamtbild dann wirkt. So kleine Sachen, man kann schmunzeln über Talk to the Hand. Ja, das war noch ganz witzig. Ich habe auch gelacht, glaube ich, aber dann kommt er in der nächsten Szene, hat er diese komische Herzbrille auf oder was ist das? Zum Beispiel. So oder auch Sachen, oder? Ich weiß nicht, da gibt es dir eine Szene auf dem Friedhof, wo er dann... So gewollte. Ey, ich meine, es kann, weißt du, im zweiten Teil rennt er in eine Biker-Bar und klaut sich von einem Biker die Klamotten. Dementsprechend Biker, hart, männlich kommt er rüber. Da rennt er auf einen Tundenball und holt sich da die Lederklamotten runter. Und für mich war der, ab dem Moment war der Film, oder beziehungsweise Arnold, als ernstzunehmender Terminator gestorben. Da konnte man es nicht mehr ernst nehmen. Da kamen halt vier von diesen komischen kleinen Gags hintereinander sofort. Und Terminator hatte vielleicht. Der zweite Teil hat vielleicht zwei von denen. Das reicht dann auch. Eben. Und das Schicksal von dem John Connor war mir da schon eigentlich, finde ich ganz sagen, egal. Aber eigentlich, ich konnte mich da nicht mal wirklich investieren. Vor allem, weil da gar keine Haken zu den alten Filmen gewesen ist. Linda Hamilton wollte nicht mitspielen, glaube ich. Dass sie dann quasi getötet wurde vorab. Edward Furlong war auch nicht mehr dabei, den ich wenigstens, was mir nochmal einen kleinen Haken gegeben könnte, ersetzt wurde durch einen anderen Schauspieler, der sah wie Bashir von Deep Space Nine, warum auch immer. Und irgendwie fehlte mir einfach da wirklich der Zusammenhang, als dass ich diese gleiche Geschichte nochmal sehe mit zwar kleinen netten Ideen und kleinen, also was die Action-Szenen rangeht, da kann ich wirklich auch nichts dagegen sagen. Diese Sache mit diesem großen Auto in der Stadt, das mit ist dem eine, genau, das ist eine der letzten großen Hände. Stimmt, mit dem Kranwagen. Ja, das muss ich auch sagen, die fand ich echt cool. Gut, die war halt ab dem Moment scheiße, wo das Ding sich einmal überschlägt, weil das war dann, glaube ich, schon wieder Trick, also CGI-Trick. Aber die fand ich, da musste ich auch sagen, oh cool, dass sie da nochmal irgendwie eine Steigerung, aber gleichzeitig eine realistische, irgendwie auf dem Boden gebliebene Steigerung irgendwie schaffen zu dieser Lastwagen-Truck- Verfolgungsjagd aus dem zweiten Teil, da habe ich gedacht, okay, vielleicht wird es ja doch noch ganz gut, ja. Also da könnte ja eigentlich noch ganz gut werden, aber ja. Er kam nie für mich wirklich zusammen. Und das Ende fand ich auch doof irgendwie. Ja. Ehrlich, da muss ich leider sagen. Ich finde das Ende gut. Ich finde das Ende auch. Das ist das, was mich am Ende noch gewundert hat. Ich würde den ganzen Film über sagen, oh, was ein Kack. Ja, auch auf dem Friedhof, wie er da steht mit dem Sarg und man merkt halt genau, ey, der Sarg ist halt, keine Ahnung, Pappe oder sonst irgendwas, ja. Und das kommt halt kein Meter schwer oder echt irgendwie rüber. Aber bei dem Ende, da musste ich echt sagen, ey, jetzt hätte ich gerne mehr gesehen. Also ja, jetzt möchte ich eigentlich. Ja, was ich an dem Ende doof fand, war, dass sie so leicht getötet wurde am Ende der TX. Achso, du meinst, okay. Einfach Bombe rein war es doch am Ende, oder? Wir sprechen von der Grundthematik, aber natürlich da war es, dadurch, dass sie als Antagonistin die Roboterfrau dann nicht wirklich doll gewesen ist. Die haben auch versucht zu replizieren, Arnold opfert sich und kämpft mit ihr auf der Toilette und das ist, also verglichen mit der Szene, dass er in den Stahl runtergelassen wird und den Daumen nochmal zeigt, wo ich Tränen im Auge habe. Genau, ja, das meine ich dann nochmal. Ne, das war total, da war Schwarzenegger quasi schon kein guter Austritt aus der Serie. Nee. Ne? Der hat da einfach dadurch auch, weil die keine gute Antagonistin hatten, keinen guten Gegenspieler, konnte auch Arnold nicht wirklich sich vernünftig dort einbauen. Ich fand am eigentlichen Ende, was mir da ganz gut gefiel, ist einfach die Thematik, die sich durch die Teile gezogen hat. Jeder Film ist auf eine andere Note dann geendet. Ja, der erste war ja, Linda Hamilton fährt ins Weiter hinaus und weiß nicht, weil sie hat gegebenenfalls eventuell ihr Schicksal umgeschrieben, ja, oder nicht. Das sind ja auch die wildesten Theorien. Ich meine, wenn man ja im Hintergrund diese Sturmwolken und so weiter sieht. Absolut. Und ich finde, das ist so super ominös immer noch. Also wenn ich das Ende selbst, ich weiß, was danach passiert ist durch die Filme, aber es hat so ein super was Bedrohliches, Ominöses. Du weißt nicht, du könntest sicher sein, sie hat den Terminator oder kommt auch dieser Monolog noch, oder? Genau. Und ich finde, der erste hat so ein ominöses Ende. Der zweite, als der geendet ist, hat es quasi, da war die Message, wir schreiben unser Schicksal selbst und wir haben es vielleicht jetzt wirklich aufgelöst. Wir haben es jetzt endlich. Wir haben den Cyberdyne-Chip, der quasi kaputt gemacht, der alles hätte starten können. Und wieso hat es beim dritten, wieso war das? Ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war. Beim dritten fand ich schön von dem Ende her, ist es aber, dass sie quasi das Positive dann nochmal rausgenommen haben, gesagt haben, eurem Schicksal könnt ihr nicht entkommen. Ja, also ich mochte das Ende dann doch ehrlich unerwartet, ja. Also ich hätte am Anfang gedacht, nee, dieser Film wird dir nicht mehr gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der Film an dem Moment nochmal greifen kann. Ja. Und dass es leider erst am Ende macht, ist echt schade gewesen, wo du auch ein bisschen gesehen hast, dieses Versprechen, was der erste Film eingelöst hat mit In der Zukunft und dem John Connor, dass es ein Mensch ist, der wirklich Leute zusammenraffen kann. Du hast es in einem kleinen Moment am Ende nochmal gesehen, wo er nochmal das Heft in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich übernehme jetzt. Was später in ich finde Terminator Salvation okay. Ja, ich finde, der John Connor ist dort die schlimmste Wahl von John Connor als Charakter, weil ich einen schreienden Christian Bale nicht mit dem charismatischen Leader der Rebellion entgegensetzen kann. Also es ist keiner, für den würde ich nicht sterben gehen, für Christian Bale, der herumschreit. Du meinst jetzt seine Ausraster beim Dreh? Oder? Nee, ich meine die Rolle. Das habe ich da, ich habe damals auch, das kann ich auch nochmal kurz verlinken, einen Kopfkinotext geschrieben, damals, dass der Film im Kino gewesen ist und wir den geguckt haben, und ich war positiv überrascht von der Rolle hier von unserem Standardschauspieler jetzt mittlerweile. Also der, wie heißt ich muss noch? Auch sagen, der Sam Worthington gefiel mir sehr gut. Gefiel mir auch echt sehr gut. Der hatte für mich deutlich mehr Präsenz und Interesse geweckt, als Christian Bale. Genau. Und als sein Abenteuer gefiel mir das besser, aber Christian Bale, selbst wie es am Ende von Terminator 3 so einen leichten Ansatz gegeben hat, und jetzt könnte wirklich dieser John Connor richtig kommen. Ich habe mich darauf gefreut, da mal einen John Connor zu sehen, von dem erzählt wurde, wie geil der ist. Ja. Ne? Das kannst du gegensetzen, zum Beispiel wie mit Metal Gear Solid. Wenn du die Spiele gespielt hast, wurde mir gesagt, Big Boss, das ist der größte Agent aller Zeiten, das ist der beste und coolste Kerl, und dann spielst du ihn selber in Teil 3, aber siehst, dass der natürlich cool ist, aber nicht ganz so groß wie die Legende, die ihn aufgebaut haben. Und John Connor habe ich mir immer gewünscht, dass du eine große Legende dort siehst und keinen, der herumschreit und die Leute es trotzdem dann machen. Der war einfach nicht glaubwürdig, was es anging. Terminator 3 selbst war im Grunde der letzte richtige Film, wo Schwarzenegger groß in der Hauptrolle mitgespielt hat. Da hast du gesehen, Hauptsache, er war auch froh, dass es vorbei ist, weil danach ist er in die Politik gegangen, hat eigentlich nicht wirklich große Filmrollen übernommen, hatte ein paar kleine Nebenrollen, kleine Nebenauftritte. Ich mochte sein Cameo in Welcome to the Jungle. Wollte ich gerade sagen. Finde ich einer der unterschätzten Actionfilme der letzten Jahre, Welcome to the Jungle, oder bekannt in den USA als The Rundown. Einer der wirklich The Rock, ich finde The Rock super, ich bin Wrestling-Fan, ich kann da nichts dagegen sagen, aber er hat im Actionfilmfach wenig so richtig super geiles Zeug gemacht. Nee, und aber als ich Welcome to the Jungle gesehen hatte, ja, wo halt am Anfang halt auch so ja, Arnold die Wachablösung quasi ja, einläutet. Passing of the Torch. Ja. The Rock geht an Arnold Schwarzenegger vorbei und hier, jetzt hier, okay, gibt er ihm die Schlüssel? Oder have fun. Er sagt nur have fun. Also ja, viel Spaß irgendwie. Und das ist echt so eine bezeichnende Szene gewesen, trotz einem Sean William Scott, der immer dann entweder gut oder schlecht werden kann. Welcome to the Jungle, The Rundown ist, es hätte für mich die Wachablösung sein können, weil The Rock könnte ein Modern-Day-Schwarzenegger sein. Hätte er sein können. The Rock ist ultra charismatisch, er kann das Actionfach, er kann das Komödiantenfach auch besonders, ist leider in den letzten Jahren sehr viel auf die Comedy-Schiene dann gedrängt worden, also für mich als Actionfilm-Fan. Ich bin mal gespannt auf Driver, habe ich noch nicht gesehen. Du? Du meinst Driver nicht, wie heißt er denn? Faster. Faster. Fast and the Furious 5 kommt noch danach, aber und Faster. Fast 5, ja. Ja. Faster ist nee, nicht so, wie man es sich erwarten würde. Also vor allem mit Fast hat der Film nicht wirklich viel zu tun. Also er ist eher, es ist eine Rache, auch eine Rache-Story. Genau, ja. Und aber irgendwie, wenn man es so sieht, wenn man das Plakat sieht, wenn man den Trailer guckt und so weiter, dann doch deutlich ruhiger irgendwie, als man es gedacht hätte. Aber er ist nicht so schlecht. Also das ja, jetzt ey, aber ich glaube, so langsam wird, speziell, ich glaube, Fast and the Furious 5 wird wenigstens ein kommerzieller Erfolg sein, dass The Rock wieder wirklich coole Actionrollen machen kann. Ich fand selbst so einen Film wie Doom okay durch The Rock. Oh, ja? Nee. Ich fand den okay. Kann ich da, ja, es ist kein guter Film. Es ist, aber zum Glück, ich habe versucht, nochmal Ghost of Mars zu gucken. Das geht gar nicht. Da gucke ich mir lieber Doom an. Welcome to the Jungle, ein sehr, sehr schönes kleines Cameo, ist natürlich nur für 5 Sekunden zu sehen gewesen, aber hat einen Film. Aber hat den Film auch nochmal aufgewertet. Hat ihn aufgewertet, genau. Der ja, weil ich habe gedacht, okay, wenn jetzt Schwarzenegger kommt da rein und oder beziehungsweise geht da raus und das ist, wirklich das ist diese, eine Ansage. Ja, das ist eine Ansage. Ist so diese Hoffnung, so ey, vielleicht kommt da jetzt endlich der Neue, weißt du, okay, der alte Mann ist jetzt ist durch mit dem Thema, ist ja auch okay, wir hatten schöne Zeiten mit ihm. Jetzt kommt, also vielleicht ist es ja wirklich dann der neue Arnold, der da uns jetzt präsentiert wird. Und es hatte mit The Rundown auch wirklich das Potenzial da. Es war da, auf jeden Fall. Ich fand eigentlich, das Schlimmste an Rundown fand ich eigentlich nur das Ende. Das war halt ein bisschen zu übertrieben, meiner Ansicht nach. Und Christopher Walken ist eben Christopher Walken. Geschichte von der Zahnfee war halt auch so ein bisschen Panne irgendwie. Aber der Peter Berg, der hat es halt eigentlich schon drauf. Prophetisch, ne? Ja, also der Peter Berg, der kann schon gute Filme drehen. Mhm. Ja, und auch vor allem gerade Action-Regie hat er eigentlich wirklich ein gutes Händchen für. Mhm. Ich finde schade, dass The Rock dennoch danach kaum ein Film in dieser Klasse irgendwie nochmal hingekriegt hat. Man muss es sagen, auch wenn der inhaltlich, das ist ein schöner Film, Welcome to the Jungle, mit kleinen Fehlern, die er hat, der ist leider gefloppt an der Kinokasse. Ja. Also der hat dort so in den USA, glaube ich, so rund 40 Millionen Dollar eingespielt und hat so 60 oder sowas gekostet. Weltweit wahrscheinlich alles ein bisschen aufgerissen, aber leider war das ein Grund, warum wir eben danach The Rock in Kinder mit so Football-Daddy Daddy ohne Plan und die Zahnfee und Walking Tall fand ich auch nicht so scheiße eigentlich. Ja, aber er war auch nicht so geil. Nee. Ja. Und er war halt auch ein Remake halt, ne? Ja. Also leider ging es in der Richtung nicht ganz weiter. Bei The Rock habe ich immer noch die Hoffnung, dass die Kurve dort gekriegt wird, weil der hat noch Zeit. Und WrestleMania bald, yay, Gunnar, ja, es wird gut. Er hatte noch ein weiteres Cameo, ein paar Jährchen später, ein ganz, ganz komisches Cameo in einem Film, der echt sehr strange ist, die Neuauflage von den 80 Tagen um die Welt. Oh. Prinz Harpy. Hast du den gesehen? Ja. Ich finde, Schwarzenegger ist dort das Highlight des Films. Ja, ist er auch. Ja. Also ich mein, Steve Coogan und kann gut sein in Rollen und Jackie Chan ist cool in Rollen, aber dieser Film ist ein Mischmasch an komischem Zeug und Arnold Schwarzenegger taucht für 5 Minuten in der Szene auf als türkischer Prinz Harpy. Und ey, das ist so eine Over-the-Top-Rolle wieder wie Mr. Freeze, aber natürlich im kleineren Maße für 5 Minuten. Aber da finde ich, hat er nochmal ein bisschen Spaß. Und ich glaube, da hat er dem zugesagt, bevor er dann angetreten ist als Gouverneur. Deshalb ist es so später noch gekommen, 2004. Aber das war eine der, die wirklich letzte kleine Nebenrolle, die er hatte in seinem Gouverneurstum. Die und er bekommen Expendables. Hat. Ja, und dann eine Pause von 6 Jahren, wo er regiert hat, mehr oder minder schlecht als recht, wie auch immer. Ich glaube, die Kalifornier werden dann, wir müssen mal Aaron fragen, wie am Anfang dann, fanden die sie super und dann scheiße, ja, glaube ich. Wir werden Aaron mal fragen, weil er kommt ja aus Kalifornien. Je nachdem, wie er den Schwarzenegger dort empfunden hat. Schwarzenegger ist jetzt natürlich wieder aus dem Amt ausgetreten, hatte im letzten Jahr einen Kurzauftritt, wo ich den Auftritt selber gut finde, vom Film her leider enttäuscht wurde, muss ich sagen. Wir haben den ja gemeinsam damals in der Sneak geguckt, Daniel. The Expendables, das große, es kommen alle Actionhelden nochmal zusammen und Sylvester Stallone macht hier Hardcore-Action. Vermutlich war es aber auch, glaube ich, naja, man hat ja nie wirklich kolportiert, dass es irgendwie oder bekannt gemacht oder gesagt, dass es ja so die Hommage an die 80er sein soll. Man hat sich gedacht, dass ja, es eigentlich so in die Richtung. Man hat natürlich auch gehofft, ja. Also gerade wenn man halt so diese ganzen alten Haudegen da gesehen hat. Aber naja, in Anbetracht der Tatsache, dass da halt auch so neue Leute wie Statham und was weiß ich waren, hätte man sich eigentlich denken müssen, dass es dann doch. Ja, bei so Sachen, wenn es dann so die Rückkehr zum 80er-Jahre-Actionfilm sein soll, oder nicht direkt die Rückkehr, sondern einfach der Spaß daran, den Fun, den man in der Richtung dann haben kann und machen kann, hat für mich dann viel. Also manche Rollen waren nicht ganz so stark besetzt und Randy Couture hätte ich verzichten können, ehrlich gesagt. Und Jason Statham finde ich okay, weil das ist auch mehr die nachgewachsene Riege, aber wenn du einen Film hast, der ein bisschen so auf Sprüche, auf Action-Szenen und sowas basiert und du es schaffen kannst, dass eine Action-Szene im Kampf zwischen Jet Li und Dolph Lundgren nicht gut rüberkommt, dann ist es ein bisschen verschenkt. Beziehungsweise an eine Verfolgungsjagd angehängt wird, von der man genau weiß, oh, die haben sich gedacht, wir brauchen eine Verfolgungsjagd, schreiben wir sie gerade mal hier rein. Ja, genau. Was ich sehr gut fand, aber das Cameo von Schwarzenegger, es wurde ja vor etlichen Jahren, bevor diese ganze Gouverneursgeschichte angefangen hat, wollte jemand die Planets Hollywood-Kumpel Schwarzenegger, Stallone und Willis in den Film holen. Das sollte eigentlich Tarantino sein. Ich glaube, es war mal im Gespräch, dass die Ursprungsversion von den Glorious Bastards, dass da diese drei Leute dann zusammenkommen. Wie geil das gewesen wäre. Ne? So ein, und die jagen dann Nazis. Und ich finde Glorious Bastards auch super, so wie der momentan ist, aber das ist ein Film, den ich gern gesehen hätte, in der Art, wie er geworden wäre. Expendables ist es eigentlich nur ein kurzes Gespräch in der Kirche, wo Schwarzenegger, Willis und Stallone sehr, man würde auf Englisch sagen, tongue-in-cheek, sehr mit einem Augenzwinkern quasi innerhalb ihrer Rolle des Filmes spielen. Ich glaube, Schwarzenegger ist ein macht auf Politiker und ich glaube, er will in die Politik und Willis ist so ein Waffenhändler, womit die, und Stallone ist natürlich der Chef des Expendables-Teams und die machen da irgendwie, reden über einen Deal oder was auch immer passiert, und das ist eine sehr schöne Szene, wenn du davor, die du vorher auch nicht gewusst hast, die nochmal, die ja wirklich ein Lächeln auf die als Actionfilm hält, aufs Gesicht. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn ich gewusst habe, dass die beiden auftauchen. Ist es aber eine nette, coole Überraschung und vor allem auch etwas, weil er soll ja gegebenenfalls im nächsten Expendables eventuell mit auftauchen. Es ist noch nicht jetzt sicher, in welchem Art und in welchem Umfang, aber von den Charakteren und mit dem Augenzwinkern, dass ich auf dem Level okay fand, möchte ich gerne ein bisschen mehr sehen. Also mich würde es interessieren, man hat ja schon gemerkt, dass er gerade figurentechnisch nicht mehr so wirklich ganz im Leim war. Ja, also gerade... Ja. Er ist halt nun mal alt, der ist ja auch jetzt ja, also aber über 60. Ich erwarte nicht, dass er jetzt hier durch Fenster hüpft und dann Maschinengewehre aufhebt und sowas. Ist klar, das hat er früher gemacht und so weiter. Aber ein Schwarzenegger in der Rolle, wie er da ist, als so der Oberboss, der Obermufti, der eigentlich nochmal runterkommen könnte, die Fresse poliert, wenn es nötig ist. Ne? Das wäre eine geile Sache. Hängt halt wirklich vom Drehbuch und dann halt auch von den Dialogen dann halt ab. Ich muss sagen, ich fand den Dialog sehr lustig. Also ich habe ihn gar nicht gesehen. Wie, du hast Expendables auch nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, schau dir wenigstens nur die Szene an, wenn du, also man kann sich an der stören, wenn man will, aber ich fand es dort okay, den Grad an so Augenzwinkern. Also jede Zeile war Augenzwinkern eigentlich dort. Ne, haha, er will in die Politik gehen. Haha, ne? Glatzenkopf, haha. Und hat dort aber schon, mich würde es freuen, wenn der jetzt wieder mehr Filmprojekte annimmt, weil wenn er überhaupt jetzt noch wieder Bock drauf hat. Wenn es da jetzt hat er doch gesagt gerade, oder? Dass er Bock drauf hat wieder? Ja, er hat schon Bock drauf. Also ja, man muss sehen, was es dann bringt und in welcher Art diese Projekte umgesetzt werden. Was ich zum Beispiel auch ganz cool fände, wenn die jetzt wirklich mal trotz des Remakes, was jetzt kommen wird, also wirklich mal einen King Conan Film dann machen. Also Conan als gealterter König dann dort und da kannst du bestimmt 1000 Geschichten ausdenken. Ich warte ja immer noch, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Vielleicht ist da mal sowas. Ja, stimmt. Das aber das ist halt auch nur, also mit Expendables 2 ist ja jetzt nur Gerüchte. Das ist gerüchteweise, ja, ja, klar. Das ist auch noch nichts, was festgelegt ist. Schwarzenegger hat sich auch noch nicht verpflichtet für irgendwelche Filme, dass er dann groß hinkommt. Möchtet ihr von Schwarzenegger überhaupt jetzt noch was Neues sehen? Würdet ihr euch wieder freuen? Oder ist es eigentlich, ich behalte mir meine Erinnerungen und meine Videokassetten, die nicht mehr, aber meine DVDs, die ich mir anschauen kann. Ich und weiß ich bräuchte nicht, eigentlich keine Filme mehr. Wenn der Mann sich nochmal in Form kriegt irgendwie und gewisses, ja, es kommt auf die Würde an, die er sich irgendwie, also selbst bei diesen Filmen aufzwingt. Ja, weil er muss ja nichts mehr machen. Er eigentlich. Muss nichts mehr machen, aber wenn er was macht, dann soll er bitte dann doch echt... auswählen, genau. Ja, dann soll er wirklich ausgewählt und dann halt auch eine würdevolle irgendwie Rolle nehmen. Also ich möchte nicht irgendwie so ein ja, mit Stallone, okay, er mag da ja noch einen ganz guten Körper für sein Alter haben und so weiter, aber auch bei dem ja, grenzt reicht, es langsam, ne, ja. Ja, es gleitet ja, so langsam ins Peinliche ja, über. Stallone weil hat sich ja auch kaputt operiert nach Expendables, der sieht im Gesicht Nee, nach Rambo war es, ne? Nach Rambo 4 hat er sich kaputt operiert. Also da, ich glaube, Schwarzenegger muss nicht dem Ideal ich hin. Ich muss jetzt auch keine Kinderkomödien mehr von Schwarzenegger sehen. Also wenn dann also wenn Schwarzenegger irgendwo mal so den gealteten Bodybuilder, der irgendwie vielleicht die jungen... The Wrestler, so. Ja, das wäre super gewesen. Ich weiß es ja nicht. Es muss natürlich noch eine Arnold-Rolle sein, weil ich könnte ihm The Wrestler nicht wirklich abnehmen. Nee, ich auch nicht. Ja? Also ich meine eher, wenn er halt so eine Art, wirklich so eine Art, so ein Veneran spielt irgendwie. Ich könnte mir sowas vorstellen, jetzt nicht wie, sondern aber im Stil von zum Beispiel Tropic Thunder oder sowas, wo er so ein Cameo oder beziehungsweise so eine kleine Nebenrolle, also eine Nebenrolle oder, hat. Oder wirklich mal in einem Kriegsfilm, wo er auch richtig als alter Haudegen oder irgendwie ja, sonst oder was. Genau, als Ausbilder von irgendjemandem. Ich meine, da kannst du den Typ noch als richtig schönen Schleifer, könntest du ihn irgendwie, glaube ich, noch auf jeden Fall wahrnehmen. So. Ich meine, da sieht aber man dann da mit Synchro. Ja. Als Ausbilder, also, ich könnte es doch, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt die eine oder andere Rolle, die ein Schwarzenegger noch spielen kann, aber es wird garantiert kein Terminator mehr sein. Absolut. Ich möchte auch nicht keinen Terminator, keinen richtigen Terminator 4 mit Schwarzenegger jetzt sehen. Ich habe mich übrigens in dem Kontext, wie gesagt, ich fand Salvation okay. Da fand ich Schwarzenegger auch sehr gut. Ich habe mich so gefreut im Kino. Es ist natürlich CGI, womit sie es gemacht haben. Dort trifft Christian Bale, also John Connor, auf ein Modell des alten Schwarzenegger, wo die den Bodybuilder, wie heißt der, glaube ich, Roland Kickinger, heißt der Bodybuilder, der ungefähr so sehr Arnold Schwarzenegger sehr ähnlich sieht vom Körperbau und allem mehr. Und die haben digital das Gesicht von Schwarzenegger drauf montiert und ich fand sehr glaubwürdig montiert für die Szene dort. Ich habe mich super gefreut, dass du dort nochmal den Arnold als Terminator von früher sehen kannst. Und umso mehr dann geheult, wenn ich an den Terminator von Terminator 3 zurückgedacht habe, weil es ist ein fucking Roboter. Er muss eigentlich so aussehen wie früher. Ich nehme Data von Star Trek auch nicht mehr ab, dass er ein unsterblicher Roboter ist, als alter geschmolzener Sack, so wie er jetzt aussieht. Da ist meine alte Schwarzenegger-Liebe wieder ein bisschen hochgekocht, als ich das gesehen habe. Diese kleine 1-Minuten-Szene, die hier auch nochmal verlinkt ist. Ja, fand ich auch toll. Da wurde das Herz nochmal warm. Vor allem sah es deutlich besser aus als zum Beispiel ein Jeff Bridges in Tron. Ja, grauenhaft. Ich sehe bestimmt bald irgendein Terminator 4 mit nur dem CGI Schwarzenegger. CGI Bridges kommt nochmal dazu. Also wenn es ein Terminator mit dem CGI Arnold geben sollte, so wie er damals aussah, und das sieht gut aus. Und wenn, bin ich der Letzte, der sich beschwert. Ey. Hey, wenn die das. Weil synchronisieren kann er ja immer noch. Also. Ja. Guck mal, wenn sie das dort hinkriegen und es nicht auf so eine Jeff Bridges-Nummer dann läuft, weil da fand ich, die haben so in ihr eigenes Horn geblasen, das sieht ja aus wie echt. Das war aber für mich alles komplett Uncanny Valley. Ich fand den, ja. wenn er wirklich realistisch aussehen soll, dann hat es wirklich nicht funktioniert. Also mich hat es emotional dann null gegriffen, die Computerfigur dort. Aber das ist auch wieder Gespräch für den anderen Tag. Schwarzenegger, wir sind durch. Mit dem Film von Schwarzenegger. Wir haben natürlich alle besprochen jetzt. Wir haben alle besprochen in lockerer, ich sag euch die Zeit gar nicht erst. Drei Stunden. Oh. Innerhalb von 3 Stunden. Aber ihr seht, wenn ich gesagt hätte, wir machen den Planet Hollywood Podcast, dann hätten wir hier wirklich 12 Stunden gesessen. Und was ich sehr angenehm fand wieder, ich wusste natürlich, ich bin Schwarzenegger-Fan und viele hier auch, speziell Daniel, du hast das schöne Buch und alles. Ja, ich konnte nicht viel sagen. wir werden es wahrscheinlich dann hören, so, oh, ihr habt von an Grund und Boden geredet. Bam. Nee, glaube ich nicht. Was ich schön fand, nicht nur, was ich bei mir gemerkt habe, sondern bei uns allen, dass diese Liebe, dieser Enthusiasmus wieder hochkommt, einfach dieses schöne Gefühl, wenn man sagen muss, ey, ich fand den Film richtig gut und dies und jenes und alles, und wenige Schauspieler außer Arnold Schwarzenegger können mit ihrer Filmbibliothek wirklich diesen Grad oder sowas dann dort erreichen. Und ich denke für mir dessen noch gar nicht bewusst, dass wirklich so viele Filme tatsächlich so gut waren. Also ja, eben nochmal alles durchgegangen waren, und ja, krass eigentlich. Ne? Ja, ich, in der Vorbereitung, wo ich mir die Liste einmal in Ruhe angeschaut habe, ist es einfach so, tatsächlich, dann kam der Film und der Film und der Film und der Film hintereinander. Und auch so schnell hintereinander, waren ja manchmal 2 in einem Jahr, die richtig gut waren. Stell dir mal vor, der macht mal eine Pause von 4 Jahren zwischendurch drin, weil er irgendwie Flöte spielen lernen will. Und schon fehlen der Filmgeschichte 6, 7 Action- und Comedian-Klassiker. Bei Van Damme könntest du nicht so viel Hype, weil er jetzt, glaube ich, nee, absolut nicht. Oh, eure Meinung nach, bester Van Damme-Film? Ja, No Retreat. No Surrender. Ja, Seattle Karate ist besser als Lecker. Alter, ist nicht Karate-Tiger 1. Super gut, ey. Oh. Okay, ich habe einen kontroversen Film, aber... Jetzt, komm. Der neue finde ich auch super. Time Cop. Oh, siehst du? SVD, oder wie der heißt. Ja, ich hab's gesagt. Wenn man mal sagen sollte, vom rein filmischen her, da gebe ich Gunnar recht, da ist Jean-Claude, der sein Selbstporträt... der ist echt gut, oder? Ja. Der ist richtig gut, ja. Wenn ich es jetzt rein von der Klopper-Sicht sehe, da wird's schon wieder schwieriger. Das Problem bei Van Damme ist, er hat nie wirklich gute, geile Choreos gehabt. Also er hat leider nie wirklich nichts. Gut gekämpft. Das war eigentlich immer nur, Van Damme teilt aus oder Van Damme kriegt nie Fresse. Ja. Und am Ende halt, Van Damme teilt so lange aus, bis der andere nichts mehr machen kann. Welches war der Film, wo er den Schneider gespielt hat in Hongkong? Irgendwie. Hier, The Quest, oder? Mit Roger Moore? Nein, nicht The Quest mit Roger Moore, wo die Plagiate in Hongkong irgendwie so kleiner... Ach, Knock-Off. Knock-Off war es. Der war gut. Der war gut, ja. Der war gut, aber das war auch zu hark. Da muss man auch zu hark irgendwie... Ja, zu hark, ey. Super. Da, ich weiß nicht, ich glaube, mein Liebling ist immer noch Bloodsport nach wie vor. Kann man auch so... Ja, ich wusste, dass ich was Kontroverses sage, aber ich mag Time Cop. Aber ich mochte, ich mochte auch Leon zum Beispiel. Den mochte ich auch so. Leon, der Außerfriesische, wollte ich schon sagen, der Legionär. Ja, den meinst du, ja? Ja, nicht der Legionär, sondern dieser Absent Without Leave heißt der im Original. Ach, der andere meinst du, okay. Also der Legionär war ja da, der spielt ja in der Vergangenheit. Genau. Und der Leon spielt ja irgendwie dann doch in der Gegend. Nee, JCVD heißt der, ne? Den fand ich, glaube ich, echt am besten. Genau, egal über fast welchen anderen Actionstar wir reden würden, Stallone und Willis natürlich auch in einem bedingten Maße, aber über einen Van Damme, über einen Seagal oder sowas wirst du nie in der Form reden wie über Schwarzenegger. Nee, aber es wäre ein schönes, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, aber es wäre ja mal ein schönes, die Helden, also beziehungsweise die Helden aus der zweiten Reihe halt. Mhm. Was wir mal so. Was, wenn wir die dann durch haben, dann nehmen wir unsere B-Movie-Stars, dann gibt's den Michael Dudikoff-Cast. Halt, da muss man ja, kann man ja einpacken. Da hat man dann Leute wie Chuck Norris, Van Damme, Lundgren, Seagal. Ja, das nehmen wir uns vor für eine der kommenden Kopfkino-Ausgaben dann, wenn wir dann die Planet Hollywood-Sachen durch haben. Weil ich glaube, speziell im Sommer hat man Bock auf solche Filme. Ja, ja. Ja, und dann Feuerwalze, ich muss immer wieder. Die sehen. Feuerwalze, super. Die als Feuerwalze. Als Priester verkleidet im Zug und alles. Super, super. Louis Gossett Jr. Ja, und Quartermain mit Richard Chamberlain. Oh. Zwischendurch noch drin. Das aber für einen anderen Cast. Die Geschichte erzählen wir ein anderes Mal. Genau, diese Geschichte werden wir erzählen. Daniel, Gunnar, danke, dass ihr speziell Gunnar, der eigentlich heute sehr viel Arbeit zu tun hätte, gehabt haben. Und ich auch, egal. Alter, ich auch. Ja, du hättest sonst sagen können, ich verziehe mich einfach, aber danke, dass du nochmal die ganze Zeit mit uns geblieben bist und mal deine Sicht der Dinge mit uns geteilt hast. Und du auch, Daniel. Ich habe mir das gerne alles angehört. komme, als wäre es jetzt nicht. Du hast dich gut beteiligt, Gunnar. Und es ist ja auch dein erster langer Podcast. Tatsächlich, ja. Ich war immer eine Minute da, als ihr mich einfach nur fertig gemacht habt. Ja, das hast du aber auch verdient, dass du uns auf die Butterfahrt geschickt hast für die verdammte Maus damals. Lasertag, ja. Auch Daniel, danke, dass du dir die Zeit dann genommen hast. Ich weiß, irgendwelche bösen Menschen haben dir viel Arbeit aufgehalst. Ja, ich weiß. Wie auch immer das dann sein könnte. Ja, wir werden mit dem nächsten Kopfkino-Podcast wahrscheinlich einige Wochen später, weil ich zwischendurch noch einen Gaming-Cast machen will, zurückkehren. Aber dann wird das Thema wohl sein, Stallone oder Willis. Ich bin gespannt, welches von beiden. Also, ich war der Gregor. Ich immer noch Lou Ferrigno. Ich immer noch Danny DeVito. Und wir sagen Tschüss. Yeah. I'll be back. Hasta la vista. Öffne deinen Geist. It's showtime. All right, everyone. Chill. Allow me to break the ice. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. What did you do to him, man? I did nothing. The pavement was his enemy. Dylan! You son of a bitch. Now listen to me very carefully. You are not you. You're me. No shit. You know who I am? I've seen you before. You're the asshole on TV. Right? Wrong. I want to ask you a bunch of questions. And I want to have them answered immediately. But why should I? Because I'm going to say, please. Drop dead! I don't do requests. Hulikani. You got a lot of nerve showing your face around here, Hauser. Look who's talking. Crumb laps with your four wins. You're a funny guy, Sally. I like you. That's why I'm going to kill you last. What you been feeding this thing? Blondes. Come on. Don't bullshit me. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. You sell us out! It's all bullshit. All of it. Jesus, you're gonna kill that guy. Of course, I'm a Terminator. I suppose nothing hurts you. Only pain. Hey, are you gonna pay for that? Talk to the hand. Come on, Bennett. Let's party. Give us the girl or we'll take her. Enough talk. Into the boat! Into the tunnel! Get to the chopper! You did not make it, Victor. Sweetheart, we're married. Consider that a divorce. Hello, cutie pie. One of us is in deep trouble. I'm pregnant. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor at all. Chill out, dickwad. Stop! Cheering me on? No problemo. It's for sleeping with my wife. The damn minivan. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. The hell with you. The hell you will. Who the hell are you? My name is John Kimball. And I love my car. You shitting me? I'm not shitting on you. Hey, you want to be a farmer? Here's a couple of acres. Here, cool off. Yeah. Stick around. Knock, knock. Come here. Give you a lift. No, no, no. You're fired. Your luggage. You are stupid. Why is that guy Kona Fraze? Well, that hit the spot. To be or not to be? Not to be. The Iceman cometh. Hey, Lighthead! Hey, Christmas tree! I love this song. This song's part of me. Yeah, I'm gonna make it part of you. That's all right. Keep it down. What happened to Baza? He had to split. Doesn't anyone say dead anymore? This is war. Let's kick some ice. Crush your enemies. See them driven before you. And hear the lamentation of their women. Born to be bad. Guta! Duspa! Duspa! leads. We can kill it. Now, this is the plan. Get your ass to Mars. You're late. Traffic. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Frosty! Mac! The riddle of steel. And God doesn't want you to go in there. Don't go in there, man. Well, then God shouldn't have killed my dog. You should clone yourself. Why's that? So you can go fuck yourself. She's dead. You lie! I'm not a pervert. I just was looking for a Turbo Man doll. You want a Turbo Man for Christmas? Forget it. I'm not going to sit in your lap. Bring the toy back. Bring the toy back to the carpet. Bring it back to the carpet. Take your toy back to the carpet. Take your toy back to the carpet. Take it back! The first time in my life, I'm pissed off! Give me the goddamn page! My name is not Quaid. Stop it! No, I don't stop it. I want my baby! Shh! But I'm all woman. My nipples are very sensitive. Feel how soft my skin is. I want my Larry. I don't want to see you. Stop being such a pussy. You fucking shot me. Just a scratch. I do not want to touch his ass. I want to make him talk. Okay, make it quick, because my horse is getting tired. This hero stuff has its limits. I need a vacation. Oh, shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. God! Come on, you piece of shit. I'll die. We're going to play a wonderful game called Who is Your Daddy? And what does it do? I'm a cybernetic organism, living tissue over a metal endoskeleton. Come with me if you want to live. Who are you? I'm the famous comedian, Arnold Braunschweiger. Danger is my trade. Now remember, I can break your neck like a chicken's. You are mine now. You belong to me. You're not going to have your mummies run behind you anymore and wipe your little douches. No more complaining. No more Mr. Kimble to go to the bathroom. Nothing. There is no bathroom. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. You should not drink and bake. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Guy's a fucking asshole. Assholes. Dickheads. Come back. Sluts. Bastards! One ugly motherfucker. What the hell are you? Who the fuck are you? Jesus, Marge! What the fuck? Look at my cover! He molested, murdered, and mutilated her. Cool. Introducing Avadar, Avadar, Avadar. This is Avadar. It's as satisfying to me as coming is. They're having sex with a woman and coming. Not just for babies. When you grow up, you have to drink beer. Freeze in hell, Batman! You killed my father. Big mistake. You've just been erased. You are terminated. See you at the party, Richter. Freeze well. Major Phil, your flight attendants are Susan and Lance. We're here to make your trip as comfortable as possible. Excuse me. Don't disturb my friend. He's dead tired. Can't do that. Wrong. Here's what I do. When the governor gets here, call me. This Green Beret's gonna kick your big ass. I eat Green Berets for breakfast. Right now, I'm very hungry. I've seen those movies where they say, make my day, or I'm your worst nightmare. Well, listen to this one. Rubber baby buggy bumpers. You think this is the real Quaid? It is. You are not sending me to the cooler. I have my orders. Drop the gun! Yeah, that's right, drop the gun! Hey, I'm a police officer. This is an arrest. Freeze! Jeez. I'm a cop, you idiot. I'm Detective John Kimble. This man is under arrest. Cocainum. So who are you, man? Shit! I'm the party pooper. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. No sequel for you. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'm back. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down, or I'll put you down. Get out. Get out. Get out. Get out. Hasta la vista, baby. Let off some steam, Bennett. Here is Sub-Zero. Now, Plane zero. Leave anything for us? Just bodies. Come on, Cohagan. You got what you want. Give these people air. Do it. Do it. Come on. Kill me. I'm here. Come on. Do it now. Kill me. Oh, these cookies. Put that cookie down. Now. You want to fuck with me? You think you know bad, huh? You're a fucking choir boy compared to me. A choir boy. You cold-blooded bastard. I'll tell you what I think of it. I live to see you eat that contract. But I hope you leave enough room for my fist, because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine. Öffne deinen Geist. Nimm meine Hand und öffne deinen Geist.